Hallo meine Damen und Herren, herzlich willkommen und einen wunderschönen Abend bei der neuen Folge von Explorers Pack. Hier ist der Schnauzbart von Justus Beckmann mit Justus Beckmann. Wir sind wieder auf 4:3 und Moment, ich schalte mal kurz. Ja, so, jetzt sollten wir auf 16:9 sein, korrekt? Yeah! Ja, herzlich willkommen zurück beim zweiten Teil unseres total zivilisierten und überhaupt nicht chaotischen DSA One-Shots. Intellektuell hast du vergessen. Ihr wahrscheinlich im Hintergrund hört, haben wir schon die richtige Musikstimmung heute eingefangen. Wir begrüßen alle, die wieder da sind, vor allen Dingen auch unsere Zuschauer von I Know Your Game, die uns per Host zugeschaltet sind. Alle Leute, die über Facebook und Instagram und alle anderen lustigen Social-Media-Kanäle hier aufgeschlagen sind. Und auch alle, die sich das später auf YouTube angucken. Studenten-VZ und sowas. Ja, sicher. Gott. Und auch alle Podcast-Hörer. Was gibt es Neues? Wir werden am kommenden Dienstag, den 17.04. hier im Studio zum ersten Mal ein Let's Play haben mit unseren Freunden von Fuchs Teufel. Auch hier ein schöner Gruß an Sven, der gerade leider krank im Bett liegt, aber bis Dienstag bestimmt wieder fit sein wird, wenn wir hier zusammen Mountains of Madness spielen. Wir machen mal ein bisschen Cthulhu-Stimmung mit Comedy, ehrlich gesagt. Aber es wird bestimmt witzig und vor allen Dingen wird es sehr merkwürdig. Aber das ist, glaube ich, nichts Neues. Was gibt es noch? Ja, es wird bald eine neue Verlosung geben unter den Abonnenten. Den Preis allerdings erfahrt ihr erst nächstes Mal. Nächstes Jahr 2019. Ich dachte, wir müssen das mal so ein bisschen strecken. Ressourcenknappheit und so. Ein bisschen schwierig. Was gibt es noch Neues zu erzählen? Nächsten Donnerstag, am 19.04. findet ihr uns ab 19.30 Uhr im Fuchs Teufel, wo wir einen Dungeons & Dragons Schnupperabend veranstalten werden. Aber es wird nicht nur geschnuppert, also es können auch erfahrene Spieler, Anfänger und Freunde des gepflegten Pen & Papers vorbeikommen und mit folgenden Spielleitern, glaube ich, spielen. Mit dem guten Brian, mit dem wunderbaren Linus, Ronny McFly, mit Leon, der heute nicht da ist, sondern in Bremen, der verbotenen Stadt ist. Ja, ist wunderschön da, aber man sollte die Stadt trotzdem anzünden. Und mit mir. Wow. Ich habe nur tatsächlich, das war ein Slime-Zitat. Ja, dann würde ich sagen, stellt euch doch nochmal ganz kurz vor, bevor wir anfangen mit der Fortsetzung unseres wahnsinnig tollen Abenteuers in der Hafenstadt Havena im Jahr 1984 bei Das Schwarze Auge, erste Edition, zweite Ausgabe, die zensierte. Ich würde gerne hier anfangen. Mein Name ist Julian Harder und ich spiele heute den Krieger, ist automatisch ein Mensch in diesem Fall, Fumle Grumle. Er kommt aus dem tiefsten Süden Aventuriens, da gibt es so eine Gebirgskette. Ich nenne sie jetzt mal die Fummelkette, die hat eigentlich einen anderen Namen. Und ja, er ist ein Nein, das sage ich nicht nochmal. Ich glaube, ich gebe einfach weiter. Ja, ich bin Hendrik Müller. Ich bin heute in unserem zweiten Teil des One-Shots, bin ich Bodrasch in Grusdien. So habe ich zumindest aufgeschrieben. Ich hoffe, das ist noch richtig. Bitte berichtigt uns, lieber Chat. Wer auch immer das übrigens gesagt hat, ist das ein grandioser Name. Und genau, kurz, das Bo. Und das Bo kommt aus einer Stadt in Aventurien, deren Namen er nicht mehr kennt, weil sie ihm tatsächlich sehr egal ist und er sich auf die Socken gemacht hat, um ein großer Abenteurer zu werden und mit seinen Zwergenfreunden und Kriegermenschen fancy Stuff zu erleben. Anscheinend. Moinsen, mein Name ist Linus Banner, aka Ronny McFly, aka der Sergeant, der verschollene letzte Village People. Und ich spiele heute Sepp Müller! Mit den Zwergen, es gibt zwei Sachen, die ich mag. Das eine ist Gold, das zweite ist Gold und eins ist auch Falltüren. Geheimtüren, die gehören auch dazu. Geheimtüren finden, Digga. Ja. Auch eine Sache, die ich mag. Komplimente auch. Ja, moin. Mein Name ist Manfred. Meine Freunde und ihr dürft mich auch Manni nennen. Ich spiele heute den Zwergen Dasha Olchevo. Dasha Olchevo. Und mit meinem Freund hier bin ich auf der Suche nach viel Gold und geheimen Falltüren. Geheime Türen, ja. Yeah. Nee. Und ja, neben mir sitzt Puppe. Hi, ich bin Puppe. Außer known as Rosanna. die Schwester von Momo. Und ich spiele heute Vroni Klemmwasser, Verona Klemmwasser. Ja, und ich mag Wasser abklemmen, so. Mit meiner. Von mit Arbeit, meinem, ja. Mit meiner Wasserklemmwerkzeugzange. Wasser abklemmen kann sie gut. Das ist einfach so nennen, wenn sie Leute töten, weil sie so. So. Wer sind Sie? Mein Name ist Justus Beckmann, ich bin Hobby-Pirat und Wolfs-T-Shirt-Träger. Und der einzige Typ ist, der seit 3 Jahren zu einem von den Ständen auf dem Turm gegangen ist. Ganz genau! In der wunderbaren, wie ich sie nenne, T-Shirt-Gasse direkt neben der Feldstraße auf dem Dom, wo man großartig einkaufen kann, habe ich dieses T-Shirt tatsächlich nicht gekauft, aber ich kann nur empfehlen, sich da mal umzugucken. Und ich mache heute den Spielleiter und ich würde sagen, wir gehen ohne weiteren Federlesens, wie es so schön heißt, gleich in Medias Res. Nachdem ihr letzte Woche auf der Suche nach Geld und Abenteuer mehr oder weniger elegant in ein Haus eingestiegen seid, in dem gerade ein Goblin-Einbruch stattgefunden hat, ihr die Feinde in die Flucht geschlagen, die alte Dame und ihre Tochter, die dort belagert wurden, eher verängstigt habt, euch dann mehr oder weniger auf jeden Fall widerwillig auf die Suche nach der Karte, die zu dem schwarzen Auge führt, und sehr bereitwillig auf der Suche nach Gold in den Fallen gespickten ersten Stock dieses Kapitänshauses in Havenna, bitte berichtigt mich, gemacht habt, wo ihr allerlei Klabautermänner oder Klabauterleute, politisch korrekt ausgedrückt, Ratten und Dämonen und magische Gegenstände gefunden habt, befindet ihr euch nun im letzten Geheimraum, den ihr in diesem Haus noch nicht erkundet habt. Den ich gefunden habe. Den das Bo gefunden hat. Gut gemacht. Vor einem Schreibtisch mit allerlei Seekarten, Sextanten und Fünftanten und einem ausgestopften Bären. Hier haben wir das letzte Mal aufgehört. Was wollt ihr tun? Ja, ich schulter einmal meinen Sack mit all den Habseligkeiten dieses Hauses. Ach ja, die du eingesammelt hast in dem Arbeitszimmer. Na, sag mal, dann kann ich ja gleich weitermachen. Die Sextanten gehören mir. Sind die golden? Die sind aus Messing. Aber sind sie golden? Die sind messingfarben. Ich nehme trotzdem mehr. Na gut. Und auch, um euch nochmal daran zu erinnern, Tanten auf dem Podest, auf dem der ausgestopfte Bär steht, steht was? Nicht füttern. Reize mich nicht. Das Gleiche. Aber ich habe ihn schon gekitzelt. Du hast ihn gekitzelt, ja. Ja. Und du hast ein tiefes, glutturales Knurren gehört. Geil. Weiß nicht, wo ich ihn gekitzelt habe. Du weißt, was du ihm abklemmen wolltest. Es ist tatsächlich ein weiblicher Bär, wie ich festlegen musste. Aber hast du dir keinen Gefallen getan, wenn der schon dabei ist? Ach, verdammt. Da steht zwar, dass wir ihn nicht reizen sollen, aber... Wir können ja dafür einen Moment rausgehen, wenn du ein paar Minuten mit ihm brauchst. Das ist gar kein Problem für mich. Ich würde ihn auf jeden Fall gerne reizen. Aber vielleicht will er uns antöten. Langsam den Raum zu verlassen. Nimm dir alle Zeit, die du brauchst. Nicht so. Ich kann dir meine Wasserklemmzange leihen. Bleib mir weg damit. Okay. Und ich gehe zum Bär und hau ihm in die Fresse. gib mir doch einen Angriffswurf. Haust du ihn mit der Faust in die Fresse? Ja. Dann ist es normale 10, ne? Ja, also normaler Attacke. Leichter als mit meinem Schwert, tolles Regelwerk. Ja, natürlich. Ja, das trifft, das ist eine 7. Das ist kann dann mehr parieren. Gib mir mal 1W6 minus. Das war eine 1. Dann machst du einen Treffer. Sobald mehr oder weniger deine Faust die Schnauze dieses Bären berührt, hörst du ein unfassbar donnerndes Brüllen. Und irgendwie scheint er zu wachsen, noch mehr. Es ist aber eher so eine Art Schatten, der sich um diesen Bären herum bildet. Und er steigt vom Podest und verpasst dir eine zurück. Alrighty. Er holt aus, du siehst es, also ne, du stehst vor ihm und du hast ja schon damit gerechnet, ja? Wenn man jemanden schlägt, der größer ist als man selbst, dann schlägt er zurück. Wenn man jemanden befummelt, der größer ist als man selbst, fummelt man zurück. Das Motto deines Ordens. Wer das auf Latein übersetzen kann, bitte sofort. Du hast schon damit gerechnet, er holt aus und schlägt über deinen geduckten Kopf. Glück gehabt. Hey Sepp, hier ist noch Gold. Aber jetzt kommt ein zweiter Schlag. Ja, das wüsste ich aber. Der trifft. Willst du ihn parieren? Würde ich gerne versuchen. Mhm. Das schaffe ich aber nicht. Gut. Okay. Oh, das ist Aua. Du bekommst 8 Treffer. Schon meine... Nee, abgezogen. Okay, wegen meines Schildes darf ich 4 abziehen, wegen meiner Rüstung darf ich 5 abziehen, also verliere ich keine Lebenspunkte. Wow. Oh boy. Musst du das nächste Mal mit 6W6 würfeln. Okay. Wollt ihr einsteigen? Ist nicht nett. Warum machst du meinen Freund? Machst du... Aua. Ich geb dir jetzt. Hast du etwa Gold in deinem Mund? Ich hol raus. Und ich geb ihm einen. Ja, gib ihm einen. Das trifft nicht. Okay. Ich weiß nicht, wir haben heute schon so viel gekämpft. Wollen wir nicht versuchen, das hier mal diplomatisch zu lösen oder wie sich das nennt? Hallo Bär. Ich bin Sepp. Wie geht's hier? Und er verpasst dir eine. Mit der ist kein Reden. Du siehst, guckst ihm tatsächlich in die Augen und siehst eigentlich nur rotglühende Wut. Trifft er? Oh ja. Ja, schon tatsächlich. 4 Treffer abzüglich 4 ist wahrscheinlich nichts. Mit der Pranke, ich muss nur kurz mal was schauen. Ja gut, ich habe alles versucht. Jegliche diplomatische Möglichkeit ausgedings. Okay. Sehr. Ich glaube, er hat Geheimtür irgendwo. Damit gehen wir in den Kampf, würde ich sagen. Kann ich einmal Kampfmusik haben? Ja, das damit ist mir alles nicht so friedlich. Und ich klopfe einmal an seinen Kopf an. Das ist eher Kuschelmusik. genau. Tatsächlich legen wir mal eine Reihenfolge fest. Wer hat den höchsten Mutwert? Ich hab 13 Mut. Hat ja noch jemand 13? 13 Mut. Zerwelbe. 13 Mut, 13 Mut. Wer hat noch 13? Nein. Ich habe 11 Mut. Wer hat irgendjemand? Wer hat? Ich habe 12. 12 Mut. Dann ist Vroni nach sehr mutige Fummle Grummle dran. Ich habe 11. 11. 10. Habe ich auch. Wie viel Geschicklichkeit hast du? Peinlich. 13. Du? 12. Dann ist Sascha vor Sepp dran und Bo, last but not least. Das Bo ist last but not least. Gut, damit sind wir in der ersten Kampfrunde und ich würde sagen, Fumle fängt mal wieder an. An der Stelle würde ich gerne an die Spezialfähigkeit meines Schildes erinnern. Ja. Das wird zu Beginn jeder Kampfrunde. Nein. Okay. Das ist einfach so einfach. Oh, erst ein Punkt. Ja. Schade. Oh, das ist eine 2. Das trifft also. Er versucht zu parieren. Ja. Nicht erfolgreich. Alles klar. Nee, der Schwarz ist gleich besser. Gute Entscheidung. 6 Schadenspunkte. Also, man muss ich sagen, aber da war der Schwarze. Damit ist Vroni dran, die versucht, yeah, die Wasserklemmerin. Ja, ich versuche ihn abzuklemmen. Dann klemm. Das war hier Attacke, ne? Attacke. Mir die Eierstöcke. Juhu, das trifft. Super, er versucht zu parieren. Nee. Kann er nicht. Doch, der schon. Oh. Unfair. Ich will spielen. Nö, aber ist auch nicht erfolgreich. Oh, cool, ja, okay, dann habe ich da gerade Schaden gewürfelt. Und zwar 4. Ja, das geht. Guck mal, Puppe. Danke. Das bringt uns zu Dasha, der schon angefangen hat zu reden. Los, Dasha, gib ihm. Yo, ich finde geheime Tür in dir. Jetzt ist eine 3. ja, du holst mit deiner Antenne raus und versuchst eine geheime Tür in den Bären zu öffnen und findest tatsächlich eine. Ist da 10 Schadenspunkte. Direkt in seiner Brust. 10? Ja. Krasser Typ. Sepp, ich glaube, gefunden, ich habe eine geheime Tür. Rufst du über das laute, wutentbrannte Brüllen dieser magischen Bären. Das bringt uns zu Sepp, der mit seinem Zwergenhammer ausholt und daneben schlägt. Oh. Ja, tut mir leid, ich bin geheim und einfach zu interessant. Jetzt kann ich mich nicht mehr konzentrieren. Das bringt uns zum Bo. Der seine Keule, glaube ich, noch hat, ne? Der sein... Es ist ein Knüppel. Ein Knüppel! Es ist ein Totti. Es ist ein Knüppel und diese Bärin wird den jetzt zu spüren bekommen, weil... Dann, die hat meine Freundin angegriffen. Dann knüppel ja eine. Ich knüppel sie um. Tu ich nicht. Dieser Knüppel ist literally... Du merkst tatsächlich jedes Mal, wie unpraktisch dieser Knüppel ist. Und, also du triffst, aber... Ich fühle mich auch sehr gebrandmarkt mit dieser Waffe. Am dichten Pelz prallt leider... Kalt. Mittlerweile völlig wirkungslos. Auch nicht so benutzt, sondern einfach so an beiden Enden packt und immer so mit der Mitte schlägt. Das bringt uns zum Bären. Zur Bärin, die drei Angriffe hat. Und zweimal mit der Tatze. Einmal auf dich. Du hast sie auch Schaden gemacht, auf dich. Ja, sicher. Und dich beißt sie, weil du unverschämt warst. Willst du mich verarschen? Ich treffe hier nicht, ich versuche einmal Diplomatie und du kommst mir so. Trifft dich. Trifft. Der mache ich. Trifft nicht. Ja, das will ich aber auch gemeint haben. Parade. Was mache ich? Eine Parade. Willst du parieren, ja? Was? Das da, zeigt, 8. Ja. Oh, das ist pariert. Ah, super. Während du es wieder schaffst, dich unter der Pranke zu ducken. Sie nach mir beißt, will ich mehr oder weniger so. Nicht wieder ein. Achso. Ist sie so abgelenkt von dem Schlag auf die Nase, dass sie zu langsam in deine Richtung schlägt und. Du schaffst mit deiner Antenne, die sich aber wirklich auch wirklich sehr, sehr problematisch zurückbiegt, die Pranke abzufedern. Ist das der Anfang einer neuen Runde? Das ist der Anfang einer neuen Runde. Das ist ja ein D6 Würfel. Jawohl. Die Unverschämte. Nope. Alrighty. Dann versuche ich ihm doch nochmal einen über den Dötz zu geben, beziehungsweise seinen Kopf abzuschlagen. Ihr Kopf. Nein, das wird nix. Geil, Hauptsache Dötz. And so das bringt uns zu Vroni. Blutet er aus der Wunde, die ihm Dasha zugefügt hat? Versuchst du, die Wunde abzuklemmen? Ich versuche, die Wunde abzuklemmen. Dann versuch mal, die Wunde abzuklemmen. Nein, das schaffe ich nicht. Du versuchst zum ersten Mal seit langem das alte Werkzeug deines Vaters, was du mit dem du normalerweise wild um dich schlägst. Das ist wie so ein Tacker manchmal. Genau, die Wunde abzuklemmen, aber in der Hitze des Gefechts klemmst du dir selber fast deine Finger ab und schaffst es nicht, ihr die Wunde abzuklemmen. Das bringt uns zu Dasha. So. Das trifft. Eine 9. Das ist eine 9, ja, das trifft. Okay, versucht sie zu parieren. Gebe ich ihm. Nicht erfolgreich. Sehr gut, bekommt ihr 9. 9 Treffer, hallo Belly. Wie man in den 80ern sagte, Alto Belly. Das bringt uns zu Sepp. Danke. Sepp versucht immer noch seinen Hammer in den Griff zu kriegen. Immer noch zu abgelenkt von dieser Geheimtür. Ja, genau. Du spürst so viele Geheimtüren um dich rum, dass... I'll hold you to that. Ja. Das Bo. Dieser Knüppel macht dich jetzt ein Beule. Jetzt nicht mehr. Da oben ja, dieser Knüppel, hier nicht mehr. Du triffst wieder, aber es ist, also auch diesmal richtig mittig, du hast gut gezielt, aber irgendwie packt es der Knüppel nicht. Hab ich nicht. Gegen die Bären. Das bringt uns wieder an den Anfang der Runde, ich denke dran. Der Bär ist noch der dran. Bär ist dran. Der Bär ist noch dran. Oh, gut, dass ihr das sagt. Der Bär ist dran. Die Bärin ist dran. Und sowas von beißt nach dir, schlägt nach dir und schlägt nach dir wieder. Größte Bedrohung. Trifft. Ich habe zu gute Würfel. Soll die herkommen? Also trifft wirklich, ja. Trifft wirklich. Ist es über 9? Nein. Okay. Peinlich. Ja. Ja! Und verbeißt sich halb in deinem Schild, halb in deiner Schulter. Du kriegst langsam so Bärensabber, läuft dir mehr oder weniger in die Rüstung. Aber es tut nichts anderes, als dich zu amüsieren. Und du stinkst jetzt nachher ein bisschen mehr. Der gute Sepp. Nein, wird nicht getroffen. Genau, machen wir. Jetzt auf die Tatze. Zick. Nein. Ein kurzer katzenartiger Laut vom Bären. Verwirrt, was sie überhaupt und sie ist. Trifft auch den guten alten Dasha nicht. Das, was uns Breda zur Top of the Round bringt. Nein. Oh Mann. Das ist schwierig. Gegen einen Gegner ist dieses Ding immer... Das trifft gerade. Wirklich alle so würfeln. Sie versucht zu parieren. Und schafft es nicht. Nur ich nicht, vielleicht. Das sind einmal 9 Trefferpunkte. 9 Trefferpunte. Das. Oh, da habe ich es ja gezeigt. Das bringt uns zu Froni. Versuchst du nochmal die Wunde abzuklemmen? Nein, ich versuche ihr den Mund abzuklemmen, damit sie nicht mehr weiß. Versuchst ihr die Schnauze zuzuklemmen? Ja, und damit sie vor allem nicht mehr rumsabbert. Ist ja okay. Nein. Das ist zu weit oben. Dieser Bär hat eine Standhöhe von 2,50 Meter, während sie irgendwie versucht, relativ unbeholfen nach euch zu schlagen, ist diese Schnauze aber so oft in Bewegung, dass du es nicht schaffst, das heilige Werkzeug deines Vaters um die Schnauze zu schlingen und sie um ihr die Schnauze abzuklemmen. Das bringt uns zu Dasha mit seiner magischen Antenne. Wie sieht die Gute denn jetzt inzwischen aus, so rein konstitutionell? Also, noch ganz gut dabei. Noch ganz gut dabei, ja, dann würde ich sagen, hol der mit seiner Antenne aus und gib dem. Und er trifft mich. Tja. Einmal und so kurz. Schnapp! Direkt kurz vor der Schnauze. Du hast dich verschätzt mit der Länge der Antenne. Das passiert. Manchmal denkst du, deine Antenne ist länger, als sie eigentlich ist. Und als sie mit dem Fuchsschwanz an der Nase zu kitzeln. Tja. Kann ich hier so ein bisschen, so ein paar Haare abrasieren? Ja, aber das, ja. Also eine kleine Wolke schwarzer, drahtiger Bärenhaare. Das fange ich auf. Ja, okay. Fang ich auf. Wundervoll. Und dann, okay. Das bringt uns zu Sepp. Ja, trifft. Oh, ja, wollen wir mal sehen. Das probiere ich jetzt auch. Tatsächlich. So. Ein wahnsinnig guter Dungeons & Dragons Würfel heute. Dann würfeln wir mal deinen Schaden. Das sind 6. Wundervoll. Ja, dann haue ich aufs Knie. Ja, du hast die ganze Zeit versucht, irgendwie den Oberkörper und die Schnauze zu treffen, das hat nicht funktioniert und jetzt hast du aber schön einen Zack direkt vor die Kniescheibe verpasst. Du hüpfst kurz auf einem Bein. Stellst dir vor, so ein Bär mit so einem Pagenhut und einem Einrad wäre eigentlich witziger als. Aber was soll man machen? Mehr? Ich habe einen Vorschlag für dich. Ich hätte ein besseres Jobangebot als diesen hier. Komm in meine Show. Du kriegst nur Unverständnis und Schmerz in deinen Äußerungen. Die Bezahlung ist besser hier, wenn man als magischer Bär aussieht, bin ich wahnsinnig faul. So, Knüppel, ich gebe dir noch einen Versuch. Knüppel auf dem Sack. Oh. Guter Wurf. Anna, mit DSA. Diesmal, ich betrink mich jetzt. Diesmal triffst du nicht mal. Du weißt gar nicht warum, weil der Raum hauptsächlich aus Bär besteht. Und irgendwie. Glaube ich nicht, fast an der dicken das Seite. Das bringt uns zur Bären, die dich beißt und trifft. Die nach Sepp schlägt und nicht trifft. Und auch wieder nach Dasha schlägt und trifft. Ich hab's nicht geschafft zu parieren. Gib mir das. Du hast es nicht geschafft zu parieren. Ich laufe durch die Beine. Ach, das gibt uns. Diesmal kommen wir aber Gott sei Dank über 10. 13. 13? 13. Gut, dass du den Schild hast. Sie macht ordentlich Aua mit dem Biss. Ja. Dich trifft sie nicht. Ja, der Biss direkt da, wo deine Schulter in den Hals einsetzt. Drückt sie einmal zu und du hast das Gefühl, dass dir jemand versucht, die Wirbelsäule zu brechen. So ein harter Biss ist es. Und Gott sei Dank hast du deine Rüstung an, sonst wäre es wesentlich schlimmer ausgegangen. Außerdem trägt er noch einen Rheumagürtel. Wieder, es kommt das alte Spiel, es ist fast wie so ein... genau. Nein, danke. Und nebenbei kriegst du eine verpasst mit der Pfote und versuchst zu parieren. Ja, sie ist was pariert. Du erfolgreich tust, gibst du ihr einmal mit der Antenne auf die Pfote einen Schlag... Nicht gut! Ich hab dir gesagt, mach uns nicht mehr! Genau. Was uns wieder. Nö. Schade. Okay. Dann versuche ich nochmal sie zu enthaupten. Und ich treffe sie zumindest schon mal. Wunderbar, sie versucht zu parieren. Was sie schafft. Verdammt. Ja, diesmal hast du mit dem Bastardschwert einen richtig guten Schlag angesetzt und sie macht nichts anderes, als den aus der Luft zu wischen. Verdammt, sie hat gelernt. Sie hat auf dich eingeschossen. Sie hat mir die kopiert, meine Technik. Das bringt uns zu Froni, der Klemmschwester. Ich klemm nochmal, ich versuche mal... Also versuch sie zu klemmen. Ich versuche, ihr die Speicheldrüsen abzuklemmen. Ich versuche, ihre Einstellung zu klemmen. Ja, und das. Versuche, ihre Einstellung zu klemmen. Yo, das trifft. mit einer 3. Ah, sie schafft es nicht zu parieren. Ich klemme die Sabberdrüsen an. Jetzt hört sie auf zu sabbern, ey. Mit einer 5. 5 Treffer? Mit einer 5. Ist ihre Einstellung geklemmt. Und die Speicheldrüsen. Während du schaffst es tatsächlich, dass die Klemmzange deines Vaters, um die Schnauze zu legen und ordentlich zuzudrücken, wäre mehr oder weniger eine Mischung aus Geifer und Blut aus der zugerückten Schnauze kommt, reißt sie sich nochmal von dir los und brüllt dich markerschütternd an, während dir mehr oder weniger Bären... Darf ich ausweichen? Gib mir eine Geschicklichkeitsprobe, so heißt es hier. Yo, ich darf ausweichen, eine 4. Ja, das schaffst du. Und merkst du, wie so ein Schleim... So Matrix-mäßig, so. Von mir aus. Also, wie sich ein Schleimklumpen direkt über deine Nase und hinter dir an der Wand zerschellt. Sehr gut geklemmt. Das bringt uns zu Dasha. Inspiriert durch Frohnis Klemmaktion. Ja, ich würde der die Bärenhaare ins Gesicht pusten. Kriegt da irgendwie so Advantage drauf oder sowas? Gib mir mal eine Geschicklichkeit. Du darfst eine Geschicklichkeitsprobe machen statt eines Angriffs. Mach ich doch. Plus 2 auf deinen Wurf, bitte. Jo, immer noch geschafft. Bei weitem. Du, du bläst dir die Haare in den Rachen, mehr in den offenstehenden Rachen. Und hast wahnsinnig Glück, weil sie allergisch gegen sich selbst zu sein scheint. Eine sehr große Katze, die versucht gerade etwas hochzuwürgen. Ich habe ja auch den Speichel abgeklemmt, ein bisschen trocken dann. Das ist jetzt sehr trocken am Mund. Das war aber deine Runde, ne? Ach, schade. Nein, das war der Angriff. Nehme ich natürlich einen Vorteil jetzt. Das bringt uns zu Sepp. Ja, wenn du, sie könnte nicht parieren. Sie ist jetzt so abgelenkt, dass sie deinen Schlag nicht parieren kann. Ja, das hört sich nicht an, wie was funktioniert, aber gut. Ja, weil du ihn warum noch mal berührt hast. Ja, es tut mir leid. Du schaffst es immer wieder mit deinem Hammer, Stellen dieses Bären zu treffen, die einfach nicht besonders schmerzempfindlich zu sein scheinen. Was uns zum Bo bringt. Das Bo. Das Bo wechselt jetzt den Wurfel. Den Wurfel. So, Knüppel. Flick und Sieg. Noch eine 19. Den musst du so werfen dann. Oh Mann. Es ist wirklich, also... So. Ihr schaut alle zu Bo, der sich wirklich bemüht. Nein, keiner soll das sehen. Die sollen alle weggucken. Niemand soll sehen, was das Bo mit diesem Knüppel macht. Das Problem ist, du denkst, du würdest treffen, wenn keiner hinschaut. Aber dadurch, dass ihr da alle in diesem Raum eingesperrt seid, können dich alle sehen und es ist einfach, du hast Lampenfieber. Ne? Guck ihn ja mal an. Ich lache auch manchmal, wenn er nicht so. Was uns allerdings zu Bären bringt, die, du hast ihr Schaden gemacht, ne? Ja. Die nach dir wieder beißt, dir eine verpasst und dir eine verpasst. Wegen der Haaraktion. Erst kommt der Biss, der nicht trifft. Dann kommt der Schlag, der trifft. Und der andere Schlag, der auch trifft. Wollt ihr parieren? Ich habe versucht, das trifft. Mhm. 6 Trefferpunkte macht sie, während sie dir fast die Klemmzange aus der Hand reißt, während sie mit ihrer ausgestreckten Pranke eine tiefe Furche über deinen Oberarm zieht, mit dem du versuchst, dein Gesicht zu schützen. Lieber Arm ab als Klemme weg. Das hat schon ein Faller gesagt. Genau. Das Bedarf auf Latein. Das ist schon. Ja, ist nicht pariert. Das ist nicht pariert. Unglaublich. Hier macht sie 3 Trefferpunkte, während du einfach spürst, wie so der reine Aufprall auf dein Kettenhemd. Also die Krallen kommen nicht durch, aber der reine Aufprall auf dein Kettenhemd, dieser stahlharten Bärenpranke, dir die Luft aus den Lungen schlägt. Da hat sie dir die Lunge abgeklemmt. Ich hab doch gesagt, du sollst nicht mehr rauchen. Hat sie von dir gelernt, oder? Der Bär bleibt stehen, Fummel. Das ist mal besser funktioniert. Das trifft, ja, tatsächlich. Das versucht sie zu parieren. Das ist halt so ein Würfel, nicht erfolgreich. Das ist ein wahnsinnig guter Dungeons & Dragons Würfel. Das sind einmal 10 Trefferpunkte. Heide, nein. Zu einem von meinen Haaren. Nö, alles gut, ich habe hier noch Auswahl. Das bringt uns zu Vroni. Ich breche ihr die Lunge. Du brichst ihr die Lunge. Versuchst du hier den Brustkorb abzuklemmen. Ja. Diesen Bären. Das wäre der kleinste Bär der Welt. Aber das ist eine magische Klemme. Ja. Trifft eh nicht. Die Klemme deiner Ahnen schafft es nicht. Sich verdammt, so sie ist groß. Zu klein. Sie ist zu klein. Und der Bär ist tatsächlich eher amüsiert tatsächlich. Ich komme nicht auf die Größe an, nur auf die Technik. Was uns zu Dasha bringt, von wegen Größe und Technik. Wir ich hier mit da. Trifft. Das versucht sie zu parieren. Erfolgreich. Sie hat eine fast karateartig schafft es sie, deine Antenne zwischen den Pranken zu fangen. Und knorrig, mehr oder weniger wie eine indische Gottheit zwischen ihren wir beiden. Wir wissen, dass sie schnell werden, sie lernen. Das bringt uns zu Sepp. Schön. Wir müssen das schnell hinter uns bringen, sie lernt immer mehr. Sie ist immer menschlicher. Ich hab falsch gewürfelt. Der Hammer. Also die Kniescheibe scheint nicht mehr zu funktionieren. Also einmal Schmerz da und dann ist sie unempfindlich. Ich laufe durch die Beine. So, Bo. Jetzt ist sie abgelenkt durch den Dasha. Jetzt mache ich den Dasha. Ja! Trifft. Versucht sie zu parieren. Wie so ein Minigolf. Nein, mach das nicht. Nein, mach ich auch nicht. Der Knüppel trifft. Ja! Für ganz sage schreibe 3 Schadenspunkte. Endlich! Schaffst du es. Du nimmst die Möglichkeit wahr, während ihr Gesicht zwischen den Händen hervorkommt, knüppelst du ihr einen direkt auf die Schnauze und triffst mit einem wundervollen Knüppel. Warum nimmst du mal? Was uns zur Bären bringt, die dich auf einmal als Ziel war. Ja, oder seiner. Und auch weiterhin auf Roni einschlägt und nach dir beißen will. Ich pariere schon mal. Sie beißt. Erfolgreich. Parade nicht erfolgreich. Auch dieser Angriff. Du siehst schon die Kiefer sich öffnen, auf dich zu und schaffst es gerade noch, den Schild dazwischen zu bringen, während die Zähne wirklich über den Stahl kratzen, es ein quietschendes, krachendes Geräusch gibt, während der Schild gerade eben hält unter der Last des Angriffs dieser Bestie. Die haut sich eine. Nicht erfolgreich, trifft nicht. Das Bo ist zu flink. Das Bo hat die Rhymes. Und Vroni wird getroffen von einer Pranke. Nö. Die sie aber pariert. Doch, du schaffst nicht es. Pariert, doch nicht. Doch nicht parierst. Nee, du willst gerade die Klemmzange deines Vaters zwischen dich und die Bären bringen. Zu klein. Aber hier wirst du einfach weggewischt und bekommst 6 Treffer. Während sie dir mehr oder weniger einmal quer über den Hals 3 tiefe Furchen zieht. Das bringt uns zur Top of the Round. Ich muss mich überklemmen. Alright. Das bringt uns. Sagen wir mal gut hier. Fummle, Grummle. Richtig. Roni. Oh, Es ist zu eng. Du kriegst dein Bastardschwert nicht richtig in Stellung und verpasst den Zeitpunkt. Ich wünschte, ich hätte ein kleineres Ding. Das Biest hat mich ja gerade umgenockt, ne? Es hat dir auf jeden Fall gerade eine verpasst. Wo stehe ich jetzt genau? Du stehst mehr oder weniger mit den 4 anderen Leuten vor ihr. Direkt immer noch vor ihr. Ja, der Bär hat sich in die Ecke zurückgedrängt, um nicht die Seiten drücken und Seiten verteidigen zu müssen. Den Nippel abklemmen. Dann versuch das mal. Ja, das klappt. Nippel! Welchen der 6? Groß genug! Während du tatsächlich überlegst, nein, Bären haben ihre Nippel weiter unten. Schaffst du es, die Klemmzange deines Vaters anzubringen und ihr einen ganz übel zu zwirbeln? Würfel mal deinen Schaden. Sie ist nicht schnell genug. 1. Und machst sie auf jeden Fall einen ordentlichen Zwirbler rein. Hast du dann einen Klemmzangenbonus aufgekommen? Ich habe keinen Klemmzangenbonus. Ich habe keinen Klemmzangenbonus. Sie ist nicht proficient mit Klemmzangen. Merkwürdiger. Langsam aber sicher sieht die Bären etwas. Das macht sie auch nicht hier angegeilt. Ich sag jetzt. Nein, aber der Zwirbler hat so ein bisschen. Der hat wehgetan. Oh. Gut, dann würde ich einfach mal versuchen. mit meiner Antenne. Ja. Den anderen Nebel. Welche anderen fünf? Ich hab den oben rechts. Ganz oben rechts, dann würde ich einfach mal die linke Seite so. Versuch mal. Versuchen, in einem Schlag runter zu irrigieren. Fast sozusagen xylophonartig die Bären sitzen. Schaff ich nicht. Bären sitzen Chips gibt's heute nicht. Schaff ich leider nicht. Du bist mehr oder weniger halb beeindruckt, halb angeekelt und noch 5% fasziniert davon, was da gerade passiert ist zwischen diesen beiden Ladies. Und in deiner Verwirrung schaffst du es einfach nicht, deine Antenne richtig in Stellung zu bringen. Oh Mann, es tut mir so leid. Was uns weiter zu Sepp bringt. Ja, der trifft. Ja, wollen wir mal gucken. Nein, der trifft nicht. Diesmal, du bist immer noch Knie und Tatzen und also sozusagen hinter, wie nennt man das, Hintertatzen, Hinterbeine, hintere Tatzen, um ihren ordentlichen Plattfuß zu verpassen. Aber diesmal wischt sie, du hättest getroffen, aber diesmal wischt sie deinen Kriegshammer einfach beiseite. Das Bo. Ich würde gern mit dem Knüppel auf den gereizten Teil von den abgeklemmten Nippel hauen, der da noch so rausguckt. Dann wollen wir mal gucken, ob du den triffst. Nein, natürlich nicht. Dieses Ziel ist zu klein für deine Knüppelkünste. Du schaffst es einfach nicht. Wo ist the worst? Nee, du willst jetzt wieder. Nein, jetzt. Dann war aber auch wieder Sepp im Weg und. Oh, Mann! Da. Funktioniert nicht. Auf, was uns zu Bären bringt. Ich schwinge nicht in die Richtung. Beiß, hau, hau. Wer hat Beiß? Mensch, ich würde mich ja auch woanders hin bewegen, dass ich nicht mehr vor ihrer Schnauze stehe. Du bist einfach das größte, gefährlichste Ziel. Sie trifft. Ja. Willst du parieren? Ja, ich würde es gerne versuchen, aber ich schaff's nicht. Du bist der GGZ. Der größte gemeinsame. Oh. 12 Treffer! Oh! Also 3! Ja, nice! Da hat sie mich fast bei 20. So, diesmal hat sie es geschafft, sich an die andere Seite deines Halses zu verbeißen. Wieder bist du wahnsinnig froh über deine Rüstung und es knackt und knirscht und du musst auf jeden Fall deine Klamotten putzen. Onkse mit X. Also, es läuft voll. Mit X geschrieben. Bo! Ja? Ihr denkt übrigens dran, wenn ihr eine 1 würfelt oder sowas, ne? Mir Bescheid sagen. Ich bin der größte Idiot. Das ist eine 1, die würde ich sogar gelten lassen für dich. Echt? Ne? Ja. Ich bin der beste Spieler. Würfel mal deinen Schaden. Hey, ich bin nur ausgewichen. Ach ja, du hast pariert. Ja. Richtig. Meisterhaft. Also, ihr seht alle, was Bo in Angriffskraft fehlt, macht er in Verteidigung wett. Also dieser Typ ist, man nennt ihn auch die Pantherkatze von Havena. Er weicht geschmeidig wie eine Schlange, schlank wie ein Aal und schnell wie ein Gepard aus. Warum er deswegen die Pantherkatze heißt, weiß ich nicht. Sehr gut, Bo. Wenn du so zuschlagen kannst, wie du wegläufst, wäre viel besser. Da, jetzt haut die Dasche, glaube ich. Ja. Versuchst die Dasche eine zu verpassen? Nee, ihm. Ja, mir will ich auch eine geben, Nee. Du hattest eigentlich, du meinst, glaube ich, Biss. Ja, du hast gesagt Biss, hau. Du hast vier Sachen gesagt. Ich hab drei Sachen gesagt. Biss. Also auf jeden Fall ich. Hau, ja, genau. Ihn und ihn. Du, nee. Cool. Sie würde treffen. Willst du parieren? Schaff ich nicht. Ah, und wieder schafft sie es, ihre Pranke auf dich runterzubringen. Und dir 8 Schadenspunkte zu machen. Ja, locker. Minus 4 sind 4. Was uns... Mein Problem. Du wartest immer darauf. Als wenn mir das alles zu viel hier. 1. Das ist ein meisterlicher Schlag. Der endlich, nachdem du lange versucht hast, taktisch. Nachdem du lange versucht hast, taktisch klug vorzugehen, dachtest du, nein. Ich denke an das alte Motto meines Ordens: im Zweifel greif zu. Ah, und schaffst es einfach mit purer Gewalt, dein Schwert zwischen sich und sie zu bringen und es ihr in die rechte Schulter zu stoßen. Und wie viele Treffer? 10. 11 sogar. Heidenei. Ja, okay. Also sie ist schon. Sie fängt an, leicht zu schwanken. Ihr seht schon, sie blutet aus mehreren Wunden, die bisher noch nicht fachmännisch abgeklemmt wurden. Was uns auch gleich zu Vroni bringt. Ich versuche alle auf einmal abzuklemmen. Tackerangriff. Mit einer 1. Dann würfel deinen Schaden. Das ist jetzt die Einser-Runde. Vier. Das sind drei, also einmal angegriffen. Vier Schaden. Du fachmännisch schaffst es zwar nicht alle Wunden zu tackern, aber eine schaffst du es abzuklemmen und sie bleibt zu. Yay! Sie hat den Bär geheilt. Ich habe eine Wunde abgeklemmt. So, die Wunde ist zu, der Was Bär bringt uns zu Dasha? Sehr gut. Und seine Antenne. Ich hatte nicht getroffen. Du bist tatsächlich von der Meisterlichkeit dieser beiden Schläge deiner Vorgänger so fasziniert. Boah, hast du sehr gut abgeklemmt, Broni. Tatsächlich, ja. Einfach vergisst. Von anderen Abklemmungen ist und dies wahrscheinlich jetzt die ist beste. Und das ist genetisch bedingt. Oh, mit Schanze. Mit Schanze. Und auch du bist wirklich, also bisher hat, also dass Broni es schafft, mit dieser merkwürdigen Zange, in einem Kampf, in der mehr oder weniger nur um sich geschlagen wird, einem Bären die Wunde so abzuklemmen, dass es hier auch noch wehtut, ist eine Leistung, die das schaffst du nicht in deinem Kopf zusammenzubringen. Ja, ich bin auch mittlerweile nicht mehr so ganz dabei. Ich bin auch völlig perplex. Was gemacht, bringt uns wieder zu Bo? Mit solchen Leuten soll man mithalten. Okay, Dasha, ich gucke jetzt, ob ich so angreifen kann, wie ich ausweichen kann. Das trifft. Ha! Wollen wir mal sehen. Tatsache. Ja, das trifft. Acht Punkte. Acht Trefferpunkte. Respekt. Zählt ihr? Da muss ich ja sogar rechnen. Ich glaube nicht. Dasha. Ja. Yeah. Danke für die Motivation. Ja, Inspiration. Die Bären schreit markerschütternd immer wieder unter dem Hagel eurer Schläge auf. Lehnt sich auf. Beiß dich, weil du ihr wahnsinnig weh getan hast. Haut dich, weil du ihr wahnsinnig weh getan hast. Aber ich hab dich geheilt. Nein. Und haut dich. Nein, dich. Weil du ihr wahnsinnig weh getan hast. Der Biss trifft nicht. Der erste Schlag trifft. Nicht. Nicht. Nachdem du jetzt endlich ein Gefühl für die Gewichtung dieser Zange bekommen hast, schaffst du es auch noch, Bonus da drauf? ihre Pranke abzuwehren. Und der nächste kommt und trifft. Ja, das will er nicht. Wenn auch du, inspiriert durch Vronis und Daschas Heldenmut, schaffst, mehr oder weniger diesmal nicht mit der Hand, aber mit dem Hammer einfach die Pranke weiterzuleiten. Gutes Geräusch. Nope. Alrighty. Das war jetzt Kniekehlen. Bumble. Bringen wir das jetzt zu Ende, Leute? Also ich auf jeden Fall nicht. nein. Schon wieder. Nein, ist wieder jemand im Weg. Es sind wirklich fünf Leute, sind so viel für dieses kleine Arbeitszimmer. Du denkst dir sowieso schon die ganze Zeit, warum sind wir zu fünf in diesem kleinen Haus? Aber hey, das Schicksal wollte es so. Das frage ich mich sehr gefragt. Das bringt uns zu Broni. Ich kenne mir jetzt das Hirn ab. Nicht. Oh. Bären haben leider sehr kleine Hirne und du weißt nicht genau, wo es sich befindet. Und in der Not hättest du dir fast selber deinen Kopf abgeklemmt. Ja, das funktioniert. Ups. Das Komische ist Sascha. Immer so. Ah. Boom. Oh, das ist aber ein, der kippt eigentlich, ne? Tut er nicht. Okay. Ich versuch zu parieren. Nein. Schafft er nicht. So. Wieder ein Zack. Mit der Antenne direkt auf die Schnauze. 1-6. Wieder direkt eine Strieme gezogen. Das wird bleiben, das gibt nicht. Du, ich hab dir gesagt, Beißen ist nicht gut für die Leute. Das bringt uns zu Sepp. Viel schöner jetzt. Ich weiß. Vielleicht komme ich jetzt auch ans Hirn ran. Mal nicht sein. Entschuldigung, können Sie sich bitte beruhigen? Ich mag keine lauten Geräusche. Du wünschst, dieser Bär wäre eine Falltür, aber er ist es nicht. Ich gucke mir diesen Bären an und frage ihn nur. What are those? Warum beißt du mir aus, Junge? Genau das. Tatsächlich. Mach nicht diese. Relativ elegant für einen Bären. Vielleicht hatte sie Ballettunterricht. Hör auf mich zu kopieren. Im Zirkus. Kann steppen. Könnte steppen. Die denkst auch, sie könnte vielleicht ein winzig kleines Motorrad fahren. Das bringt nichts. Was uns zu Bären bringt. Beißt dich wieder Eben. Und schlägt euch beide. Kein Problem. Au, das trifft. Ja. Wow. Ohne diesen Schild wärst du wahrscheinlich schon lange tot. Ja, so. Ja, sehr wahrscheinlich. Dann der erste Schlag trifft nicht. Nee, wäre ich nicht. Der ist gibt's wirklich so weit, du denkst nicht mal dran, irgendwie abzuwehren. Also das war sehr ungeschickt. Und der zweite Schlag trifft auch nicht. Jetzt wird sie langsam, aber sicher unsicher im Stand und kriegt es nicht hin, was uns dort schon in die Runde bringt. Nein. Fummle! Okay. Nein! Schon wieder nicht. Ich brauche schlechtere Würfel. Ein Schlag daneben. Jetzt durch das merkwürdige Bewegen, dieses erratische Bewegen des verwundeten Bären, schaffst du es nicht, irgendwie richtig zuzuschlagen. Vroni! Ich versuch's nochmal mit dem Hirn durch die Wunde, die Dasha ihr zugefügt hat. Nicht. Du denkst, der richtige Hirn, der richtige Weg zum Hirn eines Bären ist vielleicht nicht durch die Nase. Musst du gehen durch den Magen. Geht nicht. Ich wollte uns aber jetzt Zwergen Gentleman Schule beigebracht. Was hast du gewürfelt? 9. Wunderbar, das trifft, sie versucht abzuwehren. Nicht erfolgreich. Geben hier wunderschön 8 Schaden. Alto Belli, nicht schlecht. Und wieder die gleiche Stelle, jetzt hat sie ein Kreuz. Ja, direkt auf der Schnauze. Da muss ich hin. Jetzt müssen wir jetzt nur noch anziehen. Da schlage ich jetzt gleich rein. Ja. So, musst du da in die Mitte rein und dann kannst du abklemmen, Gehirn. Okay, okay. Das bringt uns zu Sepp. Das ist eine Geheimtür unter der Bären. Warte. Es war mal eine Geheimtür unter der Bären, aber es geht nicht. Also nein, leider nein. Leider ist keine Geheimtür unter der Bären. Was soll ich machen? Ich bin Sepp Müller. Wenn man eine Geheimtür war, kann ich die aufmachen. Nein, das ist leider keine Geheimtür unter der Bären. Aber du merkst, dass das Podest... Ja, dann schlage ich einmal ins Gesicht. Das Podest würde sich jetzt öffnen lassen, auf dem sie stand. Ja, okay. Und du schlägst ihr womit? Ja, schon mal für später. Ja, ich treffe. Das ist ja viel. Ja, du triffst. Endlich! Ja, so haben wir jetzt auch hier lang genug rumgepimmelt, ne? Kriegen wir 10. 10 Schaden! Ja. Wahnsinn. Ja, jetzt aber nach der langen frustrierenden Episode an den Knien und Beinen denkst du dir, ja, wenn die schon keine Geheimtür ist, ich kann das, Digga. Direkt das. Schlägst, während sie so da steht, schlägst du nochmal direkt frontal auf den Schädel und sie sieht wirklich, wirklich angeschlagen aus. Also sie taumelt und blutet nur noch. Was uns zu Bo bringt. Das ist ihre eigene Schuld, gute Frau. Ich habe am Anfang versucht, mit ihnen zu reden. Dann gebe ich ihr jetzt mit diesem Knüppel auf den Kreuz den Rest. Tatsächlich. Nein. Leider nein. So, leider nein. Schafft es gerade noch mit letzter Kraft seinen Knüppel zur Seite zu wischen, wunderbar, bevor du Kontakt hast. Das bringt uns zu ihr. Sie versucht wieder dich zu beißen. Du bist die größte Gefahr. Und sie versucht dich zu hauen und dich. Gib mich. Der Biss trifft. Wollen wir mal sehen. Tut er. Also. 12. Alright, dann 3 durch. Jetzt würde ich dir erst was ausmachen. Schlag. Trifft. Ja, tut er nicht. Nein? Ups. Nein, na, endlich. Durch das wiedergewonnene Selbstbewusstsein. Ja, wieder. Also, ich würfel mal, ob sie trifft. Ja, tut sie? Tut sie. Tut sie. Gut. Tut sie. Ja, das sind 7 Schadenspunkte. Ja. Während sie versucht, endlich versucht, sie zu rechnen und dir mehr oder weniger eine Furche quer durchs Gesicht zieht. Oh ja, schon geht's dir gut. Alles gut, alles gut. Okay. Das bringt uns wieder zu. Geht dir auch gut? Alles bestens. In der der Bär mit gespielt. Einem lauten Puffen. Der Bär ist tot. Verschwindet. Ich war mir, wir waren uns. Wir haben die ganze Zeit. Henne und ich waren uns so 70% sicher, dass du einfach Sexwürfel benutzt. Da ist gar keine Sex drauf. Da gar keine Sex drauf. Ohrläppchen, Arsch, Nippel. Nippel und so. Tatsächlich nicht. Jetzt mach. Und du hörst von deinem Schild aus ein leichtes. Irgendwo und läuft aus. Zeig mir den Schild, hä? Was soll das? Wir machen ja die ganze Arbeit und dann kommst du am Ende und staubst so ab oder was? Was ist denn los mit dir? Du musst jetzt auch alles, sehen, weil du den Schicken guckt hast. Was im Raum noch bleibt, ist ein ziemlich überwältigender Geruch nach einem wilden Tier. Hey. Und nach Blut. Dasha, willst du was Geiles sehen? Ja. Ich mach das Podest auf. Und tatsächlich, das Podest, auf dem der Bär stand, ist aufklappbar. Hörst du ein Taschentuch für mich? In diesem... Bist du deinen Zwergenbox nicht dabei? In dieser, sagen wir, nennen wir es eine Kiste, in dieser Kiste findet ihr tatsächlich eine alte, vergilbte Pergamentkarte. Hier ist noch ein Stück geiles Papier drin, verdammt. Wir müssen weitersuchen. Wer nimmt sich diese Karte? Ich snack sie mir. Du snackst sie dir. Durch, das ist mein Wort. Grumlis, Fummelstummel schließen sich um die Karte und es ist tatsächlich die Karte eines, also da stehen Orte drauf, die hast du, davon hast du noch nie gehört. Nee, das ist so unwahrscheinlich. Ist nicht so unwahrscheinlich, ja. Und darüber steht tatsächlich das schwarze Auge. Damit ist euer erstes Abenteuer vorbei. Und ihr hört... Er hat den Titel gesagt, Roll Credits. Roll Credits, TM. Drömer Knau, hey, Schmidt-Spiele. Oh, der Little Party. Oh, mit beiden. Ihr hört ein heiseres, altes Lachen, wie aus einem Grab. Oh Gott. Papa? Ich hätte ja nicht gedacht, dass ihr... Aber es hat mir Spaß gemacht, das anzugucken. Das, was ich als nächstes tue, tut mir etwas leid. Und der Schild verschwindet. Aber im nächsten Augenblick werden alle eure Trefferpunkte wiederhergestellt. Yay! Was für ein Scheißtausch. Ihr habt damit das erste Einführungsabenteuer von Das Schwarze Auge 1 von 1984 überstanden. Und ich muss tatsächlich einmal kurz gucken, weil es ein sehr langer Kampf war. Eine Stunde gefetzt, ne? Nun steht ihr in diesem Arbeitszimmer im Haus des Kapitäns Graubart in Havena. Ulala. einiges an Gold und Dukaten reicher, einiges an Goldfiguren reicher. Was macht ihr als nächstes? Ich suche nach Ohren. Nach Ohren? Rohren. Ohren. Gib mir mal eine Klugheitsprobe. Oh, Klugheit. Bin ich nicht so gut in. Luca. Du, das ist eine 6. Also du denkst, wenn es irgendwo hier Rohre geben müsste, dann wahrscheinlich im Keller. Ich geh in den Keller. Wer kommt mit? Ich guck mal auf das Arbeitszimmer, ob es irgendwas Waffenmäßiges da gibt, was schärfer und also, schwertiger ist. In der Ecke des Zimmers... Nee, also du weißt, vom letzten Mal weißt du, dass Fummelkrummle mehr oder weniger wutentbrannt ein Entermesser in die Ecke geschmissen hat. Allerdings nicht in diesem Zimmer, meine sondern ich. Sondern in dem anderen. Sondern im Schlafzimmer. Wenn du dir das holen möchtest, könntest du das tun. Ich möchte mir das holen. Tun. Wunderbar. Das Entermesser hat, ich guck mal ganz kurz nach. Sieh, was denkst du? Hier ist Karte. Ich würde halt voll gerne in den Keller gehen. Das Entermesser hat 1 6 plus 3. Ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst. Und hat nur auf Parade minus 1. Kaufe ich. Das Keller? Soll deines sein. Gehst du abklemmen? Wir holen dich. Eine kurze gehen. Frage hier. Was steht auf dieser Karte, weil ich nicht lesen kann? Irgendwas mit dem schwarzen Auge. Ja, aber wenn das schwarze Auge auf dieser Karte steht, vielleicht ist die Karte in der schwarze Auge. Das weiß ich nicht. Du meinst, das Abenteuer ist die Belohnung? Ich meine, du würdest noch draufschreiben, die Karte zum schwarzen Auge, oder nicht? Spaß zu Spaß. Da steht nochmal genau drauf, das schwarze Auge oder die Karte zum schwarzen Auge? Die Karte zum schwarzen Auge. Oh ja, ja. Wäre nicht das an mir oder ist dieser Text gerade länger geworden? Er verändert sich tatsächlich vor euren Augen, je nachdem, was der Spielleiter gerade will. Okay. Wow, die Magic ist da auch irgendwie was eingezeichnet? Ja, sicher. So, also so Landschaften und so weiter. Ja, ich brauche die mal aus. Es ist natürlich eine Küste eingezeichnet. Und also. Ist da irgendwo ein X eingezeichnet? Ja, tatsächlich ist es eine Schatzkarte mit einem X. Ein ganz X. Dann, Klassiker. Dann würde ich sagen, hier ist X Weißt du, immer wenn Pirat hat versteckt einen Schatz, dann macht er ein X auf Kart. Nein, ich weiß noch, dass ich Legastheniker bin. Ich kann nicht sehen. Das ist eine Karte von Landschaft. Ist ganz einfach. Siehst du das Eckige hier, das sind Berge. Und das Gekreuze, es ist ein X. Da, hier. Diese zwei. Da, X. Ja. Da ist Schatz. Gold. Aha, ja, wo ist das? Ja, gib mir mal eine Klugheitsprobe. Keine zwei. Als Zwerg kennst du dich nicht so mit Küsten oder Meeren aus, aber und die Buchstaben verschwimmen auch vor deinen Augen, aber so der Fremdartigkeit der Zeichen nach zu urteilen, muss es sehr weit im Süden und noch viel weiter im Osten sein. Mehrere tausend Meilen von hier. Also, tausend. Wo ich mir das jetzt angucke, hört ihr leise durch. Habe ich mir für einen kurzen Moment mein Goldradar ein bisschen fein getuned. Und ich rieche auf jeden Fall eine große Menge Gold. Sehr weit im Süden, sehr weit im Osten. Müssen ein paar tausend Meilen sein. Aber. Ja, tausend Meilen. Aber der Ostwindkanal bläst hier gut rüber und so ein bisschen Goldbrise kommt auf jeden Fall mit. Und ich würde sagen, wir haben auch genug Gold, um kaufen zu einem Schiff. Meine. Also ihr habt, wollen wir dafür nicht das selber benutzen? Also nein, ihr wisst, man kann sich eine Passage vielleicht kaufen für das Gold, aber auf keinen Fall ein Schiff. Vielleicht kaufen wir eine Passage und fahren runter und, und holen Gold, noch mehr. Okay, aber was kann sie nicht das Meer abklemmen, warum noch mehr kaufen? Mehrere tausend Kilometer, Meilen, kann was auch immer. Warum benutzen die imperialistisches System nicht? Also ich könnte es versuchen, das wird aber dauern. Metrisch meinst du? Wahrscheinlich. Meine ich, ja. Kann man dann besser laufen? Ja gut, von mir aus, lass uns halt ein gottverdammtes Schiff nehmen. Ja, ich bin Zwerg, ich bin gerne lieber unter der Erde. Ich bin auch nicht gerne, ich war mal gerne in Häusern, seit diesem Haus bin ich nicht mehr gerne in Häusern. Das hier, das muss schrecklich auf dem Immobilienmarkt zu verkaufen sein. Oh, hier sind komische Viecher drin, da ist dieser Bär drin. Ne, aber zwei Geheimtüren, das ist schon wieder Plus. Aber hier ist bestimmt auch ein Keller drin, den ich gerne nochmal angucken würde. Was macht ihr? Du und dein Keller. Geh doch in den Keller. Ich geh in den Keller. Geh doch in den Keller. Du, gib mir mal, du suchst die Kellertür. Gib mir dafür mal eine Klugheit. Eine Geheimtür. Probe. Eine 5. Tatsächlich. Eine Kellertür. Findest du aber auch eher, also du gehst ins Treppenhaus zurück, da wo ihr die ganze Reise angefangen habt, wo immer noch ein großes Loch klafft. Das nee, gar nicht ein Loch klaffen würde, hättet ihr die Falle nicht wieder geschlossen. Durch die magischen das war Geheimtür, aber gut. Geheimtürkräfte von Sepp Müller. Dem guten Sepp Müller. Findest du eher weniger durch Gucken nach einer Tür, sondern du hörst ein leises Stöhnen, ein schmerzerfülltes Stöhnen vor allen Dingen. Das war die falsche Wortwahl für diese Gruppe. Bummle, möchtest du nicht mitkommen vielleicht? Aber... Ja, stehen wir es. Irgendwo ist... und dabei fällt dir auch auf, jetzt wo du auch zum ersten Mal wieder unten bist, sowohl die alte Frau als auch ihre Tochter sind nicht hier. Ja, die sind schon lange weg. Ich bin schon weg, seitdem wir ja zurückgegangen sind, um erstes Wort mit ihnen zu reden, warum ihr uns verschwiegen habt, dass ihr komplett kranke Scheiße in diesem ganzen Haus abgeht. Durch diese Tür gibt's Geräusche. Was für Geräusche? Stöhnen. Geräusche. Schmerzerfülltes Stöhnen. Deswegen habe ich gedacht, vielleicht kommt Fummle Krummle mit. Wollt ihr mir jetzt auch noch die Beute auf dem Silbertablett servieren müsst oder was? Wir waren dreimal beim Psychologen deswegen und du gibst ihm sowas? Wie soll der Junge das jemals in den Griff kriegen? Ich könnte es ihm abklären. Oh mein Gott! Wow. Aua! Ich mache meinen Weg. Ja, gut, ich klopfe an die Tür an mit meinem Hammer. Du klopfst an die Tür mit deinem Hammer und... Dann meine ich, breche sie auf. dann gib mir doch mal einen Angriffswurf. Ich habe mir so einen Fugenbock vorgestellt. Nein, ich versuche es nochmal. Okay, jetzt tun dir langsam deine Hände weh. Ja. Aber das ist für eine Kellertür wahnsinnig stabil. Darf ich die Klinke runterdrücken? Ja. Ich drück die Klinke runter. Und du öffnest die Tür zum Keller. Falls sie aufschlagen. Modriger Geruch von feuchtem Stein schlägt dir entgegen. Und du hörst jetzt auch dieses schmerzerfüllte Stöhnen, was dir entgegensteckt. muss die alte Frau sein. Was muss? Es muss die ältere Frau sein. Und die jüngere hört man aber nicht? Die hörst du nicht. Okay. Zufällig eine Heimtür. Alte Frau, sie riechen stark. Hier im Treppenhaus? Nein. Brauchen Sie Hilfe in den Keller? Ihr geht runter in den Keller. Also wir stehen ja vor dem Keller. Sie riechen wie ein Bär. Ich trete nach vorne und wir rausfinden, ob der geheim ist. Okay, der gute alte Sepp Müller geht runter in den Keller und schon da, wo die Treppe auf mehr oder weniger einfach nur gestampften Erdboden trifft, du siehst mehrere Körbe und Fässer in der Ecke, Kisten, und am Treppenabsatz liegt der Körper der alten Frau, die gerade versucht, sich schmerzerfüllt die Treppe hochzuziehen. Gute Frau, Sie haben uns einiges über dieses Bauwerk verschwiegen. Ich würde da gerne ein ernstes Wort mit Ihnen führen. Sie ignoriert dich mehr oder weniger. Ich renne auch runter und versuche hier alle blutenden Wunden abzuklären. Gib mir doch mal eine Geschicklichkeit. Oh. Ja gut, wenn Sie mich ignorieren wollen, dann kann ich Ihnen auch nicht helfen. Ups. Du schaffst es, sie umzudrehen und so. Du siehst einfach, dass sie eine riesige Platzwunde am Kopf hat und das schaffst du es irgendwie mit einem Stück abgerissenen Stoff von deinem Umhang notdürftig zu abzuklemmen. Dein Vater würde sagen, abzuklemmen. Andere Menschen würden es, normale Menschen, Zwerge und auch normale Elfen würden sagen, verbinden. Oder so. Verarzten. Oder zu verarzten. Und während du das tust, ist das mehr oder weniger die einzigen paar Worte, die sie rausbringt. Meine Tochter, Sie haben sie geholt. Ich habe versucht, sie aufzuhalten, aber Sie haben sie geholt. Ja, wo sind die hingelaufen? Ich würde sagen, bin inzwischen auch runtergekommen. Und das ist alles, was sie hört, bevor sie in Ohnmacht fällt. Also gut. Ich habe das Gefühl, eine seltsame Kraft verleitet mich dazu, dieser Sache nachzugehen. Aber vorher möchte ich einmal kurz sagen, dass ich finde, dass wir dieser Frau eigentlich nicht helfen sollten. Und zwar, weil sie uns in dieses komische Haus geschickt hat. Sie hat uns nicht erzählt von irgendwas, was hier drin passiert. Sie hat uns alles verschwiegen, selbst die Falltür, die 3 Meter von ihr entfernt war. Ja. Und das ist eigentlich ihr Haus. Und jetzt sagen sie, redet meine Tochter. Ich weiß nicht, wie ich davon finden soll. Ja, aber du bist doch jetzt reich. Sepp, ich finde, du hast recht. Sie ist ein... Ich meine, warum sollten wir helfen? Nur fürs Protokoll, ihr seid in ihr Haus eingestiegen. Wir haben sie gerettet. Sie sagte, kein Geld für euch, nicht meine Tochter für euch, aber hier habt ihr die alte Karte meines Mannes, das mächtigste Ding auf der Welt. Ihr habt mehr oder weniger die Schatzkiste ihres Mannes ausgeräumt. Ja, sie hat gesagt, wir sollen die ausräumen. Also ich werde dir jetzt mal eine Sache klarstellen. Ja, wenn wir dieses schwarze Auge fehlen, dann will ich, dass wir das Schicksal so ändern, dass wir, wenn wir das nächste Mal in dieses Haus kommen, die Frau freundlich ist. Und Gold, ja, hauptsächlich freundlich. Kannst du uns das Gold schenken, damit bin ich zufrieden. Sieb. Hast du schon geguckt, den Keller nach Geheimtür? Ja, ich wollte gerade, aber dann bin ich über die Altier gestolpert. Ich gucke nach Geheimtür. Da muss ich würfeln. Ich gucke nach oben. Kein Geheimtür. Der zwergische Instinkt sagt dir, keine Geheimtür. Manchmal mein Glück, manchmal ist gut verputzt. Was soll man sagen? Wundervoll. Ich kann jetzt auf jeden Fall suchen. Macht der Rest vom Schützenfest. Ja, die Alte hätte uns vielleicht erstmal sagen sollen, wo ihre Tochter überhaupt hin ist. Und wo die hin sind, die sind ja auch im Keller. Sind ja wie viele Ausgänge gibt es denn von hier? Also es gibt nur die Treppe. Ja. Und wie gesagt, es ist, der Raum ist etwa 3x3 Meter groß. Also ne, sagen wir 4x4 Meter groß. Das ist hier ein bisschen schwierig zu erkennen. Die Treppe kommt so in einem Bogen runter. Mhm. Und es ist hier, was man im Keller erwarten würde. Hier, ein paar Weidenkörbe stehen in der Ecke rum, ein paar alte Kisten, ein bisschen Regale, um Speisen zu lagern, die ein bisschen kühler gehalten werden müssen. Ein bisschen Krimskrams, den man nicht im Haus hat, ein alter Bilderrahmen. Okay. Der steht hier rum. Dann würde ich gerne mal den Raum auf den Kopf stellen. Womit fängst du an? Mit den Bilderrahmen abhängen. Achso, nein, der steht einfach nur rum. Achso, dann zur Seite schieben. Mhm. Und die Schränke zur Seite schieben. Mhm. Wo ist das auf Bild drauf? Das ist ein leerer Bilderrahmen. Ja, so. Das kann ich ja gar nicht. Während ihr die Schränke beiseite schiebt, würde ich sie gerne aufmachen. Mhm. Du findest darin Narnia. Töpfe, Narnia. Eine Eishexe ist darin und bringt euch alle um. Erzähl jetzt nicht was. Nein, du findest darin Töpfe, eine alte Pfanne, die nicht mehr richtig zu gebrauchen ist, eingelegtes Gemüse, eingelegtes Obst, Marmelade. Die Marmelade nehme ich mit. Du hast immer noch den großen Sack auf dem Rücken, ja. Ne? Ja. All die Habseligkeiten. Dann Glück, dass die eigentlich auch reinkommt, die alte. Wundervoll. Ich nehme ein paar Cornichons mit. Als du zu den Weidenkörben kommst und sie mehr oder weniger achtlos beiseite schiebst, merkst du, darunter ist ein Loch. Das ist keine Geheimtür. Ein Loch. Das habt ihr nicht Leiter. Gebrochen? Naja, man kann durchsteigen. Also Meter mal Meter. Und die waren so relativ geschickt so drüber gezogen. Ich war nirgends lang. Oh, weißt du, oh, immer wenn ich sowas halbfertig gebaut sehe, macht mich das ein bisschen traurig. Das wird so eine schöne Geheimtür werden. Ja, also dein zwergisches Blut kocht eigentlich vor Wut, wie man das hier alles nur so, das weißt du, es ist festgestampft und irgendwie die Mauern des Kellers sind eben auch schon so ein bisschen am Rotten, der Putz kommt ein bisschen runter, also das ist hier keine gute Arbeit. Ein Scheißloch von einem Haus. Weißt du, bevor wir gehen darunter, wir sollten alte Frau fesseln. Nicht, dass sie wegläuft, wenn sie wieder aufwacht und dann... Ich hab schon gesagt, wir können sie in den Sack packen. Die sehen nicht besonders groß aus. Ja, machen. Ja, packen sie in den Sack. Ja, du weißt ganz genau, wenn du die Frau in den Sack packst, wird der Sack einfach zu schwer. Du bist zwar ein Zwerg, aber du kannst jetzt nicht nur irgendwie eine 50-Kilo-Frau da rein tun. Ja gut, dann packen wir sie in den Schrank und schießen den Schrank zu. Das würde nicht passen. Wir holen alles raus aus dem Schrank, packen sie dann da rein und schließen den Schrank zu. Ja, hast gesagt, es also zwei wollt Schränke, ihr wegen, ne? Später noch wegen Mord angeklagt werden? Oder worauf habt ihr so? Ich merke, dass mir diese Frau Rede und Antwort steht. Eingelegte Gurken drin. Ja, nee, ich würde sagen, ich lege da so ein paar Gurken hin und so ein bisschen Wasser und dann binde ich dir einfach die Hände zusammen. Du klemmst sie ab, meinst du? Du bindest dir die Hände, dann gib mir mal eine Geschicklichkeitsprobe, bitte. Mit meinem Lieblingswürfel, den pinken. Der Badia-Würfel. Läuft. Siehst du? Acht. Ja, schaffst es, einen einigermaßen vernünftigen Knoten zu machen. Hat die Frau zufällig Gold bei sich? Nein. Die hat mehr oder weniger nur ein Nachthemd an. Ja. Boah, ist ja nicht. Und ihr denkt auch, wenn ja ihr die nicht hier im kalten Keller lasst, können Leute wir kriegen... Das ist, wenn wir die Kellertür wieder zumachen, sie ist auch in den Stufen. Also, was wollt ihr mit der Frau machen? Wollt ihr sie tatsächlich in den Schrank stecken? Wisst ihr was? Wie wäre es, wenn wir sie langsam in die Falltür runterlassen, damit sie merkt, was sie mit uns gemacht hat? Können wir auch noch ein Feuerchen machen, ist hier warm. Ich finde, das ist eine sehr gute Idee von dir. Wollen wir das machen? Ich bin für die Leiter runtergeklettert. Und ich lege noch ein Waschlappen hin. Mit einer kleinen Notiz. Was macht ihr denn jetzt mit dir? Ja, in die Falltür, ne? Ja, lass uns doch einfach gehen jetzt. Was ist denn mit euch? Ja, die Frau stirbt sonst. So sauer bin ich jetzt auch nicht. Wir können sie auch in das Bett legen oben. Ja. Nein, das ist zu freundlich. Das hätte sie für uns auch nicht Kiste gemacht. In die Kiste. Wir legen sie in die Kiste. Wir legen sie neben das Bett. Aber so, dass sie nicht weglaufen kann. Ich meine, die Klabauterleute sind ja weg. Dann können wir sie auch in die Kiste legen. Also, was macht ihr? Und sie zuklemmen danach. Abklemmen, meine ich. Ja, hier. Wollt ihr sie ins Bett legen? Wollt ihr sie ins Loch legen? Wollt ihr sie... In ich den bin Schrank dafür, stecken. Wir legen sie in die ja, können sie ja nicht in den Schrank stecken, das haben wir doch versucht. Ja, stimmt. Aber in die Kiste oben. Die würde darin ersticken, das weißt du auch ganz gut. Also, wir machen die können Falltür die wieder auf und dann lassen wir sie langsam in die Falltür runter. Können auch noch einmal. Kannst du drin bleiben. Okay. Auch da würde sie sich wahrscheinlich eine Lungenentzündung holen auf dem kalten Stein. Dann legt die Aldi doch einfach ins Nest. Ich nehme die, ich pack die 5 Stufen höher, dass sie ein bisschen bei der Kellerluft weg ist und dann lasse ich die liegen und dann gehe ich auch in das Loch. Das wird mir jetzt zu blöd hier. Trocknet sie fest über den Stein. Ja, großartig. Muss man die nachher wieder wegreißen. Und dann wir haben hier alle möglichen Spielertypen, merke ich gerade. Nur keine Kooperativen. Also, wir legen sie ins Wohnzimmer? Nein, ich habe sie jetzt schon 5 Stufen weiter hochgezogen. So. Ja, dann ist sie schon mal 5 Stufen. Also, sie liegt jetzt auf der Treppe so, sie liegt auf Holz. Ja, die muss auch ein bisschen Willen zeigen. So, ja. Kann ja nicht alles für die machen. Sie ist ohnmächtig. Ich lege ihr noch so eine Decke drüber. Ich lege ihr ein Glas Gurken. Und ein Waschlappen. Ja gut. Verschwinde ist besser nicht normal, Frau. Ich lass ihr... und einen Waschlappen. Dann gibst ihr deinen alten Waschlappen. dann lege ich noch mal Knüppel daneben, falls noch mal Einbrecher kommt. Okay, du. Okay, großartig. Sehr liebevoll ausgestattet. Dann beuge ich mich nochmal runter und ich sage, ich hoffe, Sie wissen, dass wir Ihnen gar nicht mehr für Sie getan haben, als Sie in Ihrer gesamten Zeit hier. Die hört ich eh nicht. Unhöfliches Stück. Fick dich, Disk. Knie. Glaubst du zu hören, als sie ausatmet? Fick dich ins Knie. Oh, jetzt will ich sie noch nicht fassen. Ziehst du die wieder runter? Aber. Du bist inzwischen die Leiter hinabgestiegen in einen Gang, der jetzt ziemlich dunkel ist. Keine Fackeln, nichts. Du kriegst noch dabei? Ein bisschen das Licht. Du hast Fackeln dabei. Dann würde ich gerne eine anzünden, aber vorher einmal schnuppern. Ob es irgendwie nach Schäfer oder nicht. Gute Nox. Gib mir mal einen eine Klugheitsprobe. Ob du weißt, wie schwer du bist. Habe ich bestanden. 11 auf 13. Ja, cool. Also, du riechst keinen Schwefel, du riechst diese typischen Kellergerüche. Also, es ist hier wirklich feucht. Hier ist brackiges, altes Wasser, was irgendwie schon durch mehrere Lehmschichten gelaufen ist und den Dreck von der Straße mit runtergetragen hat. Und du riechst. Das kennst du noch aus deinen alten Ausbildungszeiten, als ihr manchmal für Fummelübungen welche einfangen musstet? Pisse. Goblin. Hier riecht's nach Goblin. Also die kleinen Wichser sind. Jetzt gibt's auf die Fresse. Ja, Fummel, was ist da unten los? Ist er sicher da? Kann man da runterkommen? Jetzt komm her und guck's dir selber an. Ja, also meine Güte, muss ja nicht so unhöflich sein. Dann kletter ich auch die Leiter runter. Und ja, dann zünde ich meine Fackel jetzt an. Sieh, warte, ich komm hoch. Oh ja, ich warte. Und dann gehen wir zusammen. Ja. Ich schwenk sie einmal in den Gang. Du hast hochgerufen zu ihnen dann, oder wie? Ja, ich hab. Okay. Sepp hat zu mir gerufen, ich hab zu Sepp gerufen. Mhm. Und du hast die Fackel angemacht, genau, und leuchtest den Gang aus. Das ist wirklich, ja, Joe kommt, also echt, mit Konto. Wirklich übel hier. Also auch du als Zwerg denkst so, das ist hier nicht sicher, man müsste eigentlich alles abstützen. Eigentlich schrecklich. Das riecht nach Goblin. Ja, also ich glaube, der Frau könnte man auch mal, wenn wir hier wieder oben sind, mal einen Kostenvoranschlag machen, was es kosten würde, das ganze Gebäude ein bisschen zu stabilisieren. Was wahrscheinlich, ja. Und mit ordentlichen Holzleisen und so und auch Stein und sowas. Und mit ordentlichen Geheimtüren auszustatten. Ja. Mit ordentlichen Geheimtüren auszustatten. Ohne Klabautermine, ne? Hab ich kurz vergessen, wie ich gesprochen habe. Bevor hier, gehen wir hinterher. Unfertige Lochscheiße hier sehen. Hätten die Frauen nicht ein riesiges Loch in ihrem Keller, wären die Goblins vielleicht gar nicht reingekommen. Ja, nicht saft. So, dieser Gang ist etwa 1,60 Meter hoch. Du musst, also ihr müsst, alle bis auf die Zwerge müssen eigentlich geduckt gehen. Das ist mein Lieblingsartgänge. Ich finde das genau die richtige Größe, die ein Gang haben sollte. Ja, Pummel ist halt sogar 2 Meter groß. Also du bist mehr oder weniger da unten mit der Fackel und siehst am Ende des Ganges, nachdem du die Fackel angezündet hast, einen dreckigen, aber sehr dicken Vorhang. Ich will hingehen und durchgucken. Na, warte! Vergiss nicht zu klopfen. Das ist ein Vorhang, du Idiot. Ja, aber vielleicht sind das die Untermieter hier. Das sind Goblins, die kennen keine Tür. Aber an einem Vorhang kann man nicht klopfen. Ja, dann kannst du ja reinklopfen. Kannst du auf die Rüstung klopfen. Kannst. Was ist eigentlich dein Problem? Ich will nicht, dass wir unhöflich sind. Meine Güte. Die Frau hat mir immer wieder gezeigt, wie schlimm es ist, unhöflichen Leuten zu begegnen. Geh hin und reiß den Vorhang auf. Ja. Demonstrativ. Du siehst einen weiteren Raum. Dieser hier ist wenigstens grob verputzt, mit ein paar Strohsäcken in der Ecke. Und gerade als du den Vorhang zur Seite ziehst, siehst du noch mehr oder weniger das Hinterteil eines Goblins durch eine Tür verschwinden. Und ein gelbes Stück Stoff und einen grünen Arsch durch eine andere Tür verschwinden. Der Raum hat 2 Türen. Also insgesamt 3 Eingänge, da wo du gerade bist, dann eine Tür direkt gegenüber und eine Tür links von dir. Links war der Goblin? Nee, links war der grüne Hintern mit dem gelben Stück Stoff. Und du hörst auch ein leichtes. Und geradeaus ist der Goblin. Ich habe da links einen grünen Arsch gesehen und da hinten war einer von den kleinen Kackbratzen. Und der Raum eine weitere Tür. Nämlich grüne. Grünisch. Arsch. Du bist dir sehr sicher, dass hier keine Geheimtür ist. Schlechter Raum. Besser als die anderen. Ja, okay, was wollen wir machen? Wollen wir dem einen hinterher? Ich denke mal, du willst den grünen Arsch. Aber ich möchte den grünen Arsch. Ja gut, wir gehen zum grünen Arsch. Ich plündere noch ein bisschen. Du findest tatsächlich nur... Also findest ein paar grobe, aus Lehm gebrannte Essensschalen, ein paar improvisierte Löffel, aber Säcke gefüllt mit schimmligem, altem, stinkenden Stroh. Okay, scheiß drauf. Das reicht mir. Das ist alles, das ist ein bisschen eklig. Und ihr geht sozusagen hinterher. Ihr geht dahin, wo der Herr Goblin gegangen ist. Ihr öffnet die Tür. Nehmen wir mal den grünen Arsch hinterher. Wer ist jetzt dem grünen Arsch und dem gelben Stoff? Oder dem Goblin hinterher? Ja, wir haben einen grünen Arsch, Arsch, gelber Stoff. Grüner Arsch, gelber grüne Stoff. Arsch. Gut. Let go. Ihr geht, ihr öffnet die Tür links von Fummelgrummel, nennen wir sie die Tür nach Norden. Tür nach Fummel. Und öffnet einen weiteren Gang. Diese Gangwände sind noch etwas besser, ja, ausgemauert und verputzt. Und die Tür am Ostende, also am Ende des Ganges, ist allerdings verschlossen. Ich würde gerne versuchen, sie einzuschlagen. Na gut, wenn wir hier noch ein paar Wochen weiter durch diese Gänge legen, kommen wir vielleicht an ein Haus, an das gut ist. Ich finde mir da ordentlich eine Geheimtür. Du versuchst die Tür einzuschlagen. Mhm. Gib mir mal bitte einen. Mit dem Schwert oder mit der Faust? Versuchst den ganzen Körper. Dann gib mir mal eine Kraftprobe. Plus 3. Schaffe ich. Oh, wow. Okay. Du rennst mehr oder weniger die Tür ein. Sie explodiert in Splittern nach innen. Und du stehst in einer Küche. Schon wieder nicht geklappt. In der gerade 7 Orks sitzen. Oh. Einer wollte gerade essen, der andere gießt sich gerade Suppe ein. Ein dritter schneidet sich gerade Brot ab. Zwei weitere sitzen einfach nur ziemlich stumm da. Und den anderen fällt mehr oder weniger gerade das Essen aus dem Gesicht, als sie einen wahnsinnig tiefen, kehligen Befehl bellen. Und Entschuldigung. Sofort aufspringen und zu den Waffen greifen. Verdammt, ich hab gesagt, wer jetzt klopfen soll. Unser Freund hier ist nicht sehr gut ausgebildet in, wie ist Etikette? Okay, Fummler Grummle fängt an zu fummeln und zu grummeln, alles klar. Dann, sind Sie Untermieter? Kampfmusik bitte! Boah. Ja, machen wir die weg, würde ich sagen, ne? Du hast 13 Mut, ne? Ja. Yes, ist. Hat sie aufgeschlitzt. Du verpasst dem ersten eine. Ja. Such mal einen, der mir den Rücken zurückkehrt hat. Er gibt mir mal einen Angriffswurf. Puh. Oh, das trifft nicht. Zieh dir doch mal was anderes an. Ja, Moment, ich muss hier kurz mal gucken. Das trifft nicht. Wunderbar. Das macht vieles einfacher. Er schlägt tatsächlich, er zieht einen sehr mies aussehenden Krummsäbel seiner Scheide und versucht ihn dir im Aufstehen aus dem Gesicht zu ziehen. Du merkst, anders als die Goblins, die mehr oder weniger sich versuchen hauptsächlich zu verteidigen und der Bär, sind das hier tatsächlich kampfgestellte. Er trifft aber nicht und zieht in einem weiten Bogen über deinen Kopf, versenkt den Säbel fast in der jetzt aber etwas höheren Decke ist der kuschelig. Des Raums. Das bringt uns gleich zur ersten Runde. Ja, ich bin hier auch. Ihr seid wahrscheinlich noch alle im Flur davor. Ja, ich will auch reinkommen. Ja, ich will auch reinkommen. Okay, okay, dann komm mit. Leider ist es so, dass der gute Fummelgrummler alleine vorgerannt ist. Also, die müssen noch ihr Waffen holen. Aha. Ich will keine 7 Angriffe. Nein, du bekommst auch keine 7, aber du bekommst 3 ab. Das ist okay. Ja, der erste trifft. Der zweite trifft. Und der dritte trifft. Trifft alles. Alles trifft? Hast du nicht geschafft zu verteidigen? Okay. Nee, ist schwer mit dem Bastardschwert. Ja, das stimmt. Okay, dann bekommst du einmal 5. Mhm. Also 0. 0. Einmal 8. Also 3. Und einmal 9. bevor der Hintern trocken ist. Du einfach merkst, wie die wie drei sofort aufspringen und okay, einer tatsächlich mit der Kelle, die eine versucht zu verpassen, die ja noch hat, der andere versucht dir die heiße, den, einer schlägt dir mit dem heißen Suppentopf durchs Gesicht, während der dritte auch einen Säbel packt und dir es schafft, dir das quer über die Brust zu ziehen. Du schaffst es gerade eben noch, dich irgendwie wegzuducken, bekommst aber trotzdem den Schaden, den ich gerade beschrieben habe. So, nächste Runde. Ihr schafft es, euch in den Raum reinzudrängen. Yippie. Und damit geht es los. Freundliche Herren. Gib mir doch mal, du hast sowieso, du bist Fummelgrummler, hat am meisten Mut. Dann komm ich. Dann kommt Roni. Dasha. Dasha, Dasha, dann kommt Sepp. Sepp, voilà. Und dann kommt das Bo. Und dann kommt das Bo. Dann kommt das Bo mit seinem Messer. Okay. Es sind drei bei dir schon. Und ihr schafft es im Reindrängen, sage ich jetzt mal, mit einigermaßen Geschick und weil ihr das vorher schon mal gemacht habt, jeweils einen Ork zu isolieren, mit dem ihr euch prügeln könnt. Okay, erste Runde. Da drei dich angreifen, kriegst du erstmal wieder drei Schläge ab, leider. Der erste trifft nicht. Der zweite trifft nicht. Der dritte trifft. Ja. Der trifft. Wieder schaffst du es einigermaßen auszuweichen, während sie noch einigermaßen versuchen, ihre Waffen in Stellung zu bringen. Aber der dritte Schlag, den kassierst du quer über die Brust und der macht dir 5 Schaden. Kein. Ja. Auch eher klirr. Glück gehabt. Jedes Mal, also dass du so deckgepanzert bist, ist großartig. Das bringt uns. Du kannst zurückschlagen. Ja, würde ich gerne versuchen. Oder es trifft. Ja, tatsächlich trifft es. Gib mir doch mal den Schadenswurf. Das sind einmal 7 Schaden. Ich schlage auf den, der mir in der ersten Runde am meisten wehgetan hat. Mhm. Ah, jetzt bist du es gewohnt und dein altes Training greift wieder und du schaffst es. Jetzt, wo du richtige Gegner vor dir hast, nicht Tiere oder Einbrecher, sondern Soldaten. Genau, alles Bullshit. Aber das ist ein ehrlicher Kampf und zack, schaffst du es einem einen ziemlich heftigen Hieb quer über den Brust zu verpassen, während er zusammenzuckt. Ist Roni dran? Die versucht einem Ork etwas abzuklemmen. Richtig! Das Wasser hoffe ich nur. Ja. Dann würfel mal. Das trifft nicht. Gut. Er schlägt aber zurück. Oh Mann. Und trifft auch nicht. Gut. So, jetzt sind wir bei Dasha. Dasha. Dasha geht in Hocke und gibt ihm auf Knie. In den Dwarf-Squad. Passt. Trifft? Ja. Er schafft es nicht, den Schlag zu parieren, während du ihn nochmal. 9. Ich trenne ihm die Kniescheibe. Wahnsinn! Ihr hört einfach nur ein scharfes Geräusch, wie die Antenne die Luft durchschneidet. Lauter Schrei, Entschuldigung, liebe Podcast-Hörer. Schaffst du es dem Ork? Also mehr oder weniger. Normalerweise, du hast so aufs Gesicht gezielt, aber du triffst eigentlich sowohl Gesicht als auch Oberkörper als auch Arm. Und er sieht wirklich sichtlich angeschlagen aus. Das ist also, diese Antenne musst du behalten, mein lieber Freund. Das bringt uns dazu dem ihm, aber dass er. Nee, er hat schon geschlagen, ne? Er hat noch nicht geschlagen, seht ihr mal. Er trifft. Parieren? Nein. Doch. Pariert. Ja, und. Sehr gut. Er ist so überrascht, dass er ist nur noch in der Panik es schafft, irgendwie mit seinem Säbel zurückzuschlagen. Und du, es ist ein leichtes mit der Antenne einfach. Wir wollten eure Dinnerparty nicht stören hier. Deswegen, also wir können noch wieder gehen. Das bringt uns zu Sepp. Ja, tut mir wirklich leid für die Unhöflichkeit. Ich glaube, er ist zuerst dran, weil das mehr sind. Nee, er ist mit dir alleine im Kampf. Das heißt, du bist zuerst dran. Ja. Er hat nämlich, oder wie viel Mut hast du? Ja, du hast auf jeden Fall mehr Mut als er. Ja, den kassiert er. Den kassiert er tatsächlich. Ich schreibe und nicht schlage. Sepp Müller! 5. Während du mit deinem. Wenn du mit deinem Kampfschrei. Zellmüller! deinen Hammer direkt in seine Schläfe treibst und es mit einem Schmatzen sich der Kopf wieder löst. Ja. Wie viel? 5? 5. Ja, auch ganz schön überraschend mitgenommen aussieht. So viel Gegenwehr hat er nicht erwartet. Das Bo. Wie viel Mut hat er? Weniger als du, geh mal davon aus. Ja, das ist ja gut. Dann zücke ich mein frisch erworbenes Entermesser und stelle hier mit einem herzhaften Bist du mit mir down zu und treffe aber nicht. Und er sagt, was geht denn, Alter? Dann er elegant einen Tanzschritt zur Seite macht. Das bringt uns wieder zum Anfang der Runde und die drei Der will sich nicht, der will sich nicht wehren? Doch, der will sich wehren. Und er macht es sogar erfolgreich. Ich glaube nicht. Was hast du gewürfelt? Ein 6. Ja, das kommt sogar gut hin. Gut, dass ich jetzt diese scheiß Messer habe. Hast du endlich dieses... jetzt endlich so. Du bist eher so eher der Schächer und nicht der Schläger. Ja, der Akzent lässt es verlauten. Das war die Grenze. Schaffst du es aber trotzdem mit deinem... es ist doch viel eleganter, so ein blöder Ast. Was du hattest vorher war eher so ein Ast. Also, bringt nichts. Ja, das sagt halt einiges. So, das bringt uns aber wieder zu den drei Orks, die sich mit dem guten Fummelgrummler angelegt haben. Der erste trifft nicht. Der zweite trifft. Und der dritte trifft. Der zweite trifft nicht. Der zweite trifft nicht. Wieder schaffst du es. Eine 1 sogar. Wundervoll. Kann ich versuchen, eine Waffe zu zerstören. Der hat nämlich auch eine 1 gewürfelt. Er hat eine 1 gewürfelt? Mhm. Autsch. Aber Monster kriegen bei mir keinen meisterlichen Schlag, weil Monster Idioten sind. Ja, sonst hätte ich ihn eh nicht parieren dürfen, weil der dritte halt parieren. Aber der zweite hat getroffen. Mhm. Der zweite Schlag. Ja, der erste, wieder ein relativ uneleganter Schlag vorbei. Den zweiten schaffst du es abzuwehren. Aber das öffnet dich. Das lässt eine Lücke offen, die der dritte geschickt ausnutzt. Und dir ziemlich übel wehtut. Und zwar 9 Treffer verpassen will. Davon gehen 4 durch. Ich mich doch mal wehren. Das bringt uns zu Fumle. Zu Fumle, der krummelt. Und das trifft nicht. Leider Gottes. Leider Gottes, nein. Weiter geht's mit Vroni. Ich versuche ihn wieder abzuklemmen. Dann klemm. Das ist genau eine 10. Das trifft dann, ne? Das trifft. Er kann aber versuchen abzuwehren. Was er nicht schafft, er schafft es nicht zu parieren. 2. Und du schaffst es tatsächlich, ihm ein bisschen was vom Arm abzuklemmen. Aber er löst sich relativ schnell wieder draus. Und bekommt 2 ab. So eine Speckfalte hier. Habe ich irgendwie fest im Griff. Okay. Da, wo es weh tut. Das bringt uns dem guten Dasher. Trifft nicht. Triffst nicht, aber allerdings will er sich natürlich noch wehren und schlägt zurück. Okay. Oh, er trifft. Jo. Dann schlägt er dir für 7 Trefferpunkte seinen Säbel ins Genick. Okay. Du klemmst mir nicht was mehr aus. Muss ich mich gleich selber abklemmen, oder was? Du hast ich habe versucht, ihn zu stechen und dann ist die Antenne die eingefahren. Antenne, ja. Du musst... Speichelschlag, nicht... Das geht nicht. Er hat das gleiche Problem. Hast du deine Tabletten nicht genommen? Er ist tatsächlich so abgelenkt von deiner Waffe, dass er einfach nichts tut. Nee. Und er hilft mir sogar noch. Sepp! Großartig. Nein. Er versucht sich zu schlagen und er trifft. Ja, es ist eher so das Bild von so Zweien, die so. Zed he does. Und macht 5 Treffer. Minus 4. No you. Weil du ja das Catnap trägst. Also 1. Das hast du jetzt davon. Das bringt uns zum Bo. Führt den Rhythmus, führt die Musik. Dieses Messer bringt mich zum Sieg. Nein. Nein. Er schafft es aber auch nicht. King, king, king. Oh, king, voll king. Episch. Voll epischer Kampf. Guter Kampf, ey. Das bringt uns wieder zu den drei Boys, die sich mit dem Fummelgrummler angelegt haben, der jetzt dann leider sein Schild nicht mehr hat. Weil, der erste trifft. Der zweite trifft nicht. Der dritte trifft auch nicht. Der erste trifft tatsächlich. Er macht aber auch nur 5 Treffer, das heißt gar nichts. Dann versuche ich nochmal den zurückzuschlagen, den ich schon einmal getroffen habe. Ja, mach das. Ja. Das trifft. Er versucht zu parieren und schafft es nicht. Das sind einmal 9 Schaden. Du schaffst es, ihn so böse zu erwischen, dass er echt zur Seite taumelt, das Schwert mehr oder weniger an der Seite, nur noch so ein Schwall Blut ausspuckt, dass sich gerade nur noch hält durch Willenskraft und Kaugummi, wie es so schön heißt. Das in der Küche. Und das in der Küche. Das bringt uns zu Froni. Ja, ich hau ihn nochmal. Ja, dann klemm. Das ist eine 6. Das trifft. Und er schafft es aber zu parieren. Puh, ping. Jetzt hat er endlich verstanden, wie du diese Zange immer versuchst zu benutzen. Ich klemm deine Mutter. Yo, Mom, gay. Das bringt uns zu Dasha. Gib ich ihm. Geht nicht. Okay. Übrigens versucht er dich gerade auch nochmal zurückzuschlagen. Das vergesse ich immer bei Momo. Aber er trifft es, er schafft ja, es. Ja, niemand möchte mich schlagen. Ja, nicht, ich will dich auch nicht hauen. So, aber auch dich trifft er nicht. Money. Ping, ping, ping, ping. Es geht hin und her. Sepp. So, Manni. Es hätte so interessant sein können. Nein. Und er versucht dich aber zu hauen und trifft. Und trifft dich tatsächlich. Und macht 7 Schaden, also minus 4 sind 3. Genau. Ich gucke beschwörend mein Messer an und sage, mach mir jetzt nicht den Knüppel hier. So, das Thema hatte ich jetzt schon die ersten Kämpfe einfach durch. Und bedanke mich, dass es trifft. Ja, es trifft. Du hast den Sepp Müller nachgeahmt und bist mit einem nasalen rammst ihm dein Messer in die Rippen. Auch ihm geht es überhaupt nicht gut. Meinem geht's gut. Ich möchte an dieser Stelle kurz erwähnen von meiner Seite aus, dass ich Messer und mein Akzent in keinster Weise irgendwie, dass ich da alles Parallelen gut sehe. Ja. Für die Zuschauer, Zuhörer. Er versucht zurück zu hahaan und hahaat nicht weit genug. Ich gute Ansage. So, das bringt uns wieder zu den drei Jungs, die sich mit dem Funkelrummler angelegt haben. Der erste trifft, der zweite trifft, der dritte trifft nicht. Ich kann nicht parieren, dann treffen beide. Zwei Treffen. Du bekommst insgesamt, also nee, wir machen es andersrum. Du bekommst einmal 6 Schaden, also du bekommst zweimal 6 Schaden, also bekommst du 2 Schaden. Alrighty. Und das ist schön, das geht schön schnell. Du willst natürlich zurückschlagen. Ja, ich hau ihm aber mit der gepanzerten Faust ins Gesicht. Anstatt mit meinem Schwert. Okay. Dem Typen, der schon sehr verwundet ist. Mhm. Das macht 1W6. Trifft aber leider nicht. Du schaffst es nicht, das ist ungewohnt mit dem Griff. Und, er schafft es tatsächlich, dir taumelnd auszuweichen. Das bringt uns zu Vroni. Trifft nicht. Und er versucht dich zu hauen, trifft auch nicht. Piu, piu, piu, piu. Kann mir mal jemand helfen, bitte? Dasha. Ich komm gleich. Nein, trifft nicht. Er versucht sich aber zu hauen und trifft. Pariert. Nicht. Nicht. Dann bekommst du 4 Trefferpunkte, davon nichts. Das ist mehr oder weniger zang, zang, zang. Und in der Kurzfertigkeit versucht er irgendwie eine Finte und dich im Kettenhemd zu erwischen, aber. Pass auf! Pass auf! Das bringt uns zu Sepp. Sepp Müller! Er trifft! Der Sepp Müller trifft, er trifft tatsächlich. Sepp Müller! 6. Was ist das? Entschuldige, ich komme mir gerade so ein bisschen durcheinander. Das ist das erste Mal, dass du Schaden machst? Nee, gar nicht wahr. Mit dem zweiten Kampf von Sepp Müller zermalmst du mir mehr oder weniger den Schädel. Sepp Müller! Und du hörst als Antwort nur ein. Wer ist in der Küche? Und er fällt schmatzend von deinem Kriegshammer runter. Kann man nicht so schlecht sehen. Damit ist ein Ork tot. Aber alles. Das Bo. Das Bo messert ihn mit einer 90. Also heute 5th Edition wäre heftig gewesen. 17. Funktioniert nicht. Dabei sind wir jetzt wieder bei den drei. Möchte er mich auch nicht angreifen? Doch, er will. Danke. Aber er tut es nicht erfolgreich, weil er ja ein bisschen Mitleid mit dir hat. So. Dachte so, ey, sorry, ich habe zu spät angegriffen, deswegen treffe ich jetzt auch nicht. Oder so. Fummelgrummle. Der erste trifft, der zweite trifft, der dritte trifft. Alle drei treffen. Den ersten pariere ich aber. Okay. Und dann bekommst du einmal 7 Schaden und einmal 4. Mhm. Während auch wieder die Schläge auf dich nur so einprasseln, schaffst du es, dich irgendwie zu wehren. Einer kommt so ein bisschen durch, aber macht nicht den Schaden, den du erwartet hast. Jetzt mit dem Ellenbogen. Der brennt. Das ist fair. Nein! Eins! Nice. Tatsächlich! Wow! Puff. So, ich muss und mehr oder weniger, also du machst puff und der Kopf geht gegen die nächste Wand. Der Körper fliegt hinterher und der zweite Ork ist down. Ist down. Stehen, da stehen aber noch zwei sehr fitte vor dir, die jetzt langsam aber sicher Schiss kriegen. Das bringt uns zu Vroni. Ja, ich treffe! Yeah. Wundervoll, er versucht zu parieren und schafft es nicht. Yeah, yeah. Ich krieg 6 schon. Ja, nicht ich. Als ich ihn abklemme. Okay. Endlich schaffst du es, ihm ein wichtigeres Körperteil abzuklemmen. Sagen wir... Das Ohr. Das Ohr. Die, oder die Nase. Nennen wir es die Nase. Und er schafft es, sich loszureißen. Und dabei verliert er einen Großteil seiner Gesichtshaut. Blut und Rotz laufen ihm aus dem Gesicht. Wunderschön. Und du bist etwas schockiert, ehrlich gesagt, ob der Grausamkeit deiner Wasserzange. Und natürlich versucht er gleich zurückzuschlagen und schafft es nicht. Gut. Ja, Tränen in den Augen versperren ihm die Sicht. Musst du abklemmen. Jo, gib ich ihm. Trifft, er versucht zu parieren und schafft es. Kling, er hat endlich verstanden, wie deine Antenne funktioniert. Und weil er sehr gut pariert hat, schafft er es, sich zurückzuholen und mit dem Finger deine Antenne etwas hereinzudrücken, sodass du ihn nicht... Pass zu auf. Und gleichzeitig versucht er dir relativ erfolglos. Und das ist wirklich ein Schlag. Er hat sich zu sehr darauf konzentriert. Und war, haha, funktioniert. Das bringt uns zu Sepp. Ja, ich gehe rüber zu dem guten Fummler. Ich schleiche mich von hinten an und schlage einen von den Orks hier von hinten in den Sack. Dann gib mir doch einen Angriffswurf. Nein, ein wildes Sven erscheint. Oh, Entschuldigung. Ja, hat es gestört? Ja, er trifft. Der trifft. Nein, trifft. Warte mal. Er hat schon pariert in dieser Runde, ja? Also trifft er. Wie viel dein Schaden? 10. Du hast ihn auch schon mal ziemlich übel getroffen, ne? Mein? Ja, hast du. Er geht zur Fummel. Ja, aber er geht zu... Du gehst zu Fummel. Ah, Entschuldigung. Ja, einen davon... der hat... Aber ja, ist egal. Mach mal jetzt. Der hat nicht pariert. 10 Treffer. Du machst mehr oder weniger den Tor-Unterhandschwung. Ah! Dieser Typ hat jetzt auf jeden Fall längere Beine. Und hört sich an wie ein Goblin. 10, alter Bär. Das tut weh. Er kann nicht zurückschlagen. Das bringt uns zum Bo. Muss einmal entscheiden, mal zu sagen, ich mach Messerchen, ne? Messerchen. Ja, komisch, bei Schem funktioniert das. Nee, Messerchen nicht, aber er versucht Messerchen zurückzumachen. Er macht Säbelchen und trifft. Er macht, trifft wirklich. Tatsächlich. Das ist schlecht. Du bekommst 7 Treffer minus deine Rüstung. Ich glaube, du hast einen Rüstungswert von 3, das heißt 4 Treffer bekommst du ab. Ich habe einen Rüstungswert von 3. 4 Treffer bekommst du ab? Wenn er geschickt mit einer Finte deinen Ausfall auffängt und dir Naja, komm, aber das hast du nicht umsonst gemacht, Alter. Connect! So. Hey, hey! Hey, hey! Und jetzt sind wir wieder bei Fummelbrummel, der nur noch von 2 behakt wird. Diesmal ist es sogar 2 gegen 2. Richtig, das heißt, du fängst an. Mhm. Welchen Ork nimmst du dir denn vor? Ich habe Sepp natürlich kommen sehen und nehme mir den, der gerade ein bisschen nach vorne gebeugt dasteht und versuche ihn zu enthaupten mit beiden Händen. Okay. Die bloßen hinten. Es trifft. Du bringst dein Schwert runter. Nice, ja, ja. Wenn er im letzten Moment nach oben guckt und es gerade eben schafft, seinen Säbel hochzureißen, während mit Funkenflug tatsächlich dein Bastardschwert an diesem fast schon rostigen Krummsäbel abgeleitet und in dem festgepackten Lehmboden steckt. Das bringt ihn dazu, zurückzuschlagen. Was er nicht trifft, und sein Buddy springt ihm natürlich zur Seite. Der trifft allerdings. Dein Kompliment. Du Bastardschwert. Nein, du Schwert. Ja. Und macht dir 8 Schadenpunkte. Oh. Ja, du hast dich voll auf den Schlag konzentriert und während du noch versuchst, dein Bastardschwert aus dem Boden zu ziehen, springt der Ork dir mehr oder weniger von hinten auf die Schultern und du schaffst es noch, ihn abzuwickeln, aber er gibt dir ein paar Nierenstiche mit. Mit einem Säbel, was dich sehr verwundert, aber es funktioniert tatsächlich. Sepp ist noch im gleichen Kampf verwickelt. Ja, aber das Sepp wickeln wir ab, wenn wir Sepp abwickeln. Deswegen, wir machen aber erstmal weiter bei Froni. Ja, ich treffe! Nein, tust du nicht! Ping! Wieder! Es wird immer kunstvoller. Du schaffst es immer besser, mit dieser Zange umzugehen. Was bringt uns zu Dasha? Trifft. Nicht! Da an ihrer Ecke des Raumes singen die Klingen und klingt das Metall wie Xylophon aus der Hölle. Aber es passiert nichts. Das bringt uns wieder. Das bringt uns jetzt zu Sepp. Du darfst ihn nochmal angreifen, ja? Trifft nicht. Du bist so stolz auf deinen Schlag, dass dich. Und wirst aber von Fummelgrummel fast weggeschubst in seiner Kampffreude, dass das nicht funktioniert. Allerdings hat auch dieser Ork, der kann sich nicht wehren, weil er seinen Schlag schon verbraucht hat, indem er sich versucht hat, gegen Fummelgrummel zu wehren. Das bringt uns weiter zum Bow. Selbst wenn du triffst. Das ein bisschen messert. Erfolgreich. Ja, Wolleck. Mit sage und schreibe 5 Trefferpunkten. Auch Stützi merkt Stützifels. Der Typ ist mehr oder weniger, also du schaffst es tatsächlich, dein Messer so anzubringen, dass du es mitten in den Bauch rammst, etwas hochziehst und wieder raus. Und er hält mit einer Hand gerade noch seine Gedärme fest und schlägt verzweifelt noch nach dir im Rückzug und schlägt vorbei. Das bringt uns wieder zu Anfang der Runde. Fummelgrummel, ja? Rache! Triff nicht. Du schaffst es nicht, dein Bastardschwert in Gang zu bringen, sozusagen, während der eine, der dir gerade von hinten versucht hat, erfolgreich eine zu verpassen, dir wieder auf den Rücken springt und wieder anfängt, auf dich loszustechen. Auch dies tut er erfolgreich und verpasst dir 9 Treffer. Jetzt reicht's aber langsam. Das bringt uns zu Froni. Die Strafe! Wunderbar. tatsächlich. Oh nein, ich hatte gern. Ihr werft hier die Dinger oder nicht? Ich habe keine Ahnung, wo der hin ist. Nehme ich einen anderen. Eine 3. Wenn das eine andere. Eine 3. 1, 3. Das ist der hier. Ja, also du hast ihm tatsächlich ziemlich weh getan mit der Wasserzange. Aber den suchen wir gleich. Okay. Das bringt uns wieder zu Dasha. Gibt noch einen Angriff gegen sie? Ey. Ja, er kriegt tatsächlich noch einen Angriff gegen sie, danke. Und den tut er auch erfolgreich absolvieren. Oder nicht? Tut er nicht. Und endlich hast du genug Selbstbewusstsein. Habe ich jetzt genug von dir? Ich klappe zusammen die Sache. Ich treffe. Also, ja, treffe. Du schlägst ihn mit der Antenne. Nein. Treffe ich? Guck mal. Nein. Mach ich weg, Antenne. Du machst und sagst so. So sag ich jetzt, lass uns mal reden miteinander. Gut. Lass uns kann es sein, dass ihr noch gar nicht irgendwie... Nee, tatsächlich nicht. Ich habe einmal getroffen. Ja, einmal, ja. Das bringt uns zu Sepp. Triffst wieder nicht. Er versucht sich gegen dich zu wehren. Und trifft. Nicht. Oh, wie es langsam muss. Zwei gleichberechtigte Gegner gegeneinander. Bo! Wow. Spür meine Klinge, jawohl! Oh ja, das trifft. Und endlich. Ich steche zu mit dem. Oh, mit 9 Trefferpunkten. Während er mehr oder weniger vornüber gebeugt seine Eingeweide festhält, versetzt du ihm einen letzten Stich grausam in den Hals. Und er. Flüstert ihm in sein Ohr. Ich brauche Bass und du hast kein Bass. Was geht, Alter? Yeah. Und er kippt röchelnd zur Seite, damit es auch der nächste Ork verballert. So, das bringt uns wieder zu dir. Und du triffst nicht. Du denkst wirklich, also er ist... Der ist wirklich schwer verwundet so und du musst ihm eigentlich nur noch einen Schubs geben ins Niemandsland und schaffst es nicht. Wiederum ist der Typ, der dir von hinten eine verpasst, macht es erfolgreich. Nein. Und du meisterhaft Tatsächlich, endlich, jetzt hast du den Trick durchschaut, ja? Einmal spannst du einmal die Rückenmuskeln an und er prallt mehr oder weniger an dir ab wie von einer Steinwand. Das bringt uns zu Vroni. Mach ihn weg. Gib ihm. Nö. Er versucht dir aber eine zu verpassen und tut es auch nicht erfolgreich. Dasha, willst du ihn jetzt hauen? Nein, ich habe hinter meinem Rücken gewechselt Hand mit Antenne. Okay. Machst du extra. Ich treffe. Okay. Ja? Ja. Oh. Und ich schleudere die Antenne in seinen Mund. Und dann mach bitte. 10! Wow. Ist der Flugschwanz, er kann nicht mehr atmen. Ganz versenkst du diese Antenne bis zum Fuchsschwanz im Mund dieses Orks, der einfach noch gut abgeklemmt. Sie kommt hinten raus, pinnt ihn mehr oder weniger an die nächste Wand. Während es vorne noch so ein bisschen, der Fuchsschwanz noch so ein bisschen wedelt und er federnd auf der Antenne hängt und du hörst nur ein leises. Was ist das für denn los? So, Jungs, ich bin fertig hier. Was habt ihr gesagt? Oh, ist das Hürde los? So. Ich hab's euch nie erzählt, aber diese Antenne ist das heilige Artefakt unseres Sphärenclans. Er ist eigentlich der Messias bei euch. Das bringt uns zum nächsten Zweig in unserer Gruppe, nämlich Sepp. Ich müller ihn. Das tust du. Sepp Müller! Ich schlag ihm nochmal in seine Orgeier. Ja. Das sind sechs diesmal. Aber diesmal. Er steht immer noch mehr oder weniger so ein bisschen von übergebeugt. Ich stehe noch. Und du nutzt es. Nein, du nutzt es und diesmal schlägst du ihn so heftig, dass er mit dem Arsch voran im Herd landet und auf dem Rücken liegen bleibt und sich nicht mehr bewegt. Damit ist der nächste auch down. Damit haben wir nur noch zwei der sieben Orks übrig. Ein weiterer gemüllert. Der bei dir ist tot. Du bist jetzt, jetzt ist der gute Bo dran. Ich bin frei und heldenhaft wie ich bin, möchte ich die Damsel in Distress retten und renne zu. Vroni! Zu Vroni und stürze mich mit dem Messer in den Ork ihm seinen Nacken drin rein. Dann gib mir doch mal einen. 4. Ja, das kann er nicht parieren, dann würfel mal deinen Schaden. Nacken ist eine Schwachstelle. 8. Die Ablenkung ausnutzend, die dir bietet, stürzt du dich in den Nacken dieses Orks und du siehst einfach nur, du siehst einen Schatten hinter ihm und seine Augen weiten sich, während er mehr oder weniger von der Klinge des Entermessers abgleitet, weil ihm der gute Bo die Klinge bis in den Ansatz in die Schädelbasis gerammt hat. Fällt er um und du siehst ihn ziemlich heldenhaft stehen. Endlich hat er auch endlich gewonnen, was er kann. Nämlich Leute abstechen. Das Ganze wird beendet durch den Satz, ihr hättet Bo niemals sein Messer geben dürfen. Oh mein Gott. Das bringt uns tatsächlich zum letzten Ork. Schön mit der Weste so. Der sich versucht mit dir zu prügeln. Sticht und ab, ich es nicht schafft. Geht umeinander rum und er verpasst. Der kann es nicht anbringen. Trifft. Mach ihn kaputt. Nicht. Eieieiei. Du scheinst einen ebenbürtigen Gegner zu haben, was deine Kampffähigkeiten angeht. Er ist voll das gute One-on-One. Er ist kleiner als du. Er ist auch schwächer als du. Aber er hat auf jeden Fall was auf dem Kasten. Okay. Und er versucht zurückzuschlagen. Und trifft. Hat er nicht gerade schon versucht mich zu schlagen? Hat er, weil ich dummerweise vorher gewürfelt habe, was ich eigentlich nicht hätte tun dürfen. Was ja egal ist, weil ich glaube, er hätte mich nicht. So, das bringt uns zu Vroni. Ich renne zu dem letzten Ork rüber, möchte meine Wasserklemmen-Werkzeugzange an seinen Fuß, an seine Achillessehne setzen und ihm sie abklemmen. Dann klemm mal. Jo, triff. Achso, nee, er kann gar nicht. Ja, du wirfst dich mehr oder weniger auf den Boden und klemmst ihm. Wow, was für ein Wurf. So heftig, dass sein Fuß fast abfällt. Wow. Mit 6 Trefferpunkten. Das tut er, jault heulend auf. Er ist auf jeden Fall in seiner Bewegung eingeschränkt. Und könnte, wenn er jetzt weglaufen, versuchen würde wegzulaufen. Würde ihm seinen Fuß abreißen. Yeah. So wie bei Hostel. Das bringt uns zu Dasha. Ich springe auf ihn zu und springe mit dem Kopf voran. Ah, die, du lässt deine Antenne stecken. Die Zinedine-Zidane-Variante. Ja. Und ich treffe. Ach so, nee, er kann ja gar nicht. Ja, so, was, dann was? Gib mir mal, also hast, aber gib ohne mir Waffe. Ein W6 minus 2. Boah. Vier. Du knockst ihm mehr oder weniger die Luft aus den Lungen, während du, wie das nach zwergischer alter Tradition eigentlich eher eine liebevolle Geste ist, ihm deinen Kopf in den volle Kanne in den Solarplexus rammst. Hab ich so langsam die Schnauze voll mit euch. Urks. Urks. Unhöfliche Leute. Das bringt uns zu Sepp. Ich mach dir ein Angebot. Wir lassen dich am Leben, wenn du uns in dieser Küche ein gutes Mahl servierst. Niemals! Wow! Tervi nicht. Aber ist knapp. Alles klar, das recht. Das respektierst du, ne? Ja. Gut, das finde ich, ja. Find ich noch. Wo? Der Mann seiner Prinzipien. Ah, oh, nein. Nein, auch du schaffst es nicht. Ich bin doch noch irgendwie einigermaßen beweglich. Wenn wir das so kommen. Lass mein Breitschwert, Wasserschwert fallen und klatsch ihm einmal so mit meinem Bein. Auf die Ohren. Auf den Mus. Das trifft. Tatsächlich. Er versucht seine Arme hochzubringen, um das abzuwehren, aber boing. Das sind einmal vier. Ja, das auf jeden Fall klingeln ihm die Ohren. Oh, er taumelt durch die Gegend, schafft es gerade, sich noch aufrecht zu halten und versucht zurückzuschlagen. Was er erfolgreich tut. Wie ist es mit dem Parieren, wenn ich keine Waffe trage? Ich würde sagen, dann sinkt dein Paradewert um 3 Punkte. Also wie mit dem Wasserschwert auch. Hey, aber ich ja, ja tatsächlich. Also, nee, eigentlich kannst du nicht parieren ohne Waffe. Alles klar, eigentlich nicht. Dann, nee. Also, nee. Zeig mir deinen Schaden. Ich hab Küche. Conny Chonks dabei. Ich hab's gesehen, sorry. Ja, über diese gepanzerte Brust. Es gibt ordentlich, es gibt ein peinliches Geräusch für den Ork. Und Funken stieben, aber es ist nichts passiert. Das bringt uns zu Woni. Die immer noch. Ja. Ich möchte meine Zange nehmen, mein Wasserklemmwerkzeug, und ihm damit den Mund aufklemmen, weil das kann auch aufklemmen, und ihm einfach die Cornichons, die ich mitgenommen habe, in den Hals. Dann gib mir doch mal einen Angriffswurf dafür. In den Hals. Du lässt ihn sozusagen, du entklemmst seinen Fuß und versuchst ihm jetzt sein Maul aufzuklemmen. Und ihm die Cornichons reinzuschieben. Und ihm die Cornichons reinzuschieben. Damit er erstickt. Das ist echt brutal. Ja, das schaffe ich. Er kann nicht mehr parieren. Mit einem eleganten Schwung setzt du auch die Zu- und Aufklemme deines Vaters an und erinnerst dich an seine Worte, die hießen noch fest kann er abgeklemmt. Klemmst ihm sein hässliches Maul auf, holst das Glas, dann kann ich Chance und versuchst es ihm in den Mund zu rammen, würfel mal Schaden. Open wide. Zwei. Auf jeden Fall, du schaffst es nicht so tief reinzudrücken, wie du wolltest. Also er kann noch atmen, aber es sind auf jeden Fall so 3-4 Zähne haben dran geglaubt und der blutet ganz schlimm aus dem Mund. Schafft es aber. Der Essig ist noch mit dem Glas, ne? Also das Glas ist mit drin. Ja, ja, ich weiß. Okay, gut. Aber es ist leider sehr wenig Schaden gewesen, deswegen. Aber der Essig wird ja sich in seiner Lunge sammeln. Ja, wenn das Glas im Maul bleiben würde, dann ja, das tut es aber nicht. 2 Schaden hast du gesagt, ne? Mhm. Ja. Kann ich aufheben, Schwert von Fumle und Schlangen? Du kannst mit einem Bastardschwert nicht umgehen, das ist zu groß für dich. Können wir das ist größer als du. Können wir unsere Action vereinen und zusammen das Schwert nehmen? Nein. Oh Mann. Das geht leider nicht. Das funktioniert nicht. Gut, dann versuche ich ihm am Ohr nehmen und was flüstern. Bitte. Aber das ist nicht. So, was? Trifft, doch. Das ist aber um 3 erschwert, mein Freund. Also. Ach so. Es trifft trotzdem. Ja. Und was also hast du denn gewürfelt? Eine 4. Eine 4, okay. 11 muss ich. Ich gebe ihm, da gebe ich ihm aber tatsächlich eine. Okay. Ja, du ziehst ihn runter und wie viel Schaden machst du? Eine 4. Hast du schon 2 abgezogen? Nee, 2. du reißt ihm fast das Ohr ab und er sieht wirklich richtig übel aus. Er leidet stark, wenn du einen gleichen... Ich kann dir dich so langsam die Schnauze voll von unhöflichen Arschlöchern. Ihr seid unhöflich, wir haben noch was. Könntest du mir erzählen, was ich wissen will oder nicht? Riesige blöde Panzer, eine... Kürz die Fresse! Ja, ich wollte nur gerade, ich habe Hunger. Du hast doch Cornichons im Mund. Ich bin allergisch gegen Eingelegtes. Upsala. Das bringt uns zu Sepp. Sepp Müller! Ich Müller eh. Ihr hört von hinten. Hat er das Glas immer noch im Mund? Nein. Aber ich sag, Dascha, bist du fertig mit dem? Wann mach ich jetzt kaputt? Du hörst von hinten einfach nur noch hinter dem Ork ein ziemlich lautes Sepp Müller! Und er wirbelt einen Schaden. Sind 10. Und ich flüstere ihm zu. Das war's jetzt. Während du das flüsterst, macht der Kopf mir Blöd. Deine gesamte rechte Gesichtshälfte ist blutbedeckt. Ja, tut mir leid, Dascha. Warte, lass mich dir ein Taschentuch aus meinem Zwerg. Vielen Dank, sehr. Du hast eigentlich nur noch so ein Ohr in der Hand. Nimm ich. Und nach diesem, ich würde sagen, hier mit diesem, auf diesem hohen Ton legen wir eine Pause ein. Wir sehen uns in 15 Minuten wieder. Yay! Yeah. Möchte mir das Ohr bitte. 1984, ja. In dem brutalsten schwarze Auge-Abenteuer aller Zeiten, weil meine lieben Freunde hier mit dem Schwert voran durch einen Keller laufen. Das ist nur Ork. Ganze Familie. Es ist auch eine Familie gewesen. Was euch tatsächlich auffällt jetzt, wo ihr euch die Küche, in der ihr steht, näher anschaut, seht ihr auch ein paar Schlafstellen. Und es ist tatsächlich einfach eine Wohnstätte hier gewesen, mit einem Kamin, der nach oben führt, und Küchenschränken, Küchenutensilien. Ein Bild am Kühlschrank. Und 7 Leichen. Oh, ich habe, eine ganze Familie getötet. Danke. Respekt. Und nach Osten, also mehr oder weniger, wenn ihr reinkommt, da wo... der gute alte Fummelgrummle die Tür in den Raum gesprengt hat, wenn man dort steht und nach rechts schaut, ist eine weitere Tür. Ja, also ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber und links davon ist eine Art Vorhang. Also links von euch. Rechts Tür. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das Schildspalten hat mich ganz schön hungrig gemacht. Sondern was von dem Essen? Leider nicht. Die Hälfte ist so ein bisschen über die Wand verteilt und über den Boden, weil einer den Topf auf Fummelgrummle geschmissen hat. Erfolglos. Liegt da irgendwo ein Löffel rum? Mehrere. Ich bin kein besonders sauberer Mensch. Du bist nicht mal ein Mensch. Und du isst vom Boden? Nein, von der Wand. Von der Wand. Oh, wow. Schmeckt überraschend gut. Also lockt niemanden hinter dem Ofen hervor, auch jetzt nicht, aber es ist vernünftig schmeckender Eintopf. Aus Rüben, bisschen Hammelfleisch. Na. Na so dann, ja, wir sind jetzt hier drin, da ist eine weitere Tür, die könnten wir nehmen. Wir können auch jetzt einfach umdrehen und dem Goblin hinterher. Ist auch eine Möglichkeit. Wir könnten uns auch kurz hinsetzen und mal kurz einen Denkerkreis anfangen, damit irgendjemand erklären kann, was eigentlich mit diesem Gebäude hier los ist. Da wohnen Orks im Keller, ja. Da können wir auch nicht erzählen, dass die gestern eingezogen sind. Die sind hier wohl etabliert, ja. Gib mir mal einen Klugheitswurf. Nein, das ist eine 15. Okay, gut, nee, ja. Es kommt, also du hast so eine leichte Idee im Hinterkopf, aber sie zündet nicht. Sagen würde ich, wir nehmen Tür. Gehen wir raus. Nein, kommt nicht. Nehmen wir zweite Tür, gehen raus. Ja, das hatte ich auch für eine gute Idee. Die Tür, die rechts ist. Ja, ist die verschlossen? Ja. Hat irgendjemand Schlüssel dabei? Ich taste mal so ein bisschen. Ich versuche das mal aufzuklemmen. Du versuchst das Schloss aufzuklemmen? Ja. Okay. Rieche ich hier Gold? Du riechst kein Gold. Nein. Okay. Ja, dann suche ich. Aber du findest, während du die toten Orks durchsuchst, findest du so ein paar Kupferstücke. Ja, wertlos. Gibst du mir? Während du sozusagen den Orks durch die Taschen gehst, gehst du auf, du beugst du dich runter und guckst mal, ob die ob du die Tür öffnen kannst mit deinem... Mit meinem Wasserklemmwerk. Mit deinem Wasserklemmwerk. Als sie plötzlich sehr schnell nach innen aufschwingt und dir komplett ins Gesicht schlägt. Du bekommst einen Lebenspunkt, zieht sie dir ab, es ignoriert Rüstung und dann wieder zugeht. Aua! Nicht mal klopfen du an können die Leute. Und ihr hört wieder ein leises... Okay, lass uns den Vorhang nehmen, bitte. Ich habe keine Lust, schon wieder gesagt. Eine kurze Frage. Also, du, wenn jetzt den kurzen Angehen, du hast natürlich schon einiges in diesem Haus Böses getan, deshalb werde ich hier meinen Ton ein bisschen ändern. Also, du Pisser. Was ist hier dein Problem? Kicherst hier irgendwie durch die Wände und sowas? Kommst hier eindeutig hinterher? Bist du krank oder was? Was soll das? Keine Antwort. Ich gehe zum Vorhang. Ja, ich hoffe, du weißt, dass wenn wir dich irgendwann in die Finger kriegen, ja, werde ich mit dir machen, was ich eigentlich mit der alten Frau machen wollte. Werde ich in die Falle packen, da wo du hingehörst. Oder mache ich sie zu und werde ich dafür sorgen, dass sie nie mehr aufgeht. Du gehst zum Vorhang. Ja, ich möchte so ganz vorsichtig... Also erstmal möchte ich hören. Hör ich was? Hör ich was dadurch? Nein. Also mach, gib mir mal einen Klugheitswurf. Ich bin tatsächlich... Also treffen oder drunter, ne? Geil, 10 auf 10. Du horchst. Hörst. Ja, vielleicht ein bisschen Wassertropfen. Plutsch. Plutsch. Kein Wasser der Welt macht Plutsch. Ich möchte vorbeilupen. Du schaust in einen dunklen Gang, der. Hier seid ihr schon. Dieser Raum hier ist mehr oder weniger verputzt. Mit Steinboden. Und dieser Gang scheint aber mehr oder weniger, also es ist auch wieder so gepackte Erde, ein paar improvisierte Stützpfeiler drin und er geht dazu. Er geht etwa, das muss ich kurz mal nachgucken, er geht ein bisschen rein und zwar etwa 4 Meter und dann scheint er um die Kurve zu gehen. Ist der abschüssig? Geht er nach unten, war er rein, ins Erdwerk? Nein. Hör ich das Plutsch auch? Eher ein bisschen nach oben. Hör ich das Plutsch auch und ist es irgendwie verdächtig? In meinen Ohren? In meinen Wasserklemmer-Ohren? Gib mir einen Klugheitswurf, weil du Wasserklemmer bist. Nö. 17. Ist ein Plutsch, ne? Ist es ein Wasserplutsch oder ist es ein... Wasserplutsch. Das ist ein Wasserplutsch. Okay. Ist ein Wasserplutsch. Danke. Ich gehe mit zu ihm und schaue mir den Gang auch an. Und sehe wahrscheinlich dasselbe. Es ist halt voll dunkel, wir brauchen irgendwie so ein Licht. Darkvision. Funkelrummler hatte tatsächlich eine Fackel angezündet und sie wahrscheinlich im Flur auf den Boden geworfen. Ja. Bevor er die Dings... Und dieser Raum hier ist tatsächlich erleuchtet. Und es fällt genug Licht in den Flur gerade. Okay. Kann ich. Sodass ihr mehrere Pfützen seht und Wasser, was von der Decke tropft. Okay, ich gucke nach Rohren. Gib mir eine Klugheitsprobe. 3. Also du konzentrierst dich und erinnerst dich daran, was dein Vater dir einst gelehrt hat. Da wo Wasser ist, ja, ist da auch wo ein Wasser Rohr. Ist, muss das auch ein Rohr sein. Leider hat er sich geirrt. In diesem Fall ist es nicht so. Aber es scheint nur eine Mischung aus Kondenswasser zu sein und Feuchtigkeit, die einfach durch die Decke kommt, weil darüber... Boah, könnt ihr bitte aufhören zu atmen? Hier sind Pfützen. Okay. Naja, so, das ist doch voll eine lächerliche Vorstellung. Auf sowas gehe ich gar nicht ein. Ich stelle mich vor die Tür, ja? Dann gucke ich die an, aber ich halte ein bisschen Abstand, so gute 1,5 Meter. Und dann sage ich, pass auf, Tür. Ich verstehe, du bist keine Geheimtür, aber du bist eine Tür mit einem Geheimnis. Und wenn ich eins über Türen weiß, erstmal mit ihnen verhandeln kann. Also... Ich würde gerne einmal kurz von dir hören, ja, was willst du haben, damit du aufgehst? Weil ich will schon gerne da reingucken, was hinter dir ist. Ich stell mich daneben, würde ich sagen. Also so quasi direkt neben die Tür, wenn die aufgehen würde. Yeah. Und dann sage ich zu ihm, stell dich direkt vor die Tür und mach einen Klopf. Gut, ich tue das für uns. Klopfst du an die Tür? Ja. Nichts passiert. Ja, dann hau ich mir meinen Hammer einmal hier gegen das Schloss. Dann versuche ich zu brechen. Gegen das Schloss? Ja. Versuche ich aufzubrechen. Damit. Okay, gib mir eine Kraftprobe. Ja, das ist eine 3. Ja, du haust volle Kanne gegen das Schloss. Die Tür schwingt auf, schmeißt dich nach hinten, verpasst dir einen Trefferpunkt. In die Tür rein. Die Tür. Nein, mach mit deinem Fuß. Du greifst in die Tür rein? Ja, wenn sie aufschwingt, dann... Okay, die Tür schwingt wieder zu, klemmt dir den Arm ein und macht dir zwei Trefferpunkte. Und du steckst jetzt in der Tür fest und es tut wahnsinnig weh. Ich komme dazu. Ich versuche, meinen Hammer dazwischen zu hebeln. Während das passiert... Während er. Er hängt da und Sepp Müller fängt an, versucht die Tür aufzuziehen. Macht es einfach mal puff. Und auf dem Herd, neben dem toten Ork, sitzt ein kleines grünes Männchen, das komplett nackt ist. Bedeckt von runzeliger Haut. Mama. Es ist komplett nackt, bis auf einen kleinen. Gelben Lendenschurz. Lässt die Beine baumeln und sagt. Ja, gib mir eine Sekunde, du kleiner Perverser, ich bin ja gerade beschäftigt. Okay, gib mir eine Kraftprobe plus 4 auf deinen Wurf. Geschafft. Wow. Das ist eine 3. Das ist eine 7. Und ich habe eine Körperkraft von 13. Ja. Respekt. Das ist kein Problem für mich. Ich reiß die Tür aus den Angeln. Und ich werbe mich nach dem komischen Scheißvogel. Du schaffst es, die Tür mit allergrößter Anstrengung, schaffst du es, die Tür aufzuhalten, sodass also ein Stückchen aufzuziehen, sagen wir 20 cm, sodass du den Arm rausziehen kannst. Da schon, pack meinen Hammer dazwischen. Und auch von dir bekomme ich eine Kraftprobe. Das ist eine 12. Auf eine 12. Ja, und du schaffst es gerade so, den Hammer dazwischen zu klemmen. Dass die Tür jetzt auf ist und eine Öffnung, dass man gerade so, also Fummler muss sich echt schon, der muss einatmen. Ich schlüpfe da rein. Aber man könnte durchkommen und ihr hört von der anderen Seite der Küche einfach nur noch, oh Mann! Und weg. Schlüpfe ich rein. Ne? Ihr geht. Ne, und ich schlüpfe da rein. Kann man da, ist es da hell? Ja, tatsächlich sind dort Fackeln an der Wand. Ach, kommt in einen etwa 8 Meter langen Raum. Ja. Jetzt auch, also es ist schon seit einer Weile, aber ihr habt jetzt so 2 Meter Höhe, du kannst also gerade so ein bisschen mit eingezogenem Kopf, aber du kannst gehen. Und der ganze Flur ist mit Steinen ausgekleidet. Und auf der einen Seite sind insgesamt 4 Türen. Ist eine davon geheim? Keine Tür hat ein Geheimnis hier. Schade. Schade. Sind die Türen warum gibt es in diesem ganzen Spiel geheim, also kann Zwerg Geheimtüren finden, aber es gibt keine Geheimtüren. Und gib mir mal eine Klugheitsprobe. 4 auf 13. Also die sehen aus wie, also sie sind sehr stabil. Und auch das Schloss ist ziemlich prominent. Ich mal versuchen. Und sie haben eine Durchreiche drin. Das sind Kerkertüren. Also, könnte man denken. Ja. Ich gehe mal zu so einer Tür. Ist die Durchreiche zu welcher Tür? Zu der zweiten von links. Okay. Also du könntest durch die Durchreiche gucken, wenn du willst. Ich möchte durch die Durchreiche gucken. Du schaust rein, es ist ziemlich düster. Riecht modrig nach altem Stroh. Du siehst auch ein Strohlager in der Ecke. Auch alles total durcheinander. Ein Hocker liegt achtlos weggeworfen dort, aber ist leer. Irgendwie Teller, Schalen oder so, wo Leute draus gegessen haben könnten oder so? Ja, auch in der Ecke alles. Nee, stimmt. Nein. Nein? Nicht drin. Also ein Hocker und Stroh. Hocker und Stroh. Und Gestank. Das Stroh ist halt schon länger da drin und hier in der Feuchtigkeit ist das nicht so, als würde es vertrocknen, sondern es ist es ein Strohhaufen halt. Oder liegt das Stroh überall so verteilt? Das ist ein Strohhaufen, als hätte da jemand würde da jemand schlafen. Ich würde es gerne auseinanderwurschteln. Mit meiner Klemme. Also du musst ja erstmal dann da reinkommen. Ja, ich bin stimmt. Die sind noch zu. So. Also noch steht er vor der Tür. Ach so, fast er. Wenn du da rein willst zum Stroh, musst du an mir vorbei. Kann ich das auch machen? Und da reingehen? Also die Tür ist zu. Dann versuch ich die aufzuklemmen. Du drückst die, was machst du? Ich versuch das Schloss aufzuklemmen. Weg, also kaputt zu machen. Das ist ein sehr prominentes Schloss, ne? Gib mir mal. Ich muss sagen, in jeder Aktion, die mit dieser Klemme gebracht, verändert sich so ein bisschen mein physisches. Ja, Idee ja, von es ist ein metaphysisches Werkzeug. Also das ist die. Das hat mehrere. Du kannst es so ausklappen, weißt du? Die magische Klemme ja, von Havanna. Das ist ein eine Schweizer Taschenklemme. Gib mir mal einen Geschicklichkeitswurf. Eine Schweizer Taschenklemme. Eine 5 auf eine 12. Du steckst sozusagen das dünne Ende der Klemme deines Vaters von der Außen da und du klappst dann noch zur Seite was weg. Eigentlich fürs Flaschenwechseln. Steckst es in die Tür, in das Türschloss und drehst, guckst rechts, guckst links, drückst die Klinke runter und machst die Tür auf. Cool. Das ist ein Universalwasserklemmwerkzeug. Nein, die Tür war überhaupt nicht abgeschlossen. Ich habe nur gesagt, die Tür war zu. Dann gehe ich jetzt rein und durchwischel das Stroh mit der Klamme. Mit der großen Zange, die du auch ausklappen kannst. Haben die auch hier gefangen. So eine Durchsuchungsklamme. Die Abflussbeseitigungsklemme für große Hakenleute. Mhm. Dann gib mir doch eine Klugheitsprobe. Das ist eine 6 auf eine 10. Also du findest tatsächlich nichts dort. Ein bisschen einen alten Löffel in der Ecke noch, den du vorher nicht gesehen hast. Cool, den nehme ich mit. Okay, schreib dir alten vermoderten Holzlöffel auf. Bitte. Alter vermoderter Holzlöffel. Sonst ist da gar nichts drin in dem Raum. Auch nichts irgendwie an den Wänden, was auffällig wäre, was man drücken könnte oder so. Gib mir mal eine weitere Klugheitsprobe. Das ist eine 3 auf eine 10. Nichts. Okay. Ich würde sagen, ich rufe so in die Nacht hinein. Ihr kleiner grüner scheiß Kobold-Mensch, bist du hier? Habe ich eine Frage? Ja, also, was sehen wir in diesem Raum? Kannst mich mal... Du kleiner Scheiß! Blöd. Ich schlag einfach mal ins Leere. Schön. Ist der Raum einfach leer? Also die zweite Zelle von der Seite, wo ihr reingekommen seid, ist bis auf altes Stroh, ein halb kaputter Hocker und ein vermoderter Löffel, den jetzt Vroni sich geklemmt hat. Sind leer. Also sind die. Ja? Diese Zellen sind nicht hinter diesem Gang, hinter diesem modrigen Gang, sondern sind hinter der Tür, die wir aufgemacht haben. Genau, auf der einen Seite war dieser Vorhang mit dem modrigen Gang, in den ihr reingeschaut habt. Auf der anderen Seite war die Tür, die euch in die Fresse gehauen hat, die ihr jetzt, da sind wir jetzt durch, wo du jetzt deinen Hammer drin stecken hast. Die Tür, die noch versucht zuzugehen, aber durch deinen Hammer aufgehalten wird. Und dort in diesem Gang, der ist so ein bisschen besser ausgebaut, der ist mit Steinen, also da denkst du als Zwerg, denkst du schon sehr, okay, jetzt hier, warum ist das so, weiß keiner. Aber an diesem Gang gibt es, da sind auch brennende Fackeln und es sind vier Türen insgesamt, davon habt ihr eine geöffnet. Ich möchte jetzt gerne mal durch die Durchreiche der linken Tür gucken. Es sind vier Türen. Ja, die ganz linke. Die ganze linke. Die sind alle links von euch, die Türen. Wenn man sich davor steht und drauf guckt, ganz links. Die erste also. Ja. Schaust du durch? Eben habe ich die zweite von links genommen, jetzt nehme ich die erste von links. Okay. Du schaust da durch und dort siehst du eigentlich fast das gleiche wie in der anderen Zelle, nennen wir es so. Aber dort liegt ein Skelett von einem Menschen, denkst du. Da würde ich auch gerne reingehen. Sehe ich da irgendwas liegen bei dem Skelett? Und mit der Müllzange. Ein Hocker, Stroh, eine Maske. Nein, Quatsch. Kann man die? Ich möchte diese Tür aufmachen. Geht sie auf? Diese Tür ist tatsächlich abgeschlossen. Ja klar, da ist auch immer drin verreckt. Macht Sinn. Ich würde gerne mal die letzte noch nicht begutachtete Zelle anschauen. Ja, dann guck ich es mir sind noch zwei an. Nicht begutachtete Zellen. Ich gucke mir die dritte an. Dann nehme ich die vierte. In der dritten gibt sich ein ähnliches Bild wie. Also, ihr guckt durch die Durchreiche. Ja. Richtung von. Okay. Ist ein ähnliches Bild wie in der zweiten. Es ist auch. Scheint die Standardausstattung zu sein. Ein alter Hocker, der dort drin liegt. Ein Strohlager. Und sonst tatsächlich nichts, nur Dunkelheit und Gestank. Und in der letzten siehst du genau das Gleiche, bis auf einen älteren Mann, der dort in Lumpen liegt. Hallo, entschuldigen Sie. ist das denn? Sind Sie der Mann von der Alten da oben? Du siehst, wie er versucht, auf dich zu reagieren und so geschwächt ist, dass er nur ein kehliges Rasseln rausbringt. Ich habe noch keine Chance eingepackt. Ich würde gerne die Tür ein. Ich deute Vroni. Ich aus dem Ork holen. Ich zeige Vroni auf das Schloss. Keiner, Vroni hört nicht zu, ey. Also, Fummelgrummel will die Tür eintreten. Ich mach das Schloss auf. Gut. Du willst das Schloss aufbrechen? Ja, das von der ersten Tür. Von der zweiten Tür. Oder erste Tür. Okay. Bei dem alten Typen. Ja, dann. Okay, dann brechen wir erstmal die Tür und dann treten wir die Tür. Dann gib mir noch einen Geschicklichkeitswurf. Ich will ehrlich sein, ich bin verwirrt mittlerweile. Ist das eine Monsterhöhle oder ein Altersheim? Das ist die Monster. 5/12. 5/12, ja. Also noch so ein bisschen hin und her probieren. Und jetzt, wo du schon ein paar Orks getötet hast mit der Zange deines Vaters, nennen wir ihn Ledermann. Lederlappen. Er schaffst du es tatsächlich relativ problemlos, die Tür aufzubrechen. Cool, dann hole ich meine Müllzange wieder raus und versuche nochmal alles zu durchsuchen. Ich gucke mir das Skelett an. Ist die Tür zu meinem ist jetzt nicht auf, oder? Die muss ich auch. Ich versuche die Tür aufzumachen. Okay, wie? Ich trete sie ein. Okay, machen wir gleich. Wir machen jetzt erst das, dann machen wir das. Also ich glaube, ich wollte auch die von dir auf. Achso, stimmt, ja. Genau, er wollte. Ja, dann kann er dir helfen. Ihr durchsucht die. Was guckt ihr euch so an? Also ich tue das Stroh und das Skelett. Okay. Ich bin beim Skelett und du kriegst so die Knochen dann aus. Dann gib mir beide mal eine Klugheitsprobe. Plus 2. Ach, ich bin zu klug. Mit plus 2 eine 17. Und du? Also 16 gewürfelt und dann plus 2. Ja, ihr geht so durch das Stroh, guckt euch das Skelett an, mehr oder weniger als du. Nee, als du die Zange deines Vaters benutzt. So, nein, lass mal. Ne, Bo will schon irgendwie da durchgehen, gehst du mit der Zange ran, fällt mehr oder weniger der Schädel runter und zerfällt halb zu Staub, scheint schon eine Weile hier zu sein. Und ja, guckt euch den Hocker an, schiebt ihn so ein bisschen zur Seite. Ich würde den gerne umdrehen. Scheint nichts. Du drehst ihn um. Mhm. Oh. Auf der Rückseite dieses Hockers siehst du mit Harz festgeklebt. Einen kleinen Diamanten. Geil. Ich hole das Messer, das Präzisionsskalpell aus meinem Schweizer Werkzeug und kratze das ab und stecke es ein. Dann hast du, ich muss mal kurz gucken, wie viel der Wert ist. Ich habe überlegt, einfach die Tür jetzt umzudrehen. Ich dachte, was kann das schon sein? Ah ne, das war dieser Raum hier. Achso, übrigens ist dieses Skelett mit einer rostigen Kette an die Wand gefesselt, aber es ist klar. 15 Dukaten ist der Wert. Gar nicht so viel. So viel wie so eine Goldfigur? Mhm. Ist halt kein Gold, ne? Ist aber ein Diamant. Kann, kann ich die... Solange der nicht gelb ist, ist... Kann ich die Kette... Also ist die an so einem Eisenring in der Wand befestigt? Mhm. Oder? Ja. Kann ich die abreißen? Du kannst es sicherlich versuchen. Ich würde mal versuchen, mich mit roher Gewalt in diese Kette und dann mit den Füßen an die Wand und dann... Gib mir mal eine Kraftprobe plus 3. Das ist eine 13. Ich habe aber nur 10. Eine Kraft, ne? Ja, ist egal. Also ihr seht, wie Bo diese Kette schnappt. Erst einen Fuß an die Wand. Zieht. Okay, zweiten Fuß an die Wand. Zieht und mehr oder weniger, es sieht wahnsinnig interessant aus, weil er wie so eine Planke jetzt senkrecht in einem halben Meter Höhe an der Wand steht, aber die Kette hält. Okay, dann würde ich gern von der Wand absteigen und die letzte Möglichkeit benutzen. Ich würde mit dem Knauf vom Entermesser oben an der Verankerung, also ein bisschen auf diesen Eisenring drauf rumkloppen vielleicht. Okay. Ist ja auch schon ein bisschen alt und rostelig. Ja, mach das, gib mir einen Angriffswurf. Das ist 10 auf 10. Das trifft gerade eben. Dann würfel doch mal deinen Schaden. Das ist eine 7. Casey? Ja, okay. Also du schaffst es so mit ein bisschen Mühe und merkst du, nachdem der erste Schlag irgendwie trifft, kang, kang, kang, und das ist altes, brüchiges Metall. Eine Schande für jeden Zwerg übrigens. Sehen wir ja nicht. Schaffst du es, den Eisenring aufzubrechen? Geil. Wie lange, wie viel Kette ist das ungefähr? Wie lang ist das so, so eine Armlänge oder doppelte Arm oder? Das ist ungefähr so 1,5 Meter Kette. Geil. Die wiegt aber halt ungefähr 20 Kilo. Was ist das? Das ist jemand, also ist dafür gewesen, jemanden da festzuhalten, nicht irgendwie um. Ja, okay, muss ich gleich schauen. Und die andere Seite ist auch noch an dem Skelett fest. Also naja, also könnte man. Und sie teilt sich auch zu, also so in zwei Teile. Ja, ich verstehe schon, sie ist mega unnötig für mich. Ich verstehe schon. Immer wenn du sie in der Hand hältst, musst du an das traumatische Erlebnis deiner Kindheit denken. Und, Als ich im Keller angekettet bin. Genau. Deswegen kennt Weihnachten. Deswegen, Plot Twist, das Skelett ist eigentlich dein Skelett. Deswegen kennt Bo auch seine Stadt nicht und will auch von seinen Eltern weg, weil er möchte nicht darüber reden. Ja, während die hier die ganzen Zellen durchsuchen, bin ich wieder rausgegangen und habe die Küche durchsucht nach Mehl. Habe ich Mehl gefunden. Was hast du für einen Klugheitswert? Das würfel ich mal für dich. 11. Nee. Kein Mehl. Naja. Ja, scheiße. Schmalz. Die scheinen hier nicht so zu backen, die machen eher, sind eher so Eintopfleute gewesen. Gut. Entschuldigung, kann ich jetzt mal bitte endlich hier die scheiß Tür auftreten? Ja. Yeah. So, jetzt sind wir dabei, die Tür aufzutreten. Gib mir eine Kraftprobe. +3. Nee, gib mir einfach mal eine Kraftprobe, dann schauen wir. 8/12. Ja. Also, Fummel, Grummel ist für zwei Sachen gut. Fummeln, Grummeln und die dritte Sache wäre Türen eintreten. Fummel, Grummel ist eine Sache. Das Fummelgrummel. Ah, okay, Fummelgrummel. Kann auch sehr gut töten, tatsächlich. Und ist, ja, und Schläge einstecken. Und Schläge austeilen. Und Türen eintreten. Und, der perfekte Abenteuer. Der kann das. Mit lautem Krachen fällt das Ding einfach zur Seite weg. Ja. Und ihr. Ich hab Spaß. Und dann geh ich da rein. Und dann hebe ich den Mann so ein Stückchen hoch in meine Arme. Und sage ich: Guter Mann, wir brauchen ein bisschen Energie. Und dann nehme ich eine gute Hand voll Marmelade und steck sie ihm in seinen Mund, damit er wieder zu Kräften kommt. Sag los, kaut. Kaut, bitte. Was für ein Schwein. Ich glaube, er ist Diabetiker. Er spuckt so die Hälfte fast wieder aus. So. Mehr Marmelade? Habe ich das richtig verstanden? Wasser. Wir haben nur Marmelade. Ich gebe ihm mehr Marmelade. Ich habe bestimmt einen Wasserschlauch. Ja, ich komm wieder rein. Ist da irgendwo ein Rohr in der Nähe, dass ich ihm aufklemmen könnte? Ist ja ekelhaft. Leider keine. Und warum nicht hier Strom? Ich habe jetzt gehört, dass da jemand Wasser will und kommt rein und sagt, jo, ich habe gehört, jemand braucht Wasser, hier habe ich einen Eimer voll mit Wurst. Oh super, damit kann ich mir die Hände waschen. Aus der Küche mitgebracht. Ja, natürlich. Ja, kann man sich die. Ja, wäschst du dir deine Marmeladenhände? Ja, danke schön, Dasher. Also dann wir mal noch eine Hand für Sie. So, nach 1-2 Minuten kickt der Zucker. Oh mein Gott, mein Mund ist verklebt. Ja, besser als staubig, würde ich sagen. Ich will mich bedanken, aber auf der anderen Seite. Ja, danke angenommen. Danke. Kein Problem. Also, ich habe jetzt eine Frage an Sie, nachdem wir Ihnen geholfen haben. Die Frage ist, sind Sie der Mann von dieser Frau da oben? Und die Frage, die dann mit einem Hai angeht, ist, warum ist Ihre Frau so unhöflich? Ich kann mich vor Jahren. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Ich war auf meinem Herrengut und meine Frau und dann ein Knüppel und ein Schwärze und ich bin hier aufgewacht, angekettet. Sie haben mich hierher verschleppt und ich glaube, sie wollten das Lösegeld nicht bezahlen, diese Schweine, und ich bin hier und vergessen, ich wurde vergessen. Ja, also, ich will ehrlich mit Ihnen sein, wir haben eine relativ strikte Agenda heute. Also haben Sie zufällig noch gute Informationen für uns oder wie sieht das aus? Sollten Sie die nicht haben, kann ich Ihnen sagen, dass wir diese Marmelade bei Ihnen lassen werden, aber unsere Hilfe werden wir leider an einer anderen Stelle einsetzen müssen. Ich hütet euch. Hütet euch vor diesem Kobold. Er ist grausam. Er ist hier, um mich zu verspotten. Und er hat den Schlüssel. Er hat den Schlüssel. Er hat den Schlüssel. Na gut, das war wirklich gute Information. Dafür. Bitte schön, aber nicht alles auf einmal essen. Also guter Mann, haben Sie eine Idee, wie man kann diese Kobold finden? Er ist ein bisschen unsichtbar, leider. Wir müssen ihn anlocken. Aber mit Marmelade. Mit was? Mit Musik. Mit Kobolde mögen Musik, oder? Sie sind Narren. Sie mögen anderen Narren. Ah, das trifft dich sehr gut. Ich habe eine Flöte in meinem... Hast du die Autoantenne nicht früher als Dirigentenstab benutzt? Ja. Hast du noch das große Orchester der Zwergenstadt gespielt hast? Kein Problem. Kann ich mich gut erinnern? Vroni? Jo. Ich glaube, es wird es nicht schwerfallen, diesen Kobold anzulocken. Okay. Ihr müsst seinen wahren Namen rausfinden. Dann... Rompi steht hier. Karl-Heinz! Felicitas! Felicia! Hans-Joachim! Das stimmt alles nicht! Ihr müsst. Gut! Nun, das könnte eine Weile dauern! Gehst du in diese Zelle? Gehst du rein? Okay. Ja? Gut! In welche Zelle? In eine offene Zelle! Okay! In welche? In die erste oder in die zweite? Die mit dem Skelett! Okay! Die schöne! Erste! Genau! Wir brauchen auch ein Bühnenbild! Gut! Achtung! Da kann doch jemand trommeln auf den Knopf. Nee, ich kann trommeln. Fuge in den Dur. Komm jetzt! 1, 2, ich spiele mit der Kette, mach ich rasseln. Ich rassel mit der Kette. Gebt mir einen. I'm last raised, I'm a Die berühmte Band T.O.T.O. Gebt mir doch bitte alle einen. Ja, was haben wir denn da? Charisma, was haben wir denn dafür? Haben wir Charisma tatsächlich? Oh, gib mir einen Charisma-Wurf! Ich habe euch nie auf Charisma würfeln lassen. Also jeder einen? Wir sind ja auch alle strafmäßig. Du machst nicht mit. Ja, genau. Gebt mir bitte alle einen Charisma-Wurf. Eine 2. Nee. Geschafft! Geschafft! Wie viel? 4? 10 auf 13. Ja. 15 auf 8. Was hast du denn gemacht? Er hat dirigiert. Ah, du hast dirigiert. Völlig aus dem Takt. Wir haben nicht wirklich drauf geachtet. Als ich anfange. Was macht ihr denn für Musik? Ich flöte. Ja, hab ich das gerade gesagt? Du singst Toto, Theo, Theo. Ich flöte dazu. Ich mache Flöti-Flöt. Dazu. Ich mache hier dieses. Ja, dann zeig doch mal. Okay. Zeig doch für den. Ja, für das haben wir jetzt für die Podcast oder vor allem. So, dann hör ich das. Eins, 4, 3, 1. Ist tatsächlich, schaut so aus der Mauer raus auf einmal ein kleiner, runzliger, grüner Kopf. Kann ich ihn greifen? Du kannst doch nicht trollen. Ich will ihn greifen. Das ist eine 6. Das. Du greifst durch ihn durch. Kann ich nicht. Aber er bleibt schon. Wie ist dein Name, du hässlicher grüner Stinker? Das sag ich dir doch nicht. Warum nicht? Bist du schon höflich, sich vorzustellen? Ich kann ja nicht jedem meinen Namen einfach sagen. Ja, warum nicht? Ich bin Sepp Müller, ich sag auch jedem meinen Namen. Ist mir doch egal, Sepp Müller. Ich sag den Leuten sogar zweimal meinen Namen. Das hab ich gemacht über dich, Sepp Müller. Ich bin immer noch Sepp Müller. Nein, habt ihr nicht. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Das macht viel Spaß. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Kleine Scheiße. Was? Wie heißt du denn? Du hast dich noch gar nicht vorgestellt. Und du bist ein sehr unhöflicher kleiner Scheiße. Weißt du, ihr kommt hier einfach in meinen Keller und bringt alle um. Ihr habt die Ork-Familie umgebracht. Die war lustig. Wir haben kein Problem. Die Ochsen waren witzig. Wie heißt dieser Keller? Wie dieser Keller heißt? Mhm. Das ist mein Keller. So heißt er. Nein, also, ist nicht Joch, ist mein Keller. Er war mein Keller. Also, das ist eine lange, komplizierte Geschichte, die ich euch nicht erzähle. Ja, ich will dich auch gar nicht hören. Aber ich. Du hast hier wirklich keine Musik mehr. Und jetzt wieder. Ist der Gute in den Augen drin gewesen? Oder hat er nur so um die Tür geguckt? Der wäre ich der Gute. Der Gute. Der hat aus der Wand rausgeguckt. Aus der Wand? Da ist doch Bullshit. Ja, ist ja alles. Also wie ich das sehe, würde hier Folgendes passieren. Ja, wir werden jetzt hier weiter rumgehen, dann werden wir irgendwann einen schlecht geschriebenen Zettel finden, wo der Name von dem Scheißer draufsteht. Warum wir den da rumliegen lassen, verstehe ich auch nicht so. Aber dann werden wir seinen Namen kennen und ich glaube, es hat auch gar keinen Sinn mehr, jetzt mit ihm zu reden. So. Obwohl, wir könnten unsere Köpfe anstrengen und versuchen, dass er uns aus Versehen seinen Namen verrät. Aber ich glaube, da müssen wir ein bisschen trickreicher sein, als ihn einfach nur aus seinem Namen zu fragen. Eine List. Ja, komm zurück und ich sing noch mal ein schönes Ständchen für dich. Aber vorher habe ich eine Frage an dich. Wie heißt du? Wie tut deine Mama dich nennen? Erste Musik, dann die Frage. 1, 3, 2, 4. Don't run away from you. Na los, spiel auf! Broken Avenue! Ah, ich weiß so wenig. Timeless Rain! Everything! Der taucht wieder auf. Na gut, ich hab noch ein anderes Lied, aber ich spiel später. Guck mal, du magst Rätsel und so einen Scheiß, ne? Oder nicht? Dann magst du doch, komm, gib's zu. Sieh das in deinem rätselliebenhabenden Gesicht. Also guck mal, ich weiß, eigentlich willst du, dass wir deinen Namen rausfinden. Also, du machst nur so komischen Scheiß und lässt uns betteln. Also ich sag dir Folgendes. Du sagst uns irgendein Wort, auf das sich dein Name reimt, und dann raten wir. Ja? Wir haben 10 Versuche. Wenn wir es da drin nicht schaffen, dann singen wir den ganzen Abend für dich. Und außerdem klemmt Verona hier das Wasser ab, damit es hier in dem Keller nicht mehr so stinkt. Das ist mein Angebot. Ich mag den Keller, wie er ist. Dann flute ich den Keller, wenn du uns nicht deinen Namen verrätst. Wie wär's mit Nein? Na gut, ferner. Dein Name ist Nein? Das hätte ich doch gefunden. Ist es Hein? Nein. Ist es Fein? Nein. Bist du Fein? Nein. Nein. Trinkt er gerne Wein? Nein. Also gut, wenn du uns nicht helfen willst, kannst du dich genauso gut auf mich auch verpissen, du Sackfresse. Ist Sackfresse dein Name? Was? Ich heiße nicht Sackfresse. Jetzt heißt du Sackfresse. Nein! Doch. Nein, das ist nicht mein Name. Sackfresse. Nein, Sackfresse ist nicht mein Name. Hast du einen Zettel und einen Stift dabei? Ja, wenn du willst. Cool, dann schreibe ich diesen Namen auf einen Zettel. Sackfresse? Sackfresse. Und klemme es ihm. An den Tisch. Gib mir doch mal einen Geschicklichkeitswurf. Das ist eine 8 auf eine 12. Ja. Du hast gesagt, es ist ein ätherisches Werkzeug und oder ich so. Ich mache noch ein kleines Buchstaben, klein gedrucktes. Das ist ein Namensschild. Du versuchst ihn sozusagen mit deiner. Mit der Zange, dass du. Ja so. Nein! Ich mach das trotzdem. Nein. Sackfresse, gehorch jetzt. Kannst mich mal. Aus. Was? Wie hast du denn? Sackfresse nicht in diesem Ton. Na, du kriegst ja gar keine Namen mehr zu hören. Nee, zu kurz geraten, ne? Kleines Arschloch. Zu kurz geraten, du bist nicht größer als meine Füße hier. Pass auf, was du sagst. Kotzpüppi-Typ. Kotzpüppi? Ich versuch's nochmal mit dem Namensschild. Gib mir nochmal die Geschichte. Also dann gut, der kleine Scheiß soll mir uns einen noch nicht 6. helfen. Oh. Diesmal ist es ziemlich knapp. Okay. Lass das! Dann okay, will ich auch nochmal versuchen, ihn zu greifen. Halt ihn fest! Nein! Du greifst durch ihn durch. Weißt du, Sackfresse, du bist doch. Nee. Also. Nein. Du bist doch. Da kommt also, eine schöne Frau, die möchte dich anfassen so und du. Sie ist tatsächlich eine schöne. Wie ist dein Kasten? 9. Von hinten vielleicht. Ich sehe nicht so viele Frauen. Du, das ist doch schön, dass du eine da bist. Sackfresse, magst du Diamanten? Was soll ich damit anfangen? Sie verkaufen. Kannst du zum Beispiel Klamotten kaufen? Er guckt an sich runter. Siehst du aus, als würde ich Kleidung brauchen? Ja. Du siehst aus, als würdest du keine Kleidung tragen, aber du siehst aus, als würdest du Kleidung brauchen. Magst du? Meine natürliche Schönheit. Du siehst aus. Als alles, was ja. ihr jemals sehen werdet. Es gibt auch einen Lendenschutz von Gucci, habe ich gehört. Kleine Sackfresse. Wer ist dieser Gucci und was ist das für ein Magier? Gucci ist die Modemarke in SS 84. Und achso, nee, in der Welt ja nicht. Wir sind ja nur 84. Eigentlich 6, 5. Ja, aber sie ist eine, sie ist, ich sehe nicht so viele Frauen. Vom Zeitalter her. Kleine Sackreise, wo wohnst du hier? Hast du ein Zimmer? Das will ich dir ja nicht sagen, wo ich wohne. Nee. Warte mal, du warst das kleine Arschloch, ne? Ja, ja, sag Fresse, kurz vor. Zu kurz geraten, ne? Ja, also gut. Du bist immer noch kleiner als ich, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Wenn ich zu kurz geraten bin, dann bist du winzig geraten, ja? Und das ist noch peinlicher. Also hör mir jetzt zu, während ich dir meinen Vorschlag unterbreite. Ja. Du bist eindeutig ein bisschen scharf auf Verona hier, ja? Also, ich sage dir folgendes. Wir machen diese Tür zu, ja? Zieh dich einmal aus vor dir und dann sagst du uns deinen Namen. Ist das ein Geschäft? Wie wär's mit Nein? Sie hat in der Kneipe schon einmal blank gezogen. Ich sag, das sah schon gut aus. Von hinten. Besonders. Es kann nicht sein, dass du deine Kumpane wie einen Sklaven verkaufst. Nee, das tue ich nicht. Was hat sie denn dazu zu sagen? Will sie das überhaupt? Ich meine, hey, wir sind immer noch in einer selbstbestimmten Gesellschaft. Außerdem Hashtag MeToo und so, Alter. Das kannst du nicht machen. Dein Name ist Social Justice Warrior. Zu wem? Zu den Ochs zurück, zu den Leichen. Okay. Ich würde mich gerne ein bisschen verkleiden, irgend so ein Pack, also einfach mehr, die Rüstung ausziehen, ein paar Klamotten anziehen. Du kannst die Nase benutzen. Weil das dauert, aber das ist doch ja, okay. Also ich mache ein bisschen Shit, ich sage dir gleich, was ich gemacht habe, die anderen können ja weiter mit dem Kobold laufen. Ja, okay. Ihr hört hinter euch so relativ leise. Geht. Fummel, grummel. Also, zurück in die Küche. Ich kann ehrlich sein, die Sackpresse gibt mir langsam ein bisschen auf den Sack. Ja, also. Nochmal, ich heiße nicht Sackfresse. Du heißt Sackfresse. Nein, es geht hier noch um. Darf ich nochmal probieren, ihm das Namensschild an zu pinnen? Ja, okay. Also gut, ich bin dafür besuchen, jetzt den schlecht geziemenden Zettel, wo sein Name draufsteht. Es gibt die. Ich bin doch nicht bescheuert und schreibe meinen Namen auf einen Zettel. Also ja, nicht Sackfresse. Was kommt denn auf diese viel, Idee? Schon viel dümmere in, Sachen in seinem Haus überall Zettel rumzulegen, ich weiß doch, wie ich heiße. Ja, wie Sackfresse. Denn? Nein, ich heiße nicht Sackfresse. Ja, wir nennen dich Sackfresse. Ja, also meinst du Sackfresse. Anscheinend heißt du ja schon so, weil du sagst ja nichts anderes. Wenn wir sagen, ich werde dir Folgendes sagen. Du bist der einzige Penner, der noch in diesem Scheißhaus lebt. Jetzt hör auf mich Sackfresse zu nennen. Nein, ich werde nicht aufhören, dich Sackfresse zu nennen. Weil wenn wir hier rauskommen, wenn wir hier rauskommen, dann werde ich jedem Mann, den ich treffe, erzählen, dass das hier das Haus von Sackfresse ist. Sackfresse. Was hast du gesagt? Halt die Klappe. Wie war das Sackfresse? Nein, halt du die Klappe. Ich glaube, er hat gesagt, sein Name ist Krüppel. Ja, ist ein Krüppel! Du bist ein Krüppel, du bist ein emotionaler Krüppel, wenn du auch versuchst, deine Freundin zu verkaufen. Du kleiner sackfressiger Krüppel, du! Nein, hör auf! Sackfress Krüppel! Sackkrüppelfress! Sackfresse in der Krüppelface! Krüppeliges Sackfressen, Scheißgesicht! Du bist ein Böser! Entschuldigen Sie, alter Mann, wir haben herausgefunden, mein Name ist nicht Krüppelsackfresse! Wir haben herausgefunden, diese kleine Sackfresse hier heißt Sackfresse. Das ist tatsächlich ein bisschen gemein, weil die Wahrheit ist, dass sein Name nur Sackfresse ist. Weißt du, wir brauchen. Nein! Wir sehen so viel! Mein Name reimt sich auf. Gott. Sackfresse. Pustel. Kussel. Kussel. Hat er gesagt mit K irgendwas und ach. Ist mir egal. Ich hab die Schnauze voll von dieser Sackfresse. Wir gehen nach Hause. Sackfresse. Ey, kleine zurück. Sackfresse. Ja, gut. Ich hab so ein bisschen mit ein paar Lumpen übergezogen, ein bisschen mein Gesicht verdeckt und mir so ein Kopftuch übergezogen. Hab so ein Makeshift-Paket in der Hand und so ein Brett mit einem Zettel drauf. Ich hab hier ein Paket für Sie, bitte. Okay, cool. Gib mir bitte. Nein, die Post ist da. Ein Charisma. Charisma. Oh nein. 15. Warte, ich lass ihn dagegen würfeln. Okay. Ja! Oh, endlich, da ist die schwedische Penisvergrößerungspumpe, die ich im Stehen habe. Hast du Stift und Zettel? Ja. Okay. Ja, und Sackfresse. Sack ist der Vorname, wir haben es immer zu schnell ausgesprochen. Das heißt Sackfresse. Das heißt Sackfresse. Hier, vielen Dank. Hier ist Franzose. Hier. Kannst du lesen? Merkst aber, du kannst gar nicht lesen. Du kannst auch nicht lesen. Ja, ich weiß nicht, wie du mir gibst. Ich verstehe da. Klarer Bustel. Was? Hallo! Sind Sie nicht? Wir haben ihn nicht gekriegt. Das ist überhaupt keine Schwierigkeit. Ich hab mir gesagt, folgendes. Weil du so ein kleiner Scheißfunk gemessen hast, werde ich trotzdem meiner Sackgasse. Ich habe 20 gewürfelt. Okay, danke schön. Sind Sie es, Herr Bustel? Klara? Ja, so ein klarer Bustel. Oder Sackfresse. Was soll der Scheiß? Kannst du wenigstens aufhören, mich Sackfresse zu nennen? Nein! Du hättest es einfach haben können, du wolltest die harte Variante, jetzt wirst du mal bei der Sackfresse genannt. Wo ist der Schlüssel? Und sei ehrlich, gibt's hier irgendwo einen Zettel, wo dein Name draufsteht? Hier ist ein Schlüssel! Danke! Es gibt hier keinen Zettel, auf dem mein Name steht. Okay, und ich will noch was weiteres von dir, Sackfresse. Aber ich habe einen anderen Zettel für euch! Ich habe keine Ahnung, was das soll hier. Na gut, ich möchte, dass du dich um den Mann da kümmerst. Du hast dich über ihn lustig gemacht, das finde ich nicht nett. Ich möchte, dass du ihn mit Marmelade fütterst. So lange, bis er wieder auf den Beinen ist. Hast du verstanden? Ja. Dankeschön, Clara. Nimm einen Holzlöffel und... Hier kommt die Postkutsche. Ist nicht zu so schnell, Greis. Marmelade ist sehr, sehr, sehr haltig. Den Pfeil auf die Augen. Ja, hat er schwarze Augen? Sind das die schwarzen Augen? Gib dir uns das auch mal. Ja, natürlich. Ja, bitte. Danke sehr. Zeit so. Oh, das ist Vicky. Ja, kurze Frage noch. Augen. Ja, ne? Irgendwas mit Augen. Bist du auch derjenige gewesen, der hier den Schild hat verschwinden lassen? Das ist ein Priester. Wir wollen ihn wieder haben. Ist das? Ja, nee. Augen war auch schon ja. So. Knack, jetzt gekichert zu haben. Ich hab damit nichts zu tun. Ja? Ich hab damit nichts zu tun. Ja, gut, hast du einen anderen Schild? Was ist ein Hinweisschild? Hast du noch irgendwas Gutes? Hier gibt's keine Hinweise. Ja, gut. Und dann reiß ich mir ein Stück von meiner Robe an. Und ich sag, mein letzter Befehl an dich ist, zieh dir endlich was an. Gott verdammt, hier sind Kinder rumgelaufen. Das war eine Familie da drin. Perverse. Ich habe einen astreinen Lindenschutz an. Der ist gelb und schön. Ja, der Mama weiß, dass du ihn gekauft hast, kann ich mir vorstellen. Das kann sein. Doch mal weiß. Das könnte durchaus sein. Und du reißt ein Stück von deiner Kleidung ab? Ja, ich gebe ihm das. Ich sag, zieh dir das an. Er legt sich das so als Schal um den Hals. Ja, eine Toga. Ja, danke schön. Ja, bitte schön. Ich kenne mir das vorne fest. Ja, das ist, macht keinen Spaß. Ja, ist mir doch egal. Also kommt der Drachen mit der Marmelade. Mach schön die Luke auf. Der Marmeldrache. Also dann sind wir mit dem Kobalt fertig. Dann gucken wir mal, was hier sonst noch in diesem Keller gibt. Jo. Ja. Gehen wir. Haben wir Schlüssel bekommen? Ja, ja. Habe ich Schlüssel. Sehr gut. Sehr gut. Dann gehen wir doch jetzt zu diesem Vorhang. Sehr gut. Vielen Dank, Sackfresse. Mein Name ist Klabuster. Ich mach den Schlüssel. Hey, jetzt, wo wir deinen Namen kennen. Klabusterbeere. Ja. Du hast gesagt, mit diesem Namen haben wir Macht über dich. Ich möchte diese Macht nutzen, um deinen offiziellen Namen von Clara Bustuch zu Sackfresse zu machen. Oh Mann. Haben die Leute wirklich nass im Gebiet abgespielt? Gib mir dafür bitte eine Charisma-Probe, bitte. Straight Charisma. Ich darf gar nicht mehr tun. Ich möchte... Lass mich an meiner Sackfresse lecken, du Arschloch! Ja, aber zumindest hast du die mittlerweile damit abgefunden. Also ich glaube, zurück. Ich möchte den Schlüssel an meinen Ring, an meinem... Werkzeug. Ja. Und damit rumwedeln. Also gut, dann ab in den modrigen Gang. Ja. Grummel, ihr geht zurück. Das war eine verdammt gute Idee von dir. Das hat mir sehr gefallen. Weißt du, das hat mir sogar so sehr gefallen. Du brauchst mir nicht kein Gold geben. Ich verstehe, was du tun möchtest, aber du tust mir eher weh. Du hast die Geheimtür zu seinem Herzen gefunden. Wow. Apropos. Aber also, sag mal, hast du Gold hier zufällig irgendwo? Du bist ein Kobold. Kobold haben auch Gold oder so. Du verwechselst mich mit den irischen Kobolden. Ich bin eher einer von diesen irischen Kobolden. Ich habe keine Verbindung. Ich habe euch das gegeben, was ich hatte. Was denkst du, wie viel ich in diesem Lindenschutz aufbewahren kann? Keine Ahnung, ich frage mich schon, wo du diesen Schlüssel hast. Soll ich nochmal? Ja, dann kannst du mir gerade überlegen, wo ich den aufgewahrt habe. Nein, 20 Jahre. In Kriegsgefangenschaft. Was? In Schloss. Klingt logisch, Dasha. So, ja, gehen wir jetzt zu dem da. Ja, gehen wir, machen den Tür Vorhang auf. Da. Ihr geht zum Vorhang? Da. Und als wir alle raus sind, ziehe ich meinen Kriegsarmor wieder aus der Tür. Okay, die Tür fällt laut krachend wieder ins Schloss. Für immer. Glaubst du, irgendwann Mann kommt da wieder raus, ohne unsere Hilfe? Ich weiß nicht, soll ich da Koma auf jeden Fall kriegt er jetzt ein ganzes Glas Marmelade verpasst. So. Wir werden wahrscheinlich erstmal Diabetes bekommen und dann wollen wir mal sehen, wie es weitergeht. Weißt du, wenn es jetzt wieder Koma heißt? Und apropos, krieg ich irgendwie ein großes Stück Holz oder so im Feuer, wo so Asche dran ist, irgendwie so 20 Stück Holz, mit dem man irgendwie malen kann oder so. Ja. Schreib den Namen von dem Kobold, aber richtig groß auf eine Wände. War hier Sackgasse oder Klarabustel? Das ist eine gute Frage. Klarabustel ist Sackfresse. Klarabustel, die Art ist formerly known in Sackfresse. Boah, dann gib mir mal bitte einen. Ich kann überhaupt nicht schreiben. Du bist ein Gastelliker. Sollen wir dich anleiten? Jetzt machst du einen großen Bogen. Gut. Nicht zu viel, nicht zu viel. Drei Tage später. Eine halbe Ewigkeit. Gib mir trotzdem mal einen Geschicklichkeitswurf, ob du das vernünftig hinbekommst mit der Anleitung von. Ja. Vier. Ja, das sieht. Er weiß zwar nicht, was er tut, aber das macht er auf jeden Fall in geraden Linien. Das machst du gut, Zwerg. Ich stamme aus einer alten Kalligrafenfamilie. Ja, dann suchen wir mal die verschlossene Tür. Da. Ihr geht durch den Vorhang oder was? Wo wollt ihr hin? Ja, ja ihr geht wieder in ihr geht in den Gang rein, den ihr vorher inspiziert habt. Der scheint, jetzt wo die beiden Zwerge drin sind, das ist sehr frisch aufgehoben. Das ist neu. Komisch. Hier nochmal Schnuppern. Riecht ziemlich neu hier. Ah, riecht nach Lehm, frischer Erde. Wasser. Goblins. Goblins. Gib mir mal einen Klugheits. Ich gebe mir mal einen Gombo-Check. Noch 16, das ist zu hoch. Das ist hier alles so, weiß ich nicht, könnte sein. Könnte sein. Als ihr um die Ecke biegt, seht ihr tatsächlich, schaut ihr auf eine Steinwand, ein paar Rohre. In der Ecke liegen Spitzhacke und Schaufel. Ja, ich gucke mir mal die Rohre an. Dasha, wollen wir die Spitzhacke mitnehmen? Das sind tatsächlich hier in Havanna, in einer reichen Stadt, gibt es natürlich auch ein vernünftiges Abwassersystem. Das scheinen die Frisch- und Abwasserrohre des Hauses zu sein. Und, sind die alle abgeklärt? Da, guck mal nach. Ich guck nach? Dann gib mir doch mal einen Klugheitswurf. Eine 13 auf eine 10. Kannst du so nicht feststellen. Du legst dein Ohr daneben, scheint gerade niemand zu spülen, auch niemand duscht oder spült ab. Niemand kocht gerade Tee. Okay. Okay. Ja, ich würde sagen, falscher Akzent. Ich würde sagen, ich gucke mich nach Geheimtieren um. Ne? Immer noch falscher Akzent. Nein, ja, ich bin Manni. Ich habe jetzt nicht in der Rolle gesprochen. Nichts. Kannst du mir ziemlicher Sicherheit sagen. Ist leider kein Geheimtier hier. Ich weiß nicht, was los ist. Enttäuschend. Ich weiß auch nicht, warum wir so ein Gefühl für Geheimtiere haben. Jetzt sag mir mal kurz eure Klugheitswerte. 10. 13. 10. 11. Aber nur in manchen lichten Momenten. Gib du mir mal eine Klugheitsprobe. 5 auf 13. Der Flur mit den ganzen Zellentüren, in denen ihr wart, ne? Der hatte sowohl eine Eingangs- als auch eine Ausgangstür. Ihr wolltet ja unbedingt zurückgehen. Wohin führen die Rohre? Ja, auch da brauche ich eine Klugheitsprobe von dir, leider, sorry. 11 auf 10. Hat auch noch eine andere Tür. Also die scheinen aus dem Haus rein und wieder raus zu führen. Welche Seite jetzt rein und raus kannst du jetzt so? Du hast lange nicht mehr wirklich Rohre geklemmt. Du hast dich in der letzten Zeit damit beschäftigt, Orks zu klemmen oder Wunden oder Bären. Schwierig zu sagen. Speicheldrüsen, ja, du hast ja. Aber es sieht hier tatsächlich so aus, als hätten die Goblins versucht, hier mit Spitzhacken und Schaufeln in den Keller einzudringen und sind an eine gemauerte Mauer gekommen und nicht weitergekommen. Könnt ihr die kaputt machen? Voll dumm. Ja, das können wir, weil wir Zwerge sind und wir haben ja eine Spitzhacke. Aber vorher Was mit dieser, der hier vorne hier, Grummel hat mir gerade erzählt, dass in diesem Raum auch noch eine andere Tür war. Ganz sicher. Zehn Türen, ja. Und die könnten wir auch noch versuchen aufzumachen. Und ich bin mir ziemlich sicher, wenn wir... Sackfresse! Sackfresse, kommst du mal bitte? Keine Antwort. Lass uns flöten. Keine Antwort. Klara muss hier, jetzt komm ich hin, ich kenne deinen Namen, du musst hier hinkommen. Jetzt ist schon tot. Nichts. Na verdammt, wäre das was ein kranke Kobold-Magie, die diese Tür so komisch gemacht hat. Ja, wir können ihn vielleicht überreden, dass er mit dem Scheiß aufhört. Ich guck mal, ob die Tür, geht die, ich versuch mal, ob die Tür einfach aufgeht. Jetzt. Nein? Also an der Türklinke, Ich probier mir den Schlüssel. Und sie schlägt wieder auf. Und schlägt dir einen Lebenspunkt aus dem Körper. Mach ich wieder das Schlüssel dazu. Machst du die Hand wieder dazwischen? Ja. Gib mir doch bitte einen Geschicklichkeitswurf, ob du schnell genug bist. Oh, ja, ist 15 auf 13. Ne. Kann ich mein Klemmwerkzeug dazwischen klemmen? So, oh. Nee, nicht schnell genug, nein. Wie heißt der denn da? Dann versuch ich's nochmal mit dem Schlüssel. Halt den so. Zieh ein bisschen an diesem Ring, weil das so ein, weißt du, wie meine Kurbelkarte? Klara Pustel. Okay, nein. Klara Pustel? Klara Pustel. Klara Pustel. Keine Antwort. Scheiß Sackfresse. Keine Antwort. Dabei fällt mir auf, er hat gesagt, sein Name reimt sich auf Pustel. Sein Name reimt sich überhaupt nicht auf Pustel, sein Name ist Pustel. Ich klopfe. An die Tür? Aber so. Nichts passiert. Ich klopfe frontal. Nichts passiert. Haben wir noch Spitzhacke? Naja. Ja. Nehme ich und hau ich in die Tür. Gib mir eine Stärkeprobe. Körperkraft ist ein 7 auf ein 12. Du haust mit voller Wucht die Spitzhacke gegen die Tür. Und sie zerbricht. Schön. Cool. Dann gehen wir also die Spitzhacke, nicht die Tür. Oh. Ach so. Oh. Oh. Wow. Gut gemacht. Hat aber einen Spannungsbogen. Ist doof. Ja. Ich versuch's nochmal mit dem Schlüssel und ne, hier, wisst Bescheid. Ja, ich fahr meinen Hammer dazwischen. Okay. Jetzt, da du weißt, dass sie aufschlägt, würde ich dir einen Geschicklichkeitswurf lassen, ob du es schaffst, der Tür auszuweichen. 6. Ja, du schaffst es auszuweichen und dann kriege ich einen Geschicklichkeitswurf von dem Guten. Willst du dann, also du steckst deinen Hammer dazwischen? Ja. Ja. Ist Geschicklichkeit? Mhm. Ja, da passt. Genau drauf? Ja. Okay, schaffst du. Klack! Es wird ein bisschen knapp, aber sie schlägt, also sie geht sehr schnell auf und schlägt langsamer zu. Deswegen kannst du es abpassen, weil du es schon ein paar Mal gesehen hast. Steckst den Hammer dazwischen und ihr könnt wieder... Gehen wir rein. So, jetzt seid ihr wieder im Gang. Dann gehen wir mal zu der anderen Tür. Ja, oder? Ja, ich hab's ja an, ne? Weil der halt groß ist. Mhm. Ja, wie sieht der alte Mann aus? Sieht er gut genährt aus inzwischen? Also, neben dem alten Mann liegt ein leeres Glas Marmelade. Ein Löffel auf dem Boden. Und er liegt da und ihm läuft so ein bisschen so Himbeerkerne. Laufen ihm so ein bisschen aus dem Mund und... Du solltest das im Mund behalten, ich will, dass du gesund wirst. Versucht gerade, sich nicht zu übergeben, weil er komplett übersäuert und überzuckert ist von dem Scheiß. Gott, ich schmeck gut, ich kann sehen, sehr gut. Oh Gott, ihr bringt was ab, wo ihr hingeht. Willst du noch ein paar saure Gurken? Ich spreche das ins Ohr. Er schafft es gerade noch. Gehen wir durch Tür nächste. Okay. Ich zieh meinen Hammer aus der Tür, aus der wir gekommen sind. Ja, okay, du ziehst deinen Hammer aus der Tür. Konk! Konk. Und, nun? Gehen wir zur Tür nächste. Die ist abgeschlossen. Mach den Schlüssel auf. Ah! ihr öffnet die Tür und schaut in einen rechteckigen Raum. Etwa, der ist jetzt auch wieder ein bisschen höher, 200 Meter. Bisschen besser ausgestattet. Er hat sogar Tapeten. Ein Tisch steht in der Mitte, an denen vier Piraten sogar sitzen. die euch angucken. Sofort die Waffen ziehen. Bevor ihr aufsteht, was ist das hier für eine seltsame Wohngemeinschaft? Guten Tag, sehr geehrte Herren. Das ist hier eine reine Arbeitgeber-Arbeiter-Beziehungsgeschichte. Wir haben euch nichts angehen. Wir haben Silber, wir bezahlen euch, wenn ihr uns nicht angreift. Du stehst vorne. Einer auf dich. Ich würde sagen, du stehst dann, weil du mit ihm geredet hast, also daneben. Werfe ich mich vor sie. Wie ein Held. Geschicklichkeitsprobe. Habt ihr keine Manier? Eine Frau! Du schaffst es nicht, irgendwie dich vorzudringen. Und es sind tatsächlich, die zwei drängen sich auch so aneinander. Und aber dann, wenn sie uns schlagen wollen, dann will ich sie zuerst schlagen. Weil ich glaube, ich bin mutiger und wir sind mehr Leute. Ich glaube, ich bin noch mutiger. Ja, aber während ihr versucht habt, mit ihnen zu reden, dann sind sie eigentlich relativ standebetes zu euch gegangen. Ja, aber ich habe meinen Hammer schon in der Hand. Mhm. Du kannst natürlich parieren und dann zurückschlagen, aber in dem Fall haben sie jetzt mal den ersten Schlag. Na gut. Außerdem haben sie auch mehr Mut als ihr. Ja. Tut mir leid, wir alle. Das sind halt mutige Piraten, ne? Also zwei legen sich mit euch an in der Tür. Der erste auf dich. Trifft. Nö. Eine 6 habe ich gewusst. Okay. Du schaffst es. Gerade noch den Schlüsselring sozusagen einzuklappen und das Kampfmesser auszuklappen an dem Multitool. Altes elfisches Wort. Das ist die Klemme, wo der Dolch vorne dran ist. Mhm, die Dolchklemme rauszuklemmen, genau. Ja. Und einer auf dich trifft nicht. Ja, manche. Kommt nicht an dich ran durch die Tür. Und damit würde ich sagen, dürft ihr auch nochmal zurückschlagen und dann fangen wir die Ringrunde. Ja, der trifft. Wie viel hast du gewürfelt? 9. Ich habe eine 1. Er pariert nicht und du hast eine 1? Ich habe eine 1. Dann bekommst du tatsächlich. Da verdoppelt sich Warte. So. Jetzt muss ich hier tatsächlich. Wie viel Schaden? Das sind 9 Schadenspunkte, als ich hier einmal seinen Brustkorb einklopfe. Okay. Ja, du klopfst auf seinen Brustkorb ein, es macht ein lautes Kong. Und es hat ihm auf jeden Fall wehgetan. Und du? 3, als ich ihm durchs Gesicht schlitze. Zack, und du ziehst dem Einäugigen eine neue Narbe durchs Gesicht. Oh. Für das andere Auge. Ja, aber er kann Gott sei Dank noch sehen. Schade. So, das bringt uns zur ersten regulären Kampfrunde. Also, ja, ihr kommt nicht ran. Ihr müsstet sozusagen die anderen durch den Gang schieben. Ja, dann los. Schwierig, aber wir fangen an mit dem Piraten, der sich mit dir angelegt hat. Der hat nämlich den höchsten Mutwert. Keine Angst, ich müller das hier schon. Der trifft. Ja, das tut er. Okay. Das sind 10. Na jetzt, wenn ich gesagt habe, ich müller das hier nicht. Also 10 minus 4, ne? 6. Sepp, nimmst du mein Auto und Däne? Du kannst allerdings zurückschlagen jetzt. 3. Das trifft. Und er schafft es nicht zu parieren. 10. Das tut ihm ziemlich weh. Wie viel hat er denn überhaupt? Ach, guck. Okay, ja, also der hat richtig gesessen, der Schlag. Du hast nochmal sozusagen Kong, pf, aua, mit größerer Kraft hinterher und er hat sowas wie einen Harnisch an und den fängst du langsam an, nach innen einzubeulen. Okay. Wie damals die Rüstung auf dem Amboss deines Vaters in der Zwergenbinge. Jetzt, Roni, der trifft. Nö, ich habe eine 5. Hast du ihn pariert und kannst zurückschlagen. Mit einer 7. Das schafft er auch zu parieren. Es ist ein einziges Hin und Her auf einmal zwischen dir, zwischen metallenen Schatten und klirrenden Klingen. Werkzeugen und Klingen. Wasserklemmwerkzeugzangen. Ja. Genau. Eine WKZZ, wie man sie auch nennt. Tja, das bringt uns zu Fumle Grumle. Ich komme nicht durch, ne? Ich über meinen Kopf stechen, ich bin ziemlich klein, er ist ziemlich groß. Sicher? So, auf Zehenspitzen so. Ich würde dir eine. Ich gehe höchstens bis zu heftig. Ich würde dir eine Attacke zulassen, mit der Gefahr, dass wenn du nicht triffst, dass wir nochmal würfeln und du ihn eventuell eine verpasst, aus Versehen. Weil es ist für den Piraten sich relativ leicht, sich so zu verteidigen, und er ist halt halb verdeckt, auch ne, steht da irgendwie vor dir. Also das würde ich zulassen, dass du, du könntest versuchen, ihn zu treffen. Trifft nicht. Und jetzt muss ich... Ja. Trifft nicht. Gut. Warscha. Vroni? Ja, Vroni war schon. Zusammen mit dem ersten Piraten. Gut, habe ich irgendeine Chance zu kommen in den Raum? Nur wenn du sie nach vorne schiebst irgendwie. Dann nehme ich kurz... Ich würde dir, weil du ein Zwerg bist, würde ich dir sozusagen, gib mir einen Geschicklichkeitswurf plus 3, dann könntest du versuchen, in den Raum rein, würdest aber zwei Schläge von den Piraten, die hinter den anderen Piraten stehen, kein Problem, passieren. Okay. Plus 3? Ja. Ist eine 12 auf eine 12. Okay, das schaffst du. Gerade eben drückst dich so vorbei und an dem Hammer von Sepp und an dem Klemmer von Vroni und den Säbeln der beiden Piraten drückst du dich vorbei, schüss auf, aber guckst direkt in zwei ziemlich hämisch grinsende Gesichter. Seid ihr hässlich. Jeder darf einen verpassen und du hast leider keine Möglichkeit zu parieren. Yeah. Der erste trifft. Und der zweite trifft auch. Das sind einmal 3. Lach ich. Einmal 6. Kein Problem. Also, erster trifft nicht, weil... Mhm. Also, was? Zweiter 6. Ja, gut. 2 Schaden. Da. Da. Und wir noch live? Ja. Unser Regisseur ist gerade rausgelaufen. Wir machen jetzt einfach ohne ihn weiter. Das bringt uns wieder zu den beiden Piraten. Was ist mit mir? Ah ja, du bist ja auch noch da. Entschuldigung. Mann, ey. Sorry, Henne, ich hab's tatsächlich vergessen. Wer ist der Assi hier? So. Sehe ich irgendwie einen Stein auf dem Boden? Kann ich irgendwas schmeißen? Ja, du könntest entweder dein Entermesser werfen. Ja, das halt nicht. Oder, ja, ich würde zulassen. Ja, würde ich sagen, du findest einen Stein, der so faustgroß ist. Den will ich über dem Zwerg in seinem Kopf in den Piraten schmeißen. Okay, dann gib mir mal einen Geschicklichkeitswurf. Oh, plus 3. Und wenn du den nicht schaffst, besteht auch wieder die Gefahr, dass du den Zwerg triffst. Oh, Brudi. Das sieht gut aus. Das ist eine 22. Ich würde mal sagen, so, jetzt machen wir das so. Wenn du, ihn nicht, wenn du den jetzt nicht schaffst, dann triffst du ihn. Er ist ja sofort tot. Was brauchst du wieder? Geschicklichkeit? Ja. Plus irgendwas? Nö, reingeschickt. Okay. Das ist blöd jetzt, weil es ist genau ein drüber. 12 auf 11. Würfel mal ein W6 minus 2. Ich hab ne 2. Ist halt ein Kiesel, den ich schmeiß. Ah, Mann! Wer ist so verrückt, du Spackon? Hinten an deinen Helm kriegst du auf einmal. Wirklich. Frechheit. Spring halt nicht hoch. Ja, ich bin nicht gesprungen. Bist du wohl? Scheiß Vogel. Alter. Kannst von Glück sagen, dass der Typ wirkt wie ein Mädchen. Egal, ich nenne dich jetzt auch noch. Sackfest. Hast du gerade Mädchen beleidigt? Ja, nein, oh Gott, ich bin. Entschuldigung. Oh mein Gott. Direkt. Oh WhatsApp alle Justus. Oh, ich habe WhatsApp gekriegt. Nee, doch nicht. Das ist nur meine Familie. Okay, cool. Genau, jetzt bringt es uns das aber zu den beiden Piraten. Der eine versucht, ihr wart das vorne. Ne? Jetzt kommt wieder der erste. Das ist, der trifft. Oh. Trifft anscheinend. Was? Wir kriegen hier gerade heiße News rein. Hier. Eine Visualisierung deines. Oh, geil! Vielen Dank für die schöne Zeichnung. Nee, wir haben sie gleich ausgedruckt. Oh, wie geil! Ich dachte, die wurde uns gerade. Von wem ist die? Geil, sogar mit einem. Ja, vergiss es. Sogar mit einem PlayStation-Controller dran. Ja. Geiler Typ, du! Was? Das steht sogar für Vroni von Fati drauf. Ich würde gerne noch. Das ist ja cool. Hier in die Kamera. Man sieht es, glaube ich, nicht so gut aus. Ja, ich glaube, ich blende es gleich mal ein. Okay, wir blenden es. Wir haben es auch noch. Von wem ist das Meisterwerk? Von Seemann, glaube ich. Danke, Herr Seemann. Seemann! Oh, es ist auch eine Klemme dran. Ja, es ist alles dran. Und ein Messer und eine Lupe. Zeig mal den Gerät jetzt. Und Dietriche und eine Schreibfeder und ein Tacker. Guck, ja. Wo ist denn das? Nicht alles. Mann, ey, was ist das da jetzt? Unten, das sieht ein bisschen so aus. Ich treffe den Piraten übrigens. Du triffst den Piraten. Ja. Vielen Dank. Voll geil. Ja, tatsächlich, triffst du ihn. Gut. Ich werde es in Ehren halten. Oh wow, das tut ihm tatsächlich ziemlich weh. Fieder. Sehr gut, Seb. Dankeschön. Und wer ist er? Also du hast ihm ordentlich der nächste Treffer einfach mit dem Kriegshammer. Zack. Nee, das ist... Auch wieder da auf die Brust. Und hämmerst, versuchst du deinen Weg durch die Tür zu hämmern damit. Ja, vielen Dank. Das ist von Sir Krambambuli. Oh, Sir Krambambuli. Ja. Bosse, vielen Dank. Das klingt wie ein Keks. Gut, nächster, machen wir weiter hier. Nächster, der sich mit dir anlegt. Der trifft. Ja. Und macht 8 Treffer. Minus 3, weil du, glaube ich, eine Lederrüstung trägst. 5. Jetzt hau ich ihn. Geh mit ihm. Mit dem PlayStation-Controller. Mit einer 5. Versucht er zu parieren. Bludgeoning Damage übrigens. Hm? Ach ja, Entschuldigung. Diese Fanart hat mich komplett durcheinander gebracht. Nee, warte mal, nein. Hat er pariert oder nicht? Er hat pariert, ja. Oh. Schade. So, ich bin auch langsam müde. Ja, hat er pariert. Das ist cool. Gut. Der PlayStation-Controller prallt an seiner Rüstung ab. Dann war es locker ein Xbox-Controller. Dann ist jetzt Dasha dran. Gut. Aber die beiden Typen haben zuerst die... Ja, gib mir, komm. Du darfst aber jetzt parieren einen. Sehr gut. Der erste trifft nicht. Sehe. Der zweite trifft. Das ist eine Zange. Nee. Normal, komm. Ich weiß aber. Ja, jetzt trifft er es. Gut. Ist klar. Auch er zieht sein Säbel und versucht sich noch einen Kopf kürzer zu machen. Mit, das war der zweite, genau, mit 7 Treffern. Minus 4 sind 3. Besser noch was zu sagen. Ist das schon genauso groß, wie er sein soll? Da ist eine Büroklammer dran. Habe ich so langsam Schnauze voll mit euch. Wir haben nur gesagt, hallo, ihr müsst nicht gleich wieder schlagen auf uns. Ich trete hinter sie und versuche sie zu schlagen, aber das passt halt nicht mit einer 16. Nee, das passt nicht rein, du. Machen wir weiter. Ich rege mich mehr auf, als dass ich schlage. Grumle. Ich würde gerne Broni an der Schulter packen, zurückreißen und versuchen, ihren Platz einzunehmen. Gleich ist er da gut. Die gibt mir bitte eine... dich packt jemand hinten an der Schulter. Gib mir eine Kraftprobe. Lässt du das mit dir machen, was er tut? Nein, natürlich nicht. Dann gib mir Kraftprobe. Naja, gib mir erstmal eine Kraftprobe. Das ist eine 4 auf der 12. Ich habe eine 9, aber soll ich nochmal oder soll ich. Also, nee. Ich habe eine 9. Also, ihr habt sie zwar. Also, sie leistet komischen Widerstand, aber du bist stärker. Wow. Weil er hat sie besser geschafft. Deswegen würde ich sagen, lass ich das mal zu. Ja, du stehst vorne. Ja, jetzt kann ich auch Köpfe einschlagen. Aber erst nächste Runde. Ja, Sorry. Damit sind wir bei Bo. Das Bo sucht sich nach einem größeren Stein auf dem Boden um. Ja, das Problem ist... Achso, nee, der Zwerg steht ja da noch. Du kannst versuchen, ja. Ja, aber jetzt größerer Stein? Ja, größerer Stein. Na, jetzt hat er einen Trick. Habe ich einen größeren Stein? Also habe ich einfach einen Stein? Der Bone in diesem Raum ist gekachelt. Wo hörst du überhaupt die ganzen Steine her? Magic. Ja, du... Ja, komm. Ja, ist das so ein Lehmboden da, oder nicht? Nee, das hier ist dachte, der Gang Steinboden und alles. Ihr seid in dem Gang mit den Gefängniszellen. Also, aber du findest sozusagen direkt am Eingang einer Zelle ist halt einer aus der Mauer gekommen, weil irgendwie ein Gefängnisinsatz versucht hat, ihn rauszukratzen. Okay, jetzt mal. Perfekt. Und dann... So, den kannst du nur mit beiden Händen. Das geben. Ist super, weil mit zwei Händen kämpfen habe ich ja mit meinem Knüppel tagelang versucht. Du versuchst den Stein zu werfen. Ja, ich versuche den Stein zu werfen, aber ich stelle mich so ein bisschen, ich stelle mich hinter Sepp und werfe nicht den vor Sepp ab, sondern den vor Fummelgummel. Aber das ist noch schwieriger, weil der breiter ist, ne? Ja, aber ich werfe quasi über seinen Kopf zu dem anderen. Wenn du aufpassen, wenn ich nur mehr. Ich bin wie ein Pferd. Wenn irgendwas komisches in der Welt passiert, trete ich aus. Das macht keinen großen Unterschied. Okay, dann schmeiß ich ihn jetzt einfach auf den... Sorry. Ja, kein Problem. dann schmeiße ich auf den Vorsepp. Ja? Und jetzt treffe ich den auch. Nicht. Nicht. Aber ich treffe... Warte mal. Ja, ich treffe Sam. Nein, dann gib mir mal... Oder ich habe ja 8 auf ja, die geschafft. 8 plus 3, du hast sie geschafft. Ja, okay, dann triffst du ihn nicht. Ach wenn so. Du ihn nicht schaffst, wenn du sozusagen... Du triffst ihn nicht und dann sozusagen würde ich sagen, bist du so ungeschickt, dass du den Zwerg triffst? Oder schaffst du es ihn noch irgendwie so zu werfen, dass du zwar niemanden triffst? Ah, okay. Also du hast ihn geschafft? Das, ja. Deswegen, ich hatte das beim ersten Mal falsch rum, aber wollte das nicht so korrigieren. Okay. Jetzt verstehe ich das. Und bei dem Piraten neben dem Kopf... Kannst du jetzt mal langsam aufhören mit der Scheiße? Was denn? Ich war doch schon besser eben. Dann machen wir fressen. Muss man das positiv bringt uns wieder zu Pirat 1. Der nicht trifft. Aber du kannst zurückschlagen. Nichts. Pirat 2. Der trifft. Jo. Mit 5. Oh, Digga. Also 3. Ne, 2. Sorry. Ja, 2. Pirat 3 und 4. Ah ja, du kannst zurückschlagen. Ja, natürlich. Klar, kannst du zurückklemmen. Ich klemme ihn tatsächlich zurück. Und möchte ihn gerne mit meinen Dietrich-Werkzeugen in die Nase stechen. Okay. Er schafft es. So gerade kurz vor der Nase. den Säbel dazwischen zu bringen. Das hätte weh getan, du. Das bringt uns zu dem Mann. Jeb. Der erste trifft nicht. Und der zweite trifft auch nicht. Ich habe Schnauze voll mit euch. Und du kannst einen zurückschlagen. Ich schlag einen zurück. Mit einer 15. Das trifft gar nicht. Das ist der uneleganteste Tanz der Welt, aber es ist ein Tanz. Achso, warum hat er mich eigentlich gehauen? Ich bin noch gar nicht mehr vorne. Stimmt. Es sind 4. Achso. Ja, wir haben richtig, Entschuldigung. Ja. Der hat ja hätte Fummler. Darf ich auch dann, draufklettern in der Runde? Dann vergiss das, dann schreibt die zwei wieder auf. Sorry, mein Fehler. Und wir machen das alles nochmal. Okay. Er schlägt dich. Ich habe aber auch gerade, ich habe ein bisschen geträumt, das hätte ich was gesagt. Also, ist, er trifft. Ich pariere. Wunderbar. Mit der 3. Und du darfst zurückschlagen. Ich würde gerne versuchen, ihn aufzuspießen. Oh, knappes Ding. Ja, habe ich gesehen. Schaffe ich aber leider nicht. Leider nein, leider gar nicht. Darf ich dann auf seinen Rücken draufklettern, dass ich auf seinen Schultern sitze und quasi von oben runterhauen kann? Die Decke ist nicht hoch genug. Die sind gerade mal so bei 2 Metern in dem Flur. Ich bin 2 Meter groß. Also. Er kann es froh sein, dass er gerade... Kann ich unter seinen Beinen, dass ich von unten... Gib mir mal einen Geschicklichkeitswurf. Ich spüre, was sie macht. Also sie berührt mich ein bisschen und wegen Fummeln, ich bin da echt proficient drin. Und dementsprechend mache ich die Beine ein bisschen auseinander, um mir damit zu helfen. Feuersalamander. Ja, okay. Das ist eine 11 auf eine 12. Okay. Ich bin ein bisschen... Und jetzt, du könntest, ja, gib mir mal einen Angriff, aber bitte rechne 2 auf deinen Wurf drauf. Bitte eine 1, bitte eine 1. Eine 9. Das, plus 2 schon? Nee. Das ist eine 11, also das ist. Schade. So, jetzt liegst du leider da auf dem Boden und ja. Ja, aber dann mache ich halt nächste Runde. Weiterläuft. Es macht auf jeden Fall deinen Angriff nicht leichter gleich. Ja. Du stehst halt breitbeinig. Nur ein Tränchen ins Gesicht. Sind wir wieder bei den Piraten, die sich mit dem Sepp anlegen? Bei dem einen. Ich möchte kurz vorher sagen, ich habe dir sogar Geld dafür geboten, dass das Ganze hier nicht passiert, ja, und du wirst gleich sterben. Und es ist so anders haben können. Arr. Piratenheere gepackt, du blöder Landratte, du Landspitzmaus, so klein wie du bist. Er trifft aber trotzdem nicht. Durch das viele Gerede vergisst er dir einen runterzuhauen, was dir einen Angriff gibt. Das war eine 17 fürs Protokoll. Okay, lamest fight ever. Das bringt uns wieder zu dem Piraten, der auch dich nicht trifft, merkwürdigerweise, obwohl du den halben Gang ausfüllst. Cooler Scheiß. Du sagst, es macht es mir schwerer, ihn zu treffen. Jetzt. Ja, rechne mal 2 drauf auf deinen Wurf. 2 drauf? Mhm. Okay. Mit der 14 schaffe ich sowieso noch. Ja, also sie ist da irgendwie, also das ist jetzt, noch nicht mal das Problem, dass das sie da irgendwie unten da rumkreucht, aber einfach der Typ ist zu snaky und schnell. Jetzt habe ich ihn auch noch raus. Okay, aber auch mit einer plus 2. Ja. 19. Nein, das ist nicht mal. Ganz froh sein, dass dir keiner ins Gesicht tritt, aus Versehen. Das bringt uns zu den beiden, die du da gerade irgendwie in Schach hältst. Sag ich vorher, Ihr kleinen Ausgeburten, ihr Ergebnisse von zu viel Rum und Zigaretten. Wir haben gefunden einen Seekater mit einem X drauf. Habt ihr Interesse? Sehen wir aus, als wären wir so leicht zu beeinflussen? Nein, stirb, Zwerg! Fick dich! Der erste trifft, der zweite trifft nicht. Parieren. Pariert. Hast du einen pariert? Ach gut, weil du sagst zweimal parieren. Okay, okay, pariert, du darfst zurückschlagen. Sehr gut. Hast du mich klein genannt? Hier, nimm das. Hupsch. Moin. Er schafft es nicht zu parieren. Würfel deinen Schaden. Fucking 5. 5, na immerhin. Besser okay. Als ich gewürfelt habe. Der andere verpasst sich aber auch. Ach nee, der hat, das war schon. Nicht getroffen. Sorry. Das bringt uns zu. Das, zum, zu Hallo. Zu Bu. Darf ich jetzt zwei Steine schmeißen, weil ich war eben nicht dran? Ist mich übergangen. Ach so. Nein, du hast deinen großen Stein geworfen gerade. Nein, aber danach. Nein, als, dann, es sind 4 Piraten insgesamt. Also, ja, ja. Da ist Bo. Aber da ist zuerst Bo. War er. Was soll das bedeuten? Dann Momo fälschlicherweise, dann Brian. Das hast du ihn nochmal gemacht. Und dann kam danach wieder er. Nein, das hat sich nein, nein, nein, nein. Das, also du bist nicht übergangen worden, Henne. Tatsächlich bist du nicht übergangen worden. Ich habe nur die aus Versehen einmal getauscht. Guckt euch das Replay nochmal an. Ich weiß, ich habe mitgezählt. Also, aber langsam gehen dir die Steine aus. Ich küsse sie. Aber noch habe ich einen. Und der trifft. Obwohl, ja, du wolltest da nichts drauf haben, ne? Mhm. Ja, dann trifft er. Das ist aber der letzte Stein. Das ist der letzte Stein. Nichts drauf, genau wie du. Der 6. Der 6? 6 Schaden? 6 Schaden. Hast du einen W6 gewürfelt? Ich habe diesen W6 gewürfelt. Okay. Und der Strich unten sagt, das ist eine 6. Okay. Auch bitte. Hier so. Du triffst ihn tatsächlich mitten ins Gesicht. Weiter. Also es ist eine Echsennase, die da ist. Ja. Ich weiß, die Kämpfe können hier etwas langweilig sein bei DSA1. Aber nein, ich habe gerade so einen Nacken bekommen. Deswegen, Stiernacken. Ich mach den Nacken weg. Stiernacken. gut, das bringt uns wieder zum ersten Piraten. Genau da. Da? Nö. Zum zweiten Piraten. Auch nö. Entspannen Sie sich hier. Auch nö. 13. das bringt uns zu den nächsten beiden Piraten. Ah, nee, das. Komm her. Ja, doch, die sind immer noch. Der erste trifft, der zweite trifft nicht. Erster pariert. Wunderbar. Also nichts passiert. Froni, du könntest jetzt nochmal mit einer plus 2. Darf. Eine 5 mit plus 2. Hey, cool. Hey. Er versucht zu parieren und schafft es nicht. Darf ich zurückkommen? Eine 6. Sorry, ja, darfst du. 6 Treffer. Besser? Das war der, okay. Bla bla bla bla bla. Okay. Nee, Bullshit. So, okay. Schön durch die Kniescheibe. Ja, du verpasst ihm auch nicht an. Und du? 17. Ja, nicht erfolgreich. das bringt uns wieder zu Bo. Keine Steine mehr da. Du findest keine lockeren Steine mehr leider im Gebälk. Ja, geil. Vielleicht liegen da ein paar Dann muss er jetzt das machen, was das Enter-Messer ihm sagt. Er muss jetzt entern. Ich würde gerne mit Anlauf. Der ist ja wie viel größer als Sepp ist der ungefähr? Wie viel sehe ich von ihm? Sepp ist so 1,40, würde ich sagen. Jetzt mal so aus der Hüfte geschossen. Ich bin hüftgroß. Also sagen wir, du bist 1,20. 1,05 Meter. Okay? 1,20? 1,20. Er ist ein kleiner Zwerg, er ist breit. Also ich würde es zulassen, dass du versuchen könntest, über seinen Rücken zu springen. Dann würdest du aber, also du, also das würde ich zulassen, ja. Ich würde gerne mit Anlauf in WWE-Manier in den Piraten reinspielen. Okay, ja. Mit der Schulter voran. Okay, gib mir mal einen Geschicklichkeitswurf. Das ist eine 1. Alles klar, cool. Und also du schaffst es auf jeden Fall zu springen und dann gib mir mal du triffst, aber ich will, gib mir mal mit dem Körperkraftwurf möchte ich gerne rausfinden, wie viel Treffer du machst und ob du ihn umwirfst. Das ist eine 6 auf eine 10. Ja, okay. Okay, cool. Du. Also, kein Stein, dir Messer, steckst du weg. Alles klar, das wird wahnsinnig blöd vielleicht. Fängst an zu laufen. Ein Fuß auf den Boden, springst hoch. Du spürst auf einmal auf deiner Schulter eine tatsächlich merkwürdigerweise gar nicht so hohe Belastung, ein Fuß. Und siehst einfach, wie ziemlich elegant mit People's Elbow sozusagen nach vorne. Bo fliegt und dem Piraten, der sich mit dir angelegt hat, direkt in die Fresse springt. Mach mal 1W6 Schaden. Das ist 6. Alter, was passiert hier? Plötzlich ja. Funktioniert hier alles. Und das war der Fluch des Knüppels. Ihn umreißt und auf dem toten Piraten liegen bleibt. Und du bist wie so eine Liege. Hast du den Ellbogen? Den Leder mit dem Ellbogen. Er war schon ziemlich zugerichtet. Und jetzt. Ich gucke ihn an, so. Tatsächlich würdest du sozusagen an den beiden anderen Piraten, die sich gerade mit Dasha angelegt haben, so vorbei, so. Das bringt uns zu dem Piraten, der tot ist. Dann will ich zu Dasha gehen. Will ihm helfen. Ihm helfen? Und du kriegst eventuell was aufs Maul. Trifft. Ja, trifft. Hat er 7. Okay. Das macht insgesamt 6 Schaden. Einen kriegst du, ne? Ja. Bitch, please. Ne, ey, jetzt wo ein bisschen mehr Platz ist, habt ihr ein bisschen mehr Platz zu agieren. Mal auch einen Schritt zur Seite, dass ich Broni nicht mehr so unter mir habe. Ja, okay, lass ich. Ja, jetzt ist ein bisschen mehr Platz. Du könntest aufstehen. Hibi, ich stehe auf. Und verdammt, treff aber nicht, leider nur 10. Macht nichts. So, die beiden, die sich mit dir angelegt haben, die sehen, dass da einer reinkommt und einer legt sich mit dir an, einer mit dir. Das trifft. Das ist eine 2. Okay, pariert und der trifft nicht. 19. Also. Ja, mein Trimi. Wollen wir mal gucken. Ja, tatsächlich. Schaffst du. Bist du mir gerade auf meine Schulter getreten? Willst du noch einen Treff prügeln? 9. Hast du gesehen, was ich gerade mit dem Piraten gemacht habe? Ja, das sah mir ziemlich nach Glück aus. Für dich bräuchte ich nicht mal den Arm. Ich kann aber wegtreten. Du wirst wahrscheinlich stolpern. Den Arm brechen oder sowas. Mach den trotzdem noch platt. Knüppelgesicht, Sackfresse. Kleiner fetter Zwerg. Darf ich zurückschlagen? Ja. Trifft nicht. Du könntest jetzt noch der, mit dem sich Fummelgrummel gerade anlegt, den könntest du eine verpassen. Ja, ich nehme meine Wasserklemmenwerkzeugzange. Mhm. Und hat er Goldzähne? Ja. Davon möchte ich ihm gerne welche rausziehen. Rausklemmen. Kennst du die? Die versuch mal. Den Kiefer nach außen. Mit einer 7. Du versuchst. Du bist auch schon. Er schafft es, dich wegzuschubsen. Und er guckt dich total panisch und entsetzt an. Oh mein Gott! Hättet ihr riechen müssen. Ein kleiner, ausgestopfter Bockel. Da sind wir jetzt wieder zum ersten Piraten. Aber weil wir jetzt 2 gegen ihn kämpfen. Nee, wenn der erste wird, dann bin ich. Ja, richtig. Du bist. Aber nee, erstes Boot dran, das stimmt. Du könntest, ich würde jetzt, also ja, du liegst mehr oder weniger auf dem toten Piraten, den du erschlagen hast mit deinem Ellbogen. Dann rappel ich mich auf und begebe mich zu den zwei Korsaren, die gerade mit meinen zwergischen Freunden kämpfen. Okay. Und stürze mich mit einem lauten Entern und dem gezückten Enternmesser. Mit welchem legst du dich an? Der sich mit Dasha beschäftigt oder der sich mit Sepp beschäftigt, weil das trennt sich gerade so ein bisschen. Achso, nee, der mit Dasha. Der sich mit Dasha beschäftigt. Okay, cool. Dann hau ihn mal, er schafft es nicht. Doch, er dürfte noch parieren, weil du ihn getroffen hast. Braucht er nicht. Brauchen wir nicht mal. Kein Problem. Ja, du bist noch irgendwie so stolz auf das, was du gerade getan hast. Das ist noch so ein bisschen Adrenalin und. Leider gar nicht. Übrigens auch ein cooler Moment für Fanart, finde ich. Ja. weiter geht's. Jetzt, genau. Jetzt fangen wir wieder da an, aber ihr dürft zuerst schlagen. Yippie! Alrighty. Weil ihr Gangs. Das ist Kampfbukake hier. So. 11. schade. So, damit ist auch trägt der Ohrringe? Ja, auch klar. Versuche ich den mir rauszuziehen. Okay, klemmen wir die mal raus. Mit einer 3. Haha! ja, du schaffst es tatsächlich, eine Klemme einzuhaben und. Haha! 5 5 und ich stecke mir den Ohrring direkt ein. Okay, schreib mir mal Ohrring im Wert von einem Dukaten. und du reißt ihm das Ohr ab. 5 Treffer, Alter. Großes Ohr. Das Ohr stecke ich mit ein. Ja, er blutet halt jetzt sehr stark. Das klemme ich ab voll. Mit dem Tacker. Ganz kurz. ja, aber er versucht gleich zurückzuschlagen. Mhm. Und trifft. Moment, ich muss noch die Dukate zu Ende schreiben. Ja, das macht das, er. Das tut er, ja. Mit 9 Treffern. Jesus 6 Christ. Treffer also. Alter. Ja, der ist sauer. Ja, ich merke schon. Ich habe ein bisschen zu viel Corny Chunks gegessen. Corny Chunks. Hast. Ja, genau. Wer hat den höchsten Mutwert von euch dreien? Ah, nee, von. Quatsch, nee. Du bist alleine mit einem im Kampf. Machen wir erstmal Dasha, ja. 7 von 11. Schafft er nicht. Schafft er nicht? Schafft nicht zu parieren. Sehr gut. 9. Spektovic. 8. Okay, ja, du. Das ist ja eine gute alte Taktik, aber diesmal schaffst du es, ihn am Arsch zu erwischen und die enge Korsarenhose platzt auf und pff, blutige Striemen auf dem Hintern. Ist das gut anzusehen? Strammer Hintern. Ja, aber da versucht er gut sich zu und kriegst gleich den Messer in die, den Säbel in die Fresse dafür. Den Messer. Ja, da komm ich. Ja, erfolgreich, ja. Und du kriegst 8 Treffer, minus 4. 4. Jetzt darf man nicht noch machen ein Kompliment. Seid ihr beide dran? Muss man auch machen. Er kämpft auch mit dem anderen, oder? Darf man nicht noch machen ein Kompliment. Ich bin bei Dasha gleich mit dabei. Dann darfst du ihn. Du hättest ihn vorher schon. Sorry, ich hätte gedacht, du wärst bei, bei Linus. Sorry. Dann darfst du ihn jetzt auch noch machen. Ja, dann schnitze ich doch mal auf das Stück entblößtes Fleisch, was durch die Hose glitzert. Sehr gut. Mit einer 3. Und das kann er nicht parieren. Macht einen Schaden. 1 wie 6 plus 3 waren das, glaube ich, mit dem Entermesser. Das sind 5. Au! Ah, einfach gemein. Also der Gluteus Maximus, also der wird auf jeden Fall nicht mehr sitzen können die nächste Zeit. Gluteus Minimus. Minimus. Gluteus Caputicus. So, das bringt uns zu Sepp. Er versucht zurückzuschlagen und trifft. Er trifft. Grüß dich aber. Nein, ach so. Oh. Machst du wieder die alte Ohrfeigen-Taktik? Pling, nein. Das bringt uns wiederum zu Froni und Fummel. Rummel. 16. Was mache ich als nächstes? Was hat er denn noch so an sich rumbammelt? Er hat einen Nasenring. Geil. So ein Sepp. Trifft aber nicht. Aber er versucht dich zu treffen und trifft. Was ist los mit dir? Yep. Natural 20. 4 Treffer. Oh. Also ein. Voll auf den kommt ein bisschen auf die Brust, aber. das bringt uns zu Dasha und seinen Piratenfreunden. Gebe ich ihm einen weiteren. Nicht. 19. Ah, und er versucht dich und schafft es. Ja. Schafft es. 8 wieder. 4. Rache für meinen Hintern! Was ist das? Das ist leider 12. Schade. Er hätte nicht mehr parieren können. Gut, dann bringt uns das zu Sepp. Ruhig. Ja. Dann beginne ich ihn zu Müller. Sepp Müller! 8. Ihr hört aus dem Hintergrund wieder. Sepp Müller! Wenn du ihm. Versuchst den Hüftknochen zu brechen mit einem einfach so Schlag quer drüber. Ja, danke. Er versucht zurückzuschlagen. Und schafft es. That he does. Und macht 5 Treffer. Pervers. Also einen. Mit Z am Ende. Ihr seid zu hart gepanzert. Aber egal. Mit einer 8. Ich treffe. Ja, er versucht aber trotzdem. Doch, er versucht dich zu parieren, weil wenn du triffst, tut's weh und schafft es. Was uns zu Vroni bringt. Yippie! Ich versuche nochmal den Nachbring. Okay. Mit einer 10. Du hackst ein. Hey. Mach mal und. Und ich zieh. Oh Gott, nein! Die ganze Nase. Mit einer 5. Steck ich ein. Ein Dukat. Diesmal kommt kein Körperteil hinterher. Du ziehst ihn einfach relativ sauber raus. Das Gold ist da weicher. Wie viel? Fünf? Ja. Armer Kerl. Und auch hier wieder Blut. Das ist die Nase, die übrigens vorher Den habe ich ja zerschnitzelt. Wie bitte? Darf ich das noch zutackern, damit es nicht mehr blutet? Ja, auch. Ja. Das ist ganz schrecklich. Fließende Gewässer. Sie tackert, sie beißt. das bringt uns jetzt zu Dasha. Ach so, er hat schon angegriffen. Ne? Er gibt ihm 10. Das pariert er nicht mit einer 18. Sag ich, hier, guck mal, meine Antenne kann auch zusammengehen. Und stich ihm das ins Auge. Ach, au! Du hast blöderweise genau das Auge erwischt, wo die Klappe davor ist. Und schaffst es aber ihm das... aha! Und es tut ihm echt weh. Du darfst übrigens jetzt vorher schlagen, das habe ich die letzten Runden falsch gemacht. Oh, das sind 20. Ja, ich würde sagen, dass das nicht trifft. Irgendwie, dir fällt das Entermesser fast runter, ehrlich gesagt. Aber nur fast. und er schlägt zurück. Gib. Irgendwohin. Ist verwirrt, weil er nicht weiß, du nicht mehr sehen oder was? Welches Auge ist jetzt? Kleine Scheiße. Keine Ahnung. Sepp Müller. Ich Müller ihn mit einer 2. Ja, das tust du. Eigentlich wäre er vorher dran, aber ist wurscht. 9. Wieso wollte ich würfeln? Aua, 9. Au. He did. 17. Also jetzt so erst die Hüfte, jetzt arbeitest du wieder runter. Doch, vielleicht bei Menschen geht es eher das Knie. Und ich sag mal, hätte er keine Hose an, würde die Kniescheibe wahrscheinlich so durch die Knie. Du hörst auf jeden Fall die Sehnen knacken und er humpelt jetzt sehr stark. Aber ja, trotzdem versucht er sich zu rächen an dir und schafft es natürlich nicht, weil wie auch, wenn er so humpelt wie so ein Quasimodo aus Frankreich. Er zerrt seine Hand, wenn er versucht, dann wieder zu schlagen. Nein. Froni. Ich gucke mir sein Oberteil ganz genau an. Sehe ich da irgendetwas drunter hervorblitzen, das vielleicht ein weiterer Ring sein könnte, der durch seine Nippel gestoßen wurde? 2 sogar. Ja, dann versuche ich den mal abzuklemmen. Okay. Erfolgreich mit einer 3. Er versucht zu parieren. Ja, du hast seinen rechten Nippelring. Geil. Zieh. Ich bin 1, aber ich stecke ihn ein. Den Nippel? Den auch. Einen Schaden? Nein. Ja. Krieg ich ihn wenigstens rausgezogen? Nein, tatsächlich nicht. Die zack. Aber ich halte ihn noch fest, dann kann ich nächstes Mal rausziehen? Nein. Du ziehst ab und müsstest einen komplett neuen Angriff machen. Immer. Das wird immer aber hoffentlich tun. Zwirbelt das ein bisschen. Das zwirbelt, ja. Ein bisschen größer geworden. Das kann ich ja doch ziemlich. Das schön, ey. Das bringt uns zu Dasha. Trifft nicht. Trifft nicht. Er will zurückschlagen. Trifft auch nicht. Was uns zu Bo bringt. Entschuldigung, ich habe dich schon wieder übergangen. Kein Problem. Aber das ist eine 5. So geil. Das trifft und er versucht zu parieren. Aber nicht. Nein, schafft er auch nicht. Deswegen kriegt er 6 Schaden. 6 Schaden, der da. Das ist so... Achso, okay. Ja, auch... diesmal erinnerst du dich an deine alten Straßenkampffähigkeiten aus der Stadt, an die du dich nicht mehr erinnern willst, und schaffst es ihm relativ elegant einmal was in die Rippen zu stecken. Und zwar dein Entermesser. Er hat schon zurückgeschlagen, das bringt uns zu Sepp Müller. Müller ihn. Der nicht trifft und er versucht zurückzuschlagen und trifft. That he does. That he does. Mit 7 Treffern, also 3. Was uns wieder zu Fummelgrummel bringt. Trifft nicht mit einer 12. Ich versuche den linken. Willst du nochmal den rechten jetzt oder den linken? Den linken. Ich versuche den linken. Treffe ich aber nicht. Nee, okay. Dann versucht er trotzdem nochmal dir eine zu hauen mit und schafft es mit einer 3. Jo, das schafft er wohl. Autsch. Das macht 9 Treffer, also 6. Aua! Ich oder das Bo? Du. Und dann das Bo. Hilfe übrigens. Das ist eine 19. Das trifft nicht. Bo. Aber das ist eine 1. Die auch trifft. Nice. Achso, ja klar, ey, du musst ja gar nicht. Und voller das, Schaden. Und das ist eine 8. Das war der. Oh, der sieht übelst aus, der gute Mann. Also du hast ihm jetzt gerade richtig schön, bist einmal hochgesprungen, hast so einmal so einen Doppelstich in die Halsgegend gemacht, sodass er richtig anfängt zu bluten. Und ist, ach, auch... hält sich gerade noch so auf den Beinen und schlägt einfach blind in deine Richtung zurück. Trifft. Eh nicht. Tatsächlich. Und du schaffst es auch noch mit dir jetzt, mit dem Mut, den du gefasst hast, schlägst du einfach seine Klinge aus der Luft weg. Gut gekämpft, Piraten. Und jetzt nimm deine Gang und verpiss dich. Niemals! Ihr müsst alle sterben! Kann ich nicht verstehen, diese ganze Krass. Müller den Boy! Er wehrt ab und schlägt zurück und trifft mit einer 1, aber das machen wir hier. Trifft er ja. Und macht 5 Schaden. Entschuldigung? Doch, 5, ja. Sorry, ja. Ich nehme deine Entschuldigung an. Mach ihn kaputt jetzt! Ich blende ihn mit der Lupe. Jawohl! 2. Eine 2. Ja, Hacke. Kommt durch. Das war der Leier. Mal 11 Schaden bitte auf den Typen, der gerade 1000 Piercings verloren hat. Okay, also der geschwächt und verblutet machst du einfach nur noch. Und teilst ihn mehr oder weniger in der Mitte durch. Und ziehst das Schwert wieder raus und kickst endlich ihn einfach nur getroffen. Nach hinten um. So, ja. Wenn er trifft, dann trifft er. Schade, deine Ringquelle ist versiegt. Die Ringe sind noch da. Die Ringe sind noch da, ja. Nicht mehr. Also, zwei sind da noch und sehen relativ panisch aus. Ist der mit dem offenen Arsch noch da? Ja, der mit dem offenen Arsch ist noch da. Da möchte ich dem ordentlich einen reinzwicken in seine offene Arschstelle. Dann. Oder. Ja, darfst du das jetzt tatsächlich. Vielleicht möchte ich ihm den Arsch noch öffnen. Ja, dann darfst du das versuchen jetzt. Ja, ich möchte ihm seinen Arsch. Darfst öffnen. Ihm, das ist Daschas und Boos, ja. Du darfst das jetzt machen. Cool, geil. Eine 4. Ja, das trifft. Er versucht es panisch zu parieren. Erfolgreich. Und Dasha, was das ihn jetzt aber offen lässt für die Angriffe von Dasha und Bo. Er ist Dasha. Er ist eine 6. Das trifft. Gebe ich ihm. 5. Es ist tatsächlich einfach, es ist nicht mehr der Mühe wert. Du machst eigentlich nur noch. Scheiße. Du triffst ihn an der Schläfe. Und es war so das letzte bisschen, was ihn über den Abgrund des Todes gebracht hat. Und er sackt einfach nur noch zur Seite. Ich möchte allen Piraten ihre Zähne. Einer ist noch da. Klauen. Oh. Ich stand schon. Achso, jetzt bist du. Ja, du kannst gleich. Ich habe einen Fehler. Ja, weil ich bin jetzt nicht mehr in dem Kampf. Ich muss jetzt erstmal zu neuen Gegnern gehen. Ja, ja. Anders mal rausziehen und abklemmen kannst. Mach mal hier. Nein. 1. Ja, das macht direkt Schaden, dann würfel mal. 6. Das arme Prinz Albert Piercing. Auch dieser Herr sieht ganz schön angeschlagen aus. Eher verbeult, muss man ehrlich sagen. Der hat überall. Also seine Mutter würde ihn nicht mehr wiedererkennen. So, sehr, so gut hast du ihn bearbeitet. Er versucht, Junge, du hast gar keine Chance mehr. Tu uns einen Gefallen, ja? Hör ich hier hin und dann lass mich einfach den Chill. Er schlägt nur gurgelnd in deine Richtung und reagiert sonst nicht. Was uns wieder zu Fummelgrummel. Hm? Ich bin jetzt dran. Ja, du kannst nicht, du musst hier erstmal rübergehen, das hast du ja auch gerade gesagt. Ich dachte erst. Nee. Ich gehe auch rüber. Mhm, du könntest gleich angreifen in der nächsten auch. Du bist bei dem anderen auch gewesen, du auch. Das heißt, du darfst ihn jetzt tatsächlich angreifen, weil wir mussten aber einmal die Runde durchgehen. Nee, eigentlich ist Sepp wieder dran jetzt. Du hast was hast du für einen Mutwert? 11. Und du? 10. Ja. Er ist dann doch nochmal vorher dran. Wir mussten nochmal die Runde durchgehen. Das trifft. Er pariert nicht erfolgreich. Dann gib mal deinen Schaden. 6. Und das bringt ihn einfach, du beulst ihm einfach nur noch den Kopf ein. Ich hab's ja gesagt, Junge. Und sobald, noch bevor der tote Körper dieses Piraten den Boden trifft. Ja. werde ich mich Schaum vor dem Mund wie eine wilde Bestie auf diese Piraten stürzen und jedes einzelne bisschen Gold von ihrem Körper reißen. Okay. Sorry, Henne, dann habe ich mich vertan, wenn das wirklich so war. Dann, sorry, tut mir leid. Nee, also ich habe zu ihm gedacht, dass ich. Hält sie ab, Machung, Verona. Gold ist für die Zwerge da. Okay. Ich ja noch mit, bis eben mit Dasha im Kampf war. Dann war der Kampf quasi vorbei, weil der tot war. Dann ist erst der Kampf. Kriegst du die Zähne einfach raus oder soll ich dir meine Klemme? Ja, stimmt. Sorry. Also ich gebe sie dir. Sorry, dann habe ich dich tatsächlich da. Damit habe ich dich dann übersprungen. Das war aber gerade Gold erhebt. Dummsicht. Also ich, Spaß, ich hätte ihn auch noch gern gekillt, aber... Ja, ey, Alter, aber du hast den Kampf hast du echt MVP, Mann. Du hast richtig, du hast den einen, hast du einen Treffer an den Tod rangebracht durch deinen Messerangriff. So. Alter Schwede. Ja, die habt die ganz schön fertig gemacht, die Jungs. Auch schlau, das in der Tür zu lassen, obwohl das nicht wirklich nicht beabsichtigt war von euch. Aber. Okay, ich und Verona fangen an, das Gold von den Leuten runter zu klauen. Ja, ich sag aber, mal... Aber die Zwerge kriegen das Gold. Ihr seid jetzt in einem Raum, übrigens, in dem ein Schreibtisch ist. Und es ist ein großes Wandgemälde auch. Es scheint ihr so eine Art Wohnzimmer zu sein. Vier scheinen die sich beraten zu haben und ein großes Wandgemälde hängt. Was ist da auf dem Wandgemälde drauf? Es ist ein Schlachtengemälde. Es ist eine große Schlacht da. Kann man es kaputt machen? Ich fiss ab. Ist da ein Safe dahinter? Also ich will ehrlich sein, so wie das bis jetzt gelaufen ist, ist wahrscheinlich eine Tür hinter und da ist ein Drache oder so kranker Scheiß. Und dahinter ist noch eine Tür und da ist ein Oktopus drin oder sowas und dann kommt irgendwie eine Hexe auf den Besen lang geritten. Schreibt euch mal beide Goldschmuck im Wert von 5 Dukaten auf. Also schreib du dir 10 auf. Ich würde gerne meine Zange nehmen, die Kurbel auch mal an meinem Werkzeug rausholen, sie ein bisschen verlängern, die Zange. Und das Bild von oben von der Wand heben. Gib mir einen Geschicklichkeitswurf. Das Gefühl, Momo spielt so ein bisschen ihr eigenes Spiel in dem Spiel. Ist fest, du schaffst nicht mal irgendwie da. Das ist fest. Das, Das muss man, ist schon also nach fest kommt abgeklemmt. Dasha, gib mir mal bitte einen Klugheitswurf. Oha. Ist eine Geheimtür? Klugheitsprobe. Eine 6 von einer 11. Ja, und guck mal, was da vor dir liegt. Dieses Gerät mit, also da ist so ein Mensch drauf. Ah, hat das Gemälde Augen? Augen. Ich drück in die Augen von diesem Gemälde. Moment. Es ist dieses, das ist übrigens ein wunderschönes Handout, finde ich. Das ist in dem, Ich habe leider meine Brille nicht auf, ich kann nicht sehen. Ich mach's mal so. Was ist das? Das ist ein großes Gemälde. Da, ich habe ihn gefunden. Da rechts. Ja, den da kloppen wir die Augen rein. Den suche ich und dann klopp ich dem die Augen rein. Dann klopp mal die Augen rein. Und es ist tatsächlich die Geheimtür, die du gerade gespürt hast, öffnet sich jetzt. Hier, nimm mein Taschentuch. Ih, das ist ja benutzt. Das bringt euch in den Aufenthaltsraum. Oder beziehungsweise in das Schlafzimmer des Piratenkapitäns, den ihr gerade abgemuxt habt. Ohne. und dort findet ihr Silvana, die Tochter der alten Frau. Sehr verwirrt auf dem Bett liegt und euch sofort entgegenläuft und so, Gott, ihr habt mich gefunden. Vielen Dank. Ich will dir Folgendes sagen. Hättest du uns erzählt, dass ihr ein komischer Scheiß-Kobold in einem Sackfresser in diesem Keller haust, der uns Schlüsse geben muss, der uns durch die Tür bringt, um gegen die Piraten zu kämpfen, wären wir deutlich früher hier gewesen. Ich bin hier, es wurde dunkel und ich bin hier aufgewacht. Ich bin froh, dass sie keine Hand an mich gelegt haben. Ist kein Problem. Wir haben gefunden deinen Vater. Und deine Mutter auch, schläft auf der Treppe raus. Mein Vater ist schon vor 7 Jahren gestorben. Ja, jetzt hast du einen neuen Vater. Hast du gedacht, ist er in hier in einer Zelle drin? An Marmelade erstickt. Was? Nein, dein Vater ist nur verschwunden. Wir haben ihn gefunden, er ist in der Zelle da hinten, er wartet auf dich. Er hat gesagt, er möchte seine Tochter Silvana wieder sehen. Was? Und sie rennt sofort los. Er braucht mal eine Rasur. Also gut, dann haben wir das geregelt. Was ist hier noch in dem Zimmer? Also, in diesem Zimmer. Sanchez. Befindet sich. In einer Ecke steht eine große Statue, die mit einem ausgestreckten Finger auf eine andere Ecke zeigt. Ist da ein Schild, drauf steht, reiß mich nicht. Man zeigt nicht mit nacktem Finger auf angezogene Menschen. Ich wollte schon sagen, das ist verdammt. Und eine Truhe. Ich gehe zur Truhe. Dann geh zu dem Finger. Zieh dran. Erste Truhe. Diese Truhe ist tatsächlich nicht verschlossen. Und willst du sie öffnen? Bitte. Das ist eine Mimik. Du öffnest sie. Und da drin findest du ein Messingfernrohr. Kannst du haben. Ein Tonfläschchen. Mehrere Frauenhüte. Die möchte ich haben, bitte. Diverse Kleider. Die möchte ich auch haben. Ein Ritterschwert. Ist das zweihändig? Das ist einhändig. Geil. Das ist ein Breitschwert. 40 Dukaten. Den Alter. Händedengel. 150 Silbertaler. Das Gold ist für die Zwerge. Ich rufe über meinen Rücken, hier sind nur alte Kleider und Hüte und schmeißt du die Kleider und Hüte raus. Gib mir eine Charisma-Probe. Nein, das ist 14 auf 13! Außerdem bekommst du ja noch 5 Gold. Also es ist so dieses, hey, hier sind nur Kleider und Hüte. Ja gut, ein bisschen Gold ist hier auch. Eine mystische Klammer um deine Finger legt. Du spürst die Macht der Vorfahren von Froni. Alle Klammwassers schreien gerade in Wut auf, weil du versuchst, ihnen etwas vorzuenthalten. Ja, okay, ein bisschen Gold ist hier auch. Klammwassers heißt es. Das Schwert sieht schön aus. Ja, du hast schon ein Schwert, das ist viel größer. Ich nehme das. Ich brauche das Schwert. Also gut, das schon nicht rein, das Gold. Du merkst, du wirst von hinten befummelt. Oh nein! Ich guck mir die Kleidung an. Nein, ich muss mir mal ganz nette Kleider dabei. Was denn so? Ja, also jetzt nichts für einen königlichen Ball, aber so zum Ausgehen. Ekelhaft! Und auch ein bisschen Alltagskram. Das Schönste ist, als hätte jemand eine Frau hier erwartet. Es sind auch verschiedene Größen. Alles neu? Nee, es scheint. Es kickt. Irgendwie. Also, es ist nicht komplett neu, aber gut gepflegt. Sie scheinen alle gestohlen zu sein, aber wenn dann so. Und jemand scheint, als hätte jemand eine Frau hier erwartet und hätte im Vorfeld für sie irgendwie Kleider versucht zu besorgen. Volle Pervers, ne? Ich habe die Lage perfekt verstanden. Diese Piraten waren Crossdresser. Gegen nichts einzuwenden wäre. Seht ihr, dieses Kleid passt ihm, dieses andere Kleid passt ihm, da kann ich so schön sehen. Ich habe einen Sinn für Mode. Was kann das Ritterschwert? Was hat das vom Wert? Ein Ritterschwert, warte. Ein Ritterschwert. Upgradest du die ganze Zeit. Das ist so ein Knüppel, das ist ein Messer, das ist so schwer. Das hat aber lange gedauert. Ja, mit dem Messer musste aber hat er auch erstmal. Schauen wir im Buch der Regeln nach. Alles nachgeholt, was er mit dem Knüppel nicht gemacht hat. Ein Schwert. Hat 1W6 plus 4. Ich finde, ich könnte mal upgraden, so langsam. Attacke Parade ist neutral, also 0. Nee, nee. Heftig. Ich mache nämlich nur 1W6 Schaden. Ich nehme auch dein Entermesser. Das ist aber das mystische Werkzeug deiner Vorfahren. Ja, sie kann auch das ich würde gerne das Entermesser dort einbauen. Ja, nachdem ich das Geld mit Dasha geteilt habe. Okay. Krieg ich dein Entermesser? Der hat sogar den Finger abzuklemmen. Weil du uns vorenthalten wolltest, was du gefunden hast, du kleiner Pisser. Ja, wieso? Ich hab doch gesagt, hier gibt's Kleider. Hier gibt's Kleider und Hüte. Sepp, zieh einen Finger. nichts passiert. Wie sieht die Statue aus? Es ist eine Messingstatue einer Gottheit aus den südöstlichen Gefilden von hier. Das ist so eine Art Siegesgöttin. Ich suche nach einem Geheimschalter. Zeigt wohin? Ist kein Schalter. Sie zeigt auf, also sozusagen. Ich gehe dahin, wo sie hin zeigt. Ich auch. Dort ist eine Ecke. Gib mir mal einen Klugheitswurf. Da gehört ihr hin. Ich guck nach oben. Geheimtür? In der Ecke. Es gibt eine Geheimtür in diesem Raum. Eine 11 auf eine 11. Findest nichts. Ich gucke nach oben. Ich suche. Und sie hat auch auf jeden Fall. Warte, ich würfel nochmal für dich. Ja, doch, klar. Sie hat auf jeden Fall was mit dieser Göttinnenstatue zu tun. Ich möchte ihr. Ich suche die Tür. Die Wand hinter der Göttinnenstatue scheint eine Geheimtür zu sein. Kann ich die Statue drehen oder so? Irgendwas daran bewegen. Ja, jetzt drehst du die Statue und jetzt öffnet sich eine Tür. Das ist zu viel für mich. Gib mir eine Sekunde und ich verlasse kurz den Raum und ich. Wechsel meine Hose. Und zum ersten Mal seit Stunden riecht ihr nicht mehr feuchte Erde und Blut, sondern die frische Luft von draußen, wo es inzwischen Morgen geworden ist. Und ihr seht eine Wendeltreppe zu einem Gang nach draußen. Auf dem Weg nach draußen möchte ich der Göttinnenstatue einen Hut aus der Truhe aufsetzen. Das kannst du gerne tun. Mir ist euch mal aufgefallen, was für ein Hut? Dass wir am Anfang die Wahl hatten, zwei verschiedene Gänge zu gehen und wir sind den einen gegangen, wir haben den anderen aber nie betreten. Ja. Ist mir egal, habe ich Schnauze voll hier. Alle wollen uns nur an die Leder. Habe ich Schnauze voll. Alle sehr unhöflich hier in diesem Land. Lass uns doch die Karte verkaufen gehen. Ich hoffe, das Mädchen wird glücklich mit ihrem neuen Vater. Das war das Einführungsabenteuer in das schwarze Auge. Erste Edition, zweite Ausgabe. Ich habe es ein bisschen aufgepimpt und ich habe tatsächlich ein bisschen was weggelassen. Es wären noch drei Kämpfe geworden und sie hätten alle noch ein Jahr gehört. Es wäre noch ein Kampf geworden, aber gegen 7. Und das hätte mir einfach zu lange gedauert. Goblins, ne? Wir können den Chef machen. Aber wenn ich jetzt. Also ihr seid den Goblins aber auch nicht hinterhergegangen, von daher war das relativ einfach. Wir sind ganz am Anfang hinterhergerannt. Nein, da seid ihr dem Kobold hinterhergelaufen. Wir sind ja dem und grünen Arsch. Ich habe überlegt, ob sie euch in den Rücken fallen. aber nachdem ihr irgendwie die Orks da abgeschlachtet habt, hatten die einfach Schiss vor euch. Das Problem ist jetzt, dass ihr sowohl die alte Frau als auch die junge Frau als auch den alten Mann irgendwie den Goblins ausgeliefert habt, aber das sollte nicht mehr euer Problem sein. Naja, damit schließt sich der Kreis der Kausalität, weil am Anfang haben wir sie gerettet und jetzt haben wir sie nicht mehr gerettet. Die alte Frau liegt auf den Treppen, ist gut. Jetzt ist es eigentlich so, als hättet ihr sie ausgeraubt. Also Leute, für die Zuschauer, die noch da sind, vielen Dank, dass ihr mit uns durchgehalten habt. Gobbo und ich sagen vielen Dank und auf Wiedersehen. Danke für die Fanart, danke nochmal, Bosse. Voll geil! Wir sehen uns allerspätestens nächsten Sonntag wieder, wenn sowohl Kira, die wieder da ist, als auch Leon sich hier wieder ins Studio begeben können. Wir werden dann ein Spieler mehr sein, was toll ist, weil wir eine Lady mehr sein dürfen. Und ich finde sowieso immer mehr weiblichen Input in so einer Rollenspielergruppe ist großartig. Und schalte doch auch gerne am Dienstag ein, wenn wir das Mountains of Madness Let's Play machen mit unseren Freunden von Fuchs Teufel. Und wenn ihr Lust habt und in Hamburg seid und Lust habt, mal irgendwie einen D&D-Abend mit uns zu machen, dann kommt doch gerne im Fuchs Teufel vorbei. Ihr müsstet euch vorher anmelden. Wenn ihr das nicht mehr rechtzeitig schafft, könnt ihr aber auch gerne so vorbeikommen. Trinkt mit uns ein Bierchen, sagt Hallo, spielt ein Brettspiel im Fuchs Teufel, wo auch Sven da sein wird, den ihr am Dienstag kennenlernen wird. Das ist ein netter Kerl und auf jeden Fall ein guter Gastgeber. Möchtet ihr noch irgendetwas sagen, liebe Spieler? Vielen Dank für dieses wunderschöne Abenteuer. Es war sehr schön. Wir müssen das jetzt weiterspielen, weil jetzt habe ich gutes Gear. Also ganz ehrlich. Ich will mein Schild zurück. Ich bin sehr Schild. Big Man with a Shield, take that away. Die Sachen verschwinden tatsächlich nach dem ersten Abenteuer. Puff, habe ich gar nicht, habe mir das nicht mehr ausgedacht. Ich finde mein Wasserklemmwerkzeug Zangenmärchen. Aber vielen Dank, bis bald und ich würde sagen, hiermit melde ich mich ab. Tschüss. Tschüss.